Moin moin und hallo, herzlich willkommen zum großen Jahresabschluss des Plauschangriffes. Im ersten Teil an Heiligabend haben wir ja das Spielejahr 2013 von Januar bis September ordentlich durchgenommen, wie man so schön sagt. Und bevor wir heute losstarten und uns halb ins Koma betrinken und das Jahr 2014 angehen, reden wir, oder besser gesagt ich, Fabian, Daniel und Trant stößt auch noch dazu über die Monate Oktober bis Dezember. Dazu gibt es im Anschluss ein Gespräch mit Dennis und Nils über nicht nur 2013, sondern auch einen Ausblick auf das Jahr 2014. Ich wünsche euch viel Spaß. Im Oktober ist es weitergegangen wie im September mit vielen coolen Spielen, aber auch eine Hardware ist rausgekommen, ein Update des Nintendo 3DS, nämlich der Nintendo 2DS, dazugekommen. Ich fand es besser verarbeitet, als ich gedacht hätte. Der 3D-Effekt fehlt. Dafür fühlt es sich ein bisschen komisch an. Du kannst das Ding nicht mehr knicken. Du kannst es knicken. Habe ich es verstanden. Für mich hat es keinerlei Vorteile gegenüber dem 3DS geboten. Vielleicht, wenn man unbedingt auf kleinere Schirme Bock hat, weil einem die Pixel zu groß sind mit den großen Screens, kann man vielleicht sich da und daraufhin umsteigen, aber die Batterieleistung ist nicht besser, dass die L- und R-Tasten sind komisch gelegt und so weiter und die Bildschirme sind auch nicht geschützt dadurch, dass man sie nicht mehr umklappen kann. Also weiß ich nicht, warum, wenn man schon einen 3DS hat, auf den 2DS umsteigen sollte. Also von der Wertigkeit, wenn man das vergleicht mit einem 3DS XL, der ja öfter auch mal schon so im Angebot für 159 € oder sowas zu haben ist, und dann kommen die mit dem 2DS an, der in jeder Beziehung halt einfach minderwertiger wirkt und der kostet dann auf einmal UVP 129. Das Ding hätte halt, das kam ja parallel am gleichen Tag raus wie Pokémon X und Y, das hätten die damit bundeln sollen für Kids und Leute, die wirklich nicht so viel Geld ausgeben sollen, hätten es damit zusammen, 99 ist vielleicht ein bisschen zu niedrig gegriffen, weil das Pokémon-Spiel ja sich schon für 40 € alleine verkauft. Da kriegen sie noch mehr Geld raus. Ja. Aber irgendwie ein billiges Bundle mit Pokémon zusammen, aber nicht für 129 alleine. Mittlerweile gibt es ein Pokémon-Bundle, es kostet aber halt auch 150. Und das Ding ist einfach zu teuer und es gibt für jemanden, der jetzt ein bisschen ernsthafter Video spielt, gibt es einfach keinen Grund und nach wie vor ist es halt auch Banane und ein komisches Eingeständnis daran, dass das ganze 3D-Konzept halt irgendwie sich nicht rentiert hat, wenn die jetzt offiziell ein 2D-Handheld machen, das heißt, jedes 3DS-Spiel muss damit auch laufen und spätestens da weiß halt auch jeder, okay, dann ist es halt immer nur ein Gimmick, wenn jedes Spiel auch auf dem 2D-Gerät funktioniert. Die hätten im Nachhinein genauso wie jetzt, wie sie jetzt mit der Wii U das Problem haben, dass niemand weiß, was man eigentlich mit dem Gamepad anfangen soll. Wenn die das jetzt nochmal machen würden, dann würden die ein ganz konventionelles 2D-Handheld wieder bauen und nicht nochmal so ein 3D-Ding. Ja, so ein Zugeständnis gab es bisher von Nintendo auch nicht, dass sie dann, ja, 3D, nee, brauchen wir nicht mehr hier. 2D. Spekulieren ja auch einige, obwohl das ziemlicher Quatsch ist, weil es einfach so integral verzahnt ist, dass es eine Wii U-Version ohne das Gamepad geben wird. Das wird so nicht passieren, aber eigentlich ist das Gamepad der wesentlich größere Fehlgriff, allein was so die Spieledesign und die Kosten der Wii U angeht, anstatt das 3D beim 3DS. Also mal gucken, was da noch passiert. Über das nächste Spiel haben Fabian, Simon und ich schon ein bisschen länger gesprochen, Daniel, aber Beyond Two Souls kam im Oktober raus. Ja, ich habe es leider noch nicht angefangen. Also ich kenn's halt wirklich jetzt in was vielen... Was erwartest du dir denn dann davon? Ich kenn's in vielen Kapiteln, ja, also ich kenn die Zuggeschichte, ich kenne diese Übungssituation, wo sie im Nebenzimmer hockt und du kannst quasi zu der Probandin dann durch den Lüftungsschacht irgendwie durchgehen. Ich kenne die Party bei diesen Kids. Ja. Ja. Was kann ich noch? Ich kenne das Ding in Jemen. War das Jemen? Die Party meinst du dort? Also die. Nee, ich meine hier das, wo du den Miliztypen da. Ach so, okay, ja. Ich weiß nicht, ob das Jemen war, aber da die Militärmission. Ja, aber halt Nahosten, die Militärmission. Ja. Und noch so 2-3 Abschnitte. Und ja, das ist alles, worauf ich Bock habe. Ja, weil. Ich meine, ich wusste von Anfang an, war eine der ersten Informationen, die ich mitbekommen habe, man spielt 15 Jahre. Knapp, ja. 15 Jahre aus dem Leben dieses übernatürlich begabten Mädchens. Und da ist mir klar, dass ich nicht mittendrin irgendwo im Spiel verrecken werde. Ja, das ist genauso klar, wie wenn ich einen Film über Batman gucke, dass der, wenn dann überhaupt, erst am Ende verreckt und nicht irgendwie mittendrin so. Ja, also das wäre das mutigste Spiel aller Zeiten, dass seine Hauptfigur auf der Hälfte irgendwie killt und dann irgendwie zeigt, wie die Umwelt damit klarkommt. So, ja, das ist, weiß ich nicht. Das finde ich überhaupt keinen Kritikpunkt. Ich spiele hier den Auszug aus einem Leben. Und am Ende werde ich wahrscheinlich irgendwie die Möglichkeit haben, wie dieses Leben weitergeht, zu Ende geht, irgendwie seinen Höhepunkt findet. USB. Ich weiß es nicht. Aber USB. ich mag trotz seines Größenwahns mag ich Herrn Cage und seinen Ansatz. Was sein das, Haaransatz? Ja, sein Haaransatz. Der ist sehr, sehr, und sein Bauchansatz, hinten. Den finde ich noch ein bisschen geiler. Ich bin gespannt, wenn du es mal durchgespielt hast, lass uns mal ein bisschen drüber quatschen. Gerne, gerne, weil mich interessiert es halt rein aus filmischer Sicht auch. Ich kann dir, für jemanden, der es durchgespielt hat, kann ich dir wirklich beipflichten, so ist es eben, wie das Spiel dort aussieht. Es ist ein, man erlebt das Leben dieser Jody und beeinflusst durch eigenes Denken, durch eigene Entscheidungen ein bisschen, wie dieser Weg sich dann begeben wird. Aber inszenatorisch ist es echt fantastisch. Ich habe wenige Spiele gesehen auf den aktuellen Generationen, die besser ausschauen, mit dem CinemaScope-Bild vor allem. Und grafisch ist es echt schon der Hammer, vor allem, weil du das, was du bei The Last of Us schon hattest, dass da visuell sehr viel über die Gesichter da zu lesen ist, das sind eigentlich noch bessere Gesichter jetzt. Ey, die hier. Also es ist schon fantastisch. Die Augen vor allem. Die super. Haben über 30.000 Animationen von Frau Page irgendwie so, ja. Also ich meine, das kann einfach in der Hinsicht nicht schlecht sein. Mhm. Und, ja. Und Ellen Page trägt auch die Rolle wirklich. Also wenn die sie nicht gehabt hätten, wenn Jodie von einer schwächeren Person, schauspielerisch schwächeren Person, schwächeren Charakter gespielt wäre, der man auch wirklich ihre Sachen dort abnimmt und wirklich sich in sie investieren kann, da wäre das Spiel bei weitem nicht so gut zusammenkommen, wie es ist. Auch Willem Dafoe, sehr interessant in seiner Rolle auf jeden Fall und bringt auch einige Sachen, wo ich auch emotional wirklich mitgenommen war. Also es gibt wenige Spiele dann, wo ich auch dann davor saß und dann an manchen Stellen einfach so, nein! Mit dem, was dann so passiert ist. Sehr cool. Da gesagt, also, einfach so unbewusst. Es liegt schon in der PlayStation drin. Ich habe, wie gesagt, jetzt nur noch nicht den wirklichen Moment, weil im nächsten Monat kommt halt ein Spiel, das mich leider wieder viel zu viel verändert. Wenn du die Gelegenheit hast, probier es aus und dann quatschen wir in Ruhe nochmal drüber. Also ich möchte jetzt, ich denke mal, zwischen den Jahren habe ich die Muße und Zeit, auch mal da ein bisschen reinzuspielen. Ich muss aber auch sagen, ich fand Heavy Rain schon, ja, das war ein wunderbares Spiel, was man mit seiner Frau oder mit seiner Freundin irgendwie zusammenspielen kann. Mhm. Und auch das wollte ich jetzt mit Beyond Two Souls machen, weil ich spiele nicht so viele Spiele mit meiner Frau zusammen, aber das wäre jetzt endlich mal wieder ein Titel, weißt du, weil da ist jetzt, da geht es nicht nur um stupides Geballer, sondern da geht es halt um Entscheidungen, die du triffst, um Sachen, die du machen kannst, um Möglichkeiten, die du hast, die dir offenbart werden und in denen du dich austoben kannst. Und ich denke, das ist zu zweit und gerade wenn man auch diesen Geist dann oder Aiden spielen kann, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr nettes Spiel, was man halt auch mal mit der Freundin spielen kann, die dann nicht sagt, das ist ja nur stumpfes Geballer. Ja. Also meine Frau sagt das nicht, aber das ist halt trotzdem ein Spiel. Nur beim Call of Duty-Beitrag. Nee, das ist auch ein durchaus legitimer Punkt dort, wo ich finde, dass im Nachhinein hätten die da wesentlich mehr auf diesen Aspekt spielerisch eingehen sollen. Theoretisch ist da ein bisschen so, dass du, wenn du als Aiden unterwegs bist, du spielst nicht Aiden als Erweiterung von Jody, sondern Aiden ist sein eigener Charakter, hat seinen eigenen Kopf und du kannst auch gegen Jodys Willen und so weiter dort handeln. Und wenn es so gewesen wäre, dass, sagen wir mal, du spielst dann Aiden, deine Frau spielt dann Jody und so weiter und ihr parallel spielen könnt und du teilweise sich dir in den Weg stellst und dein Zeug machst, weil du deinen eigenen Kopf hast und so weiter, das wäre nochmal interessanter gewesen, aber das ist leider dem nicht so. Ja. Also es ist schon limitiert auf so. Aber wie lang und wie verfahren würde so ein Spiel werden, wenn plötzlich die zwei Leute, die da eigentlich miteinander spielen sollen, komplett entgegengesetzt spielen. Ja, ich glaube, die würden dann aber, das macht David Cage auch so, du hast so und so viel ein Time-Limit, um dann irgendwas zu machen und dann geht die Geschichte weiter. Ja. Na, es wird schon dann, das auf Spacing wird geachtet. Ein vergleichbares Spiel als Beyond Two Souls und ich finde insgesamt, auch wenn es nur die erste Episode ist, von der Charakterisierung, von den Inhalten her sogar stärker gewesen ist, war The Wolf Among Us, die erste Episode. Habe ich leider noch nicht gespielt. Habe ich angefangen, lustigerweise gestern gerade. Ja. Das ist cool. Also das kann man sehr schnell durchspielen. Also die erste Episode, anderthalb, zwei Stündchen. Ah, okay, dann habe ich tatsächlich. Also ich habe es für den TV-Beitrag zwei, dreimal durchgespielt, um dort mal zu gucken, wie die verschiedenen Wege sich dann ausarten und so weiter. Gegenüber The Walking Dead, was natürlich enorm davon spielerisch inspiriert ist, dass The Wolf Among Us jetzt mit dieser Comicbuch-Lizenz, dass die Märchenfiguren ins moderne New York oder das New York der 80er Jahre gezogen sind und sich der große böse Wolf dort als Detektiv unter den Märchenwesen dann verdingt und Schneewittchen jetzt arbeitet im Büro und dort Verwaltung und so weiter dort macht. Es ist visuell ein tolles Spiel, also diese Farben, dieser Cell-Shading-Stil, der schon bei Walking Dead angefangen hat, passt dort echt gut mit den Märchenfiguren rein. Also ich gucke mir Screenshots alleine gerne an, weil die Farbkomposition so toll ist, auch von den Stimmen her, Vertonung, von der Story her, auch alles toll. Man hat spätestens bemerkt, es gibt keinerlei Alibi-Adventure-Elemente mehr bei The Wolf Among Us. Das war bei Walking Dead ja immer noch so, oh, ich muss kurz eine Schaukel zusammenbauen, Moment, wir müssen die Teile zusammensammeln und irgendwo dann dem das Item geben, damit die Story weitergeht. weitergehen kann. Eigentlich ist davon nichts mehr vorhanden in The Wolf Among Us, sondern du hast wirklich den Fokus auf Geschichte, Charaktere und wie sie weitergeführt werden. Toller Cliffhanger vom ersten. Ich hoffe, dass wir das zweite noch irgendwie Anfang des Jahres sehen, weil jetzt steht ja erstmal Walking Dead Episode 2 an sozusagen, oder Season 2 kommt vorher noch. In zehn Tagen. Wenn ihr es hört, ist sie schon raus. Wenn ihr es hört, ist sie schon raus, aber wir haben es noch nicht gespielt. Ich hoffe, dass es den Erwartungen zumindest ein bisschen gerecht wird. Das stimmt. Also die haben ein schweres Erbe, was sie da antreten. Ich kann The Wolf Among Us auf jeden Fall empfehlen. Ebenfalls im Oktober, da hat natürlich dann im Vorhinein der große Reigen an den Releases angefangen, die wir dann auch auf Next Gen gesehen haben. Battlefield 4 rausgekommen, gab es ja auch einiges. Ich kenne mich natürlich nicht mit Battlefield aus. Ich wollte ihm eine Chance geben, aber ich wurde von allen Seiten irgendwie mit Informationen zugeballert, dass ich einfach gesagt habe, nee, dann warte ich halt einfach noch mal ein bisschen. Ja, also Multiplayer, okay, aber der Singleplayer soll ja komplett grausam sein, oder? Also zumindest was die Konsolen angeht. Ist das so viel anders gegenüber dem dritten? Da war der ja auch nicht ultra berauschend, oder? Hab ihn nicht probiert, also weil er mich nicht reizt, nicht gehört hätte. Das macht gerade nicht so viel Spaß. Kann nichts zu sagen, leider. Ja, also der muss wirklich einfach nur so ein wirklich angepfropftes Ding so sein. So. Also ich will auch jetzt nichts Falsches sagen. So. Also ich meine, man weiß ja jetzt nun mal, welche Serie ich bevorzuge, aber ich bin trotzdem der ganzen Battlefield-Geschichte aufgeschlossen gegenüber. Ja, ich meine, ich habe das Dreier habe ich auch gespielt und. Ach so, Moment mal, hast du jetzt gefragt, wie der Singleplayer ist? Ja, ja. Ich dachte umgekehrt, ich dachte, du hättest den Multiplayer nicht gespielt. Der Singleplayer, ich fand den nicht so schlecht. Ich weiß nicht, warum sich alle Leute da so aufregen. Also es mag sein, dass der ist recht kurz, es sind nur 7-8 Missionen oder so und dass die Story ganz ein bisschen wild hin und her springt. Das, ich glaube, da war mal die Rede davon. Aber du kannst doch nicht mal irgendein Fahrzeug fahren? Das stimmt nicht. Ich weiß nicht, das hat hier mal ein Kollege behauptet bei Game One, das ist aber nicht wahr. Nee? Also es gibt zwischendurch Sachen, wo man mal in so einem Boot rumfährt und sowas, da wurde hier ein bisschen überdramatisiert. Mir hätte es Spaß gemacht, sieht auch echt brachial gut aus stellenweise. Ja, aber auf dem PC. Ja, auf Konsolen, ja, es ist wohl nicht so hübsch, aber also ich kann jetzt nur für den PC sprechen, da fand ich den Singleplayer okay. Zumindest das Einzige, was mich richtig genervt hat, ist, dass man es wieder nicht vernünftig mit einem Controller spielen kann. Da gibt es bestimmte Sachen, die funktionieren nicht. Obwohl es von dem Spiel eine Konsolenversion gibt, kannst du es am PC nicht mit dem Xbox 360-Controller spielen. Du kannst jedes Scheißspiel. Ist das so ein EA-Ding wirklich? Bei Mass Effect ging es ja auch nicht. Weiß ich nicht genau. Du kannst es prinzipiell spielen, es funktioniert alles, aber zum Beispiel, sobald du eine Munitionskiste öffnest, kannst du innerhalb dessen nur mit Maus und Tastatur navigieren. Das ist echt komisch. Aber ich fand's okay. Ich kann zum Multiplayer nichts sagen. Ich dachte, danach hast du gefragt. Nee, also beim Multiplayer, da habe ich nicht so, das sah selbst auf den 360-Konsolen oder beziehungsweise auf den Current-Gen oder, wie sagt man jetzt? Jetzt ist es die Last-Gen. Last-Gen, ja. Alter Scheiß, sagt man, glaube ich. Jetzt. Alter Scheiß, okay. Ja, wir haben zumindest noch die Übergangsperiode, wo Next-Gen immer noch PS4 und Xbox One heißt. Okay, ja, also ich muss sagen, aber auf den gegenwärtigen Konsolen, also ich habe ein bisschen was gespielt, und das fand ich alles genau so, wie das. Ich finde halt diese eine Map mit dem Unterwasser, also wo alles unter Wasser steht, die fand ich halt nicht so cool. Aber dafür gab es andere coole Maps, wo ich gedacht habe, ja geil, die gefallen mir auch als jemand, der ja nun mal dieses komprimiertere Game-Action-Geballer irgendwie bevorzugt. Also, ja, ich denke, Battlefield 4 werde ich mir auf den Next-Gen-Konsolen erst erschließen werden. Ja, ey, also ich glaube, wir reden spätestens nächstes Jahr über Battlefield 4 A Realm Reborn, wenn es dann soweit ist, wenn das online auch vernünftig dort funktioniert. Und dann kann man eine konkretere Bewertung haben, weil Singleplayer ist eh sekundär. Ja, ich war auf der NorthCon ja jetzt gewesen vor einiger Zeit und da wurde natürlich viel Battlefield 4 am PC gezockt. Aber da waren auch viele Leute, die sich wirklich darüber beschwert haben, wie teilweise übel das ist, in dem Spiel da irgendwie zu Rande zu kommen, beziehungsweise irgendwie ins gleiche Squad zu kommen, dann irgendwie komplett abstürze, wenn in Shanghai dieses Hochhaus zusammenstürzt und so weiter und wirst halt komplett rausgefeuert und all so Sachen, ja. Und ich denke mal, das braucht halt seine Zeit und seine Erfahrungswerte, damit EA dann auch, glaube ich, dem entgegensteuern kann und sagen kann, ey Leute, okay, wir optimieren das für euch oder ich weiß es nicht. Also ich denke mal, das wird seine Zeit brauchen. Man merkt dem Ganzen wohl die strikte Deadline an, wo das fertig sein musste, weil es muss zu dem Weihnachtsgeschäft und es muss zum Release der neuen Konsolen da sein. Wir können es nicht irgendwie weiter verschieben und jetzt wird eben im Nachhinein noch weiter dran gearbeitet. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es ja auch nicht mal schlimm, wenn sie jetzt versuchen, auch die Leute aus dem anderen Lager irgendwie abzugreifen und sich das Gameplay dadurch ein paar Mal so anfühlt, wie halt vom großen Konkurrenten so. Weil klar, wie erreichst du die Leute, indem du natürlich halt genau das bietest, was die Leute vorher die ganze Zeit irgendwie, worauf die Bock hatten, so, ja. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Also da gab es ja auch schon einige Negativstimmen, die sich da irgendwie, die da sich sehr drüber aufgeregt haben. Ja, dass jetzt die Ausrichtung des Spiels jetzt doch mal in die andere Richtung auch geht. Aber ey, das ist immer nach wie vor, ist es ein Battlefield-Spiel und es ist genau so gut, wie es ist. Es sind alles Detailfragen. Alles Detailfragen, die sich im besten Fall dann noch aufklären in Zukunft. Ein Spiel, was ich gespielt habe im Oktober, ich habe sogar den TV-Beitrag dann dazu gemacht, ich bin nicht mit der Serie sonst groß verbandelt gewesen, aber Assassin's Creed 4 hat mir nicht wieder erwarten, aber mich hat es überrascht, weil ich die Serie eben nicht so gut kenne, hat mir doch einiges an Spaß gemacht, vor allem, weil ich so dieses Piraten-Setting ganz cool gefunden habe. Das ist auch ein Spiel, das ich mir halt für die nächste Konsolengeneration aufspiele. Ich spiele gerade auf PS4. Sehr gelungen. Ja, ich habe es auf PS3 hauptsächlich gespielt für den TV-Beitrag, jetzt die PS4-Version mir nochmal angeguckt. Die ist natürlich technisch sauberer, immer noch 30 Frames, aber dafür keine Framerate-Einbrüche mehr. Dafür hast du aber auch schön saubere 1080p, die du dir angucken kannst. Auf den alten Konsolen geht es aber eigentlich auch noch. Ich fand das jetzt auch auf den alten Konsolen nicht so schlimm. Ja, also das hatte immer noch schöne Details und auch eine schöne Atmosphäre und ich finde es cool. Kannst du das auf den gegenwärtigen auch, dass du dir diese Songs da irgendwie von den Piraten... Ja, die Shanties. Ja, also ich meine, ist doch cool, also dafür, dass... Ich bin ein großer Fan des alten Pirates auf dem C64, ist eins meiner meisten Spiele als Kind und so weiter gewesen und dieses Gefühl hatte ich ein bisschen jetzt eben wieder dort, vor allem wenn diese großen Schiffskämpfe kommen, da ist natürlich nichts dran realistisch, wie schnell sie nachladen, wie schnell schwenken kannst oder wie gut die Luft oder der Wind so umschwenkt, dass du dann in eine Richtung dann schnell fahren kannst, aber inszenatorisch ist das schon der Hammer, ne? Wenn du da die Schiffskämpfe hast. Glaube und auch alles, was ich gehört habe von den Leuten, die mit Assassin's Creed 3 nicht warm geworden sind, von wegen langatmiger Einstieg, andere Charaktere, die du gespielt hast, hier ist es irgendwie eine 2 Minuten Cutscene, bam, und du bist drin, ne? Und fängst dann gleich an mit deinem Piratenleben. Das fand ich ja bei Brotherhood auch so geil. Ich meine, er kommt da irgendwie in sein Schlafzimmerfenster reingekraxelt, die Alte liegt schon im Bett bereit, du hast eine heiße Liebesnacht und danach kriegst du auf einmal eine Kanonenkugel ins Bett gefeuert. So, ja? So wie es gehört. Ja. Schon so geht's wie, los. So wie es sich gehört. Und wenn Assassin's Creed jetzt, wie es eigentlich geplant war, das ist im 2-Jahres-Rhythmus jetzt erscheint und zwischendurch es dann immer neues Watch Dogs gibt. Ich glaube, mit 2 Jahren Abstand zwischendurch könnte Assassin's Creed durchaus noch einiges an Luft haben, wenn sie weiter am Konzept ein bisschen bauen, weil so Jahr für Jahr ist es mir doch ein bisschen too much dann geworden. Hoffentlich nutzt The Watch Dogs dann aber auch jetzt auch die Zeit gut, wenn es dann irgendwann im März oder April rauskommt. Im besten Falle. Was haben wir sonst im Oktober gehabt? Natürlich viel im Vorhinein, bevor im November alles dann über uns hervorgebrochen ist. So Ports wie Deadly Premonition auf dem PC rausgekommen, der war ein bisschen so halbgar. Ja, habe ich auch gehört. Genau, es gab das Typing of the Dead Overkill, eine Umsetzung von einem Ego-Shooter mit Steuerung über die Tastatur, dass man anstatt Zombies erschießen, die dann über die Tastatur eingibt. Gab schon mal auch auf dem Dreamcast damals und auf PC von einem älteren Spiel gehabt. Eine lustige Idee, die aber auch nicht viel mehr als so eine halbe Stunde trägt. Muss mal gucken, ob es einem das wert ist, dafür 10 Euro auszugeben. Sonic the Lost World, je weniger wir darüber sprechen, umso besser. Hat mich überhaupt nicht gepackt, war enttäuschend nach der Erwartungshaltung. Oh, da habe ich einen schlimmen Kommentar auf Facebook neulich zugelesen. Ich such den mal raus, wenn du weitererzählst. Such dir mal raus, bitte, was es dann angeht. Aber ey, es sieht aus wie Mario Galaxy mit Sonic-Kleid und es spielt sich wie wenn du die Wii ausgeschaltet hast und versuchst Mario Galaxy zu spielen. So viel Spaß macht's. Wir haben es nicht verstanden. Wir haben es nicht verstanden. Wie bei, es ist die filigrane, unterschwellige Botschaft von Sonic ist uns nicht klar geworden mit dem Gameplay. WWE 2K14 ist rausgekommen. Wir haben es ein bisschen uns angeguckt. Ja. Mir gefühlt es einen Tacken besser als der 13er, aber jetzt nicht so sehr, dass ich mich groß drin vertieft habe. Es ist immer noch mehr von dem Gleichen, was wir seit 10 Jahren bekommen. Es bräuchte mal einen Neustart. Ja, ich hoffe, dass da zumindest, wenn 2K Sports jetzt mal richtig ein Spiel von vornherein beginnen kann und nicht wieder auf das Halbfertige dann zugreifen muss nach dem Lizenzwechsel, dass da mal was komplett Neues kommt und ich habe da ein wenig Grundvertrauen drin. Rocksmith 2014, Song-Update, schnellere Menüs, kann man, glaube ich, auch nichts dagegen sagen. Eine nette Songauswahl auf jeden Fall und ich habe es jetzt auf der PS3, du spielst es auf PC, Fabian, ne? Ja. Das 2014 ist das, wie man es kennt, mit richtiger Gitarre versuchen Songs nachzuspielen und Tutorials für Leute, die sich nicht ganz so gut auskennen. Soll ich kurz nochmal einen Rückgriff machen in komprimierter Form, was uns der Sonic nicht verstanden geschrieben hat? Ja. Also ich überspringe mal den Anfang, da verstehe ich nicht so richtig, was ihr da wirklich recherchiert habt. Wenn dies der Fall wäre, wüsstet ihr, dass das Prinzip der Planeten bereits in Sonic Adventure 2 enthalten war. Außerdem gab es ein gecanceltes Game namens Sonic Extreme, Dream, welches das Sonic Game auf dem Sega Saturn sein sollte, aber leider nie erschienen ist. Jedenfalls gab es dort die 360-Grad-Levels aus Super Mario Galaxy auch bereits. So, jetzt kommst du, Gregor. Ja. Deshalb ist es für mich ein Unverständnis. Jeder zweite Shooter, den ihr zeigt, bekommt super Bewertungen, wobei ich die Unterschiede nicht wirklich erkennen kann. Aber Sonic wird von euch ziemlich oft durch den Dreck gezogen. Ja, jetzt bleibt die Frage, ob er Sonic Lost World überhaupt gespielt hat, bevor er diesen Facebook-Post dann losgelassen hat. Ich weiß ja nicht, was die Spielbarkeit von Sonic Lost World damit zu tun hat, dass es ein gecanceltes Sonic Extreme für den Saturn gegeben hat, von dem keiner weiß, wie er sich spielt. Ich hätte den ersten Satz vielleicht doch drin lassen müssen. Wir haben gesagt, es hätte von Mario Galaxy geklaut. Eigentlich der Umkehrschluss war jetzt, Mario Galaxy hat bei Sonic Adventure 2 uns dem eingestellten Sonic Extreme geklaut. Ganz genau, da haben sich die Leute bei Nintendo gesagt, Mensch, uns fällt nichts ein für das Mario Game, aber warum gucken wir uns nicht an, was ein gecanceltes Game von US-Leuten von Sonic Mitte der 90er, ne? Das war die Idee, die müssen wir für uns nehmen, die müssen wir stehlen. Gibt es den Sega-Nerd also wirklich? es gibt die Sega-Nerds wirklich. Ich will nicht sagen, dass dieser User dann der Sega-Nerd ist oder einer wie der Sega-Nerd, aber die sind sehr emotional, die Sonic-Fans, und sei es denen gegönnt, dass sie sich, aber können sie auch über was mal aufregen. Ich verstehe nicht immer so ganz, weißt du, ich meine, ihr seid doch auch enttäuscht davon, oder? Ja, also wenn's jetzt haben wir auch gesagt. Wenn es jetzt der Knaller schlechthin gewesen wäre, dann hättet ihr doch gesagt, ey Leute, es ist der Knaller schlechthin. Ja, ey. Aber wenn ihr jahrelang Sonic gespielt habt und jetzt kommt dieses Neue daher und es, weiß ich nicht, erfüllt nicht so die Qualitätsansprüche, die man an einen Sonic vielleicht hat oder keine Ahnung, dann ist es doch legitim zu sagen, ey, das gefällt mir. Also es ist ja eine persönliche Meinung, die dort abgegeben wurde. Wir haben uns das Spiel angeguckt, ich habe mich drauf gefreut, vor allem, weil es in letzter Zeit sogar durchaus gute Sonics gegeben hat. Das Sonic Generations war eine sehr nette Hommage an die alten Sachen mit 2D- und 3D-Levels mit den beiden Gameplays. Auch die Wii-Sachen damals, so Sonic Colors war ein sehr schönes Ding gewesen, aber dafür, dass du dann, oder dass ich ein bisschen die Erwartungshalte hatte, okay, wenn man die guten, coolen Gameplay-Teile aus Mario Galaxy genommen hat, was augenscheinlich ja in der modernen Ära dann das Vorbild dafür gewesen ist, aber dann nicht gebacken bekommt, das vereinzubauen mit dem schnellen Sonic-Gameplay, dann deswegen hat es für mich nicht funktioniert. Es gibt ja jetzt auch gerade wieder Sonic 2, das haben sie nochmal die iOS- und Android-Versionen überarbeitet. Das hat dieser Christian Whitehead gemacht, das ist so ein Spieleentwickler, der das so im Alleingang wohl auch schon Sonic CD und Sonic 1 neu aufgelegt hatte für die Plattform, und die sind richtig cool. Die haben halt Widescreen und trotzdem geilen Pixel-Look und spielen sich gut. Und bei Sonic 2 ist wohl jetzt da zum ersten Mal wohl auch noch irgendein Level fertiggestellt worden, der da nur so bruchstückhaft enthalten war. Kann sein, aber ich habe es nur überflogen. Und da bezahlt man halt nur sehr, sehr wenig Geld dafür. Und das sind dann immer noch leider meist bessere Sonic-Spiele als die Neuentwicklung. Sonic 2 ist auch heute noch, also ich würde das und Sonic 3 und Knuckles zusammen, das sind so die zwei Top-Sonic-Spiele, die man heutzutage sich noch als das Einzige, was man sich geben müsste, wenn man Bock auf sowas dann hat. Und in dieser Neuauflage mit Full HD, 16:9, erweiterten Blickfeld, keinen schlechten Sprites und so weiter, da kann man echt nichts dagegen sagen. Ja, absolut. Im November, solange wir dich noch hier haben, Daniel, du musst ja auch gleich los und dann aufnehmen, glaube ich. Ja, ne? Ja. Wir könnten natürlich über die neuen Konsolen quatschen, aber du bist hier, sag uns ein bisschen was über Ghosts, kurz, über Call of Duty Ghosts. Ach, was soll man dazu sagen? Das, was du sagen willst, in Kürze. Also Singleplayer-technisch ist es das gleiche wie immer. Ich muss sagen, ich fand es sogar noch ein bisschen... Ey, man kann über Black Ops 2... Ich hasse mittlerweile Black Ops 2, was den Multiplayer angeht. Ja. Ach, also, den Multiplayer, ja. Also beziehungsweise Black Ops 2 hat wirklich viel dazu beigetragen, mir den Multiplayer zu vergrätzen, so gut wie es geht. Ja. Ghost hingegen geht einfach einen Schritt wieder zurück und präsentiert eigentlich die gleiche Soße wie immer. Ja, das ist halt Spektakel, Kino und Ballerei. Mit, weiß ich nicht, im Weltraum, mit irgendwelchen Folter-Szenen und bla bla bla. Ich hab da jetzt sogar ein bisschen was für gespielt, ja, eigentlich sogar viel früher, als ich normalerweise einen Singleplayer anfassen würde bei Call of Duty. Aber ja, hier rein, da raus, also das ist so, keine Ahnung, das ist halt generisch, muss ich jetzt mal so schon sagen, irgendwie in gewisser Hinsicht. Nichtsdestotrotz, ich spiele das gerne, ja, ich hab da Spaß an der Kampagne, die geht ja nicht lang. Die wird durchgerotzt und dann ist okay. Aber Multiplayer macht mir doch eine ganze Ecke mehr Spaß als jetzt in Black Ops 2. Black Ops 2, ich weiß nicht warum, das ging irgendwann los. Das ist, wenn ich überlege allein, wie viele Leute in Black Ops 2 aus der Hüfte schießen, ja, und dann auch wirklich da erfolgreich die Headshots verteilen und treffen und ein Kill-Death-Ratio von, keine Ahnung, enormen Dimensionen haben, so, ja. Und jetzt hier bei dem Modern Warfare Abklatsch, Ghosts halt, ist es wieder ganz anders. Es ist wieder eine ganz andere Art von Multiplayer-Spiel. Und ich muss sagen, wie sie das Perk-System gemacht haben, das finde ich alles ganz cool. Ich bedauere wirklich, wie ich es jetzt auch in dem Beitrag gesagt habe, dass es der Ping nicht angezeigt wird. Ich finde, das ist immanent wichtig, ja, wenn ich weiß, ob ich mit einem Ami spiele, der hier vollen Ping hat und ich habe in seiner Lobby vielleicht nur einen gelben kleinen Streifen, dann gehe ich da normalerweise raus. Jetzt weiß ich das nicht mehr. Jetzt muss ich mich auf das Spiel einlassen und ich habe teilweise in dem Spiel jetzt, da gibt's wirklich Phasen, da bist du wirklich so ganz gut, ja, hast ein paar Leute abgeknallt, hast ein paar Aufgaben erfüllt und so weiter und dann plötzlich bewegst du dich in einen bestimmten Bereich der Map und auf einmal hakt alles. Ja, und du ruckelst irgendwie rum und plötzlich, bam, kommt einer um die Ecke und hat dich abgeknallt, ja, beziehungsweise bist du tot und dann kommt der Typ um die Ecke und du merkst halt, ey, jedes Mal, wenn ich mich in der Nähe von dem Typ aufhalte, leckt das Spiel bei mir, so, ja, also dann habe ich hier wirklich so einen Nuklear, das habe ich jetzt schon 2-3 Mal gehabt, ja, und ja, da muss dran gefeilt werden, ich hoffe, sie haben es jetzt schon 2-mal wieder geupdatet, so, ich muss auch sagen, sie haben relativ schnell in meinem bevorzugten Hardcore-Modus irgendwie was Neues eine Spielvariante reingepackt. Die Waffen finde ich auch wirklich sehr interessant. Ich brauche den Firlefanz nicht, dass ich jetzt irgendwie einen Japaner spielen kann oder einen Mexikaner oder sonst irgendwas. Aber ja, alles in allem ist es mein Suchtfutter so. Also das, es macht nicht viel neu. Es gibt so Feinheiten, damit will ich auch keinen langweilen. Ja? Also es gibt ein paar Feinheiten, die bevorzuge ich als Dauerkonsument. Und es gibt aber auch ein paar Sachen, die finde ich halt nicht so gelungen als Dauerkonsument. Aber alles in allem ist es das, was ich von einem Call of Duty erwarte. Mhm. Ich bin jetzt halt doch aber auch gespannt auf die Next-Gen-Geschichten. Ich konnte es halt schon in Berlin auf der Xbox One anzocken. Und da fand ich das schon nochmal einen Tick geiler. Ja? Also Ja, auf der One und auf der PS4 soll es auf jeden Fall konsolentechnisch nochmal ordentlich davonziehen. Die PC-Version war, glaube ich, aber ein bisschen nicht ganz die so optimiert. Die PC-Version wird, glaube ich, sehr gehasst, wenn ich das so mitgekriegt habe, weil die frisst wohl ohne Ende Ressourcen irgendwie und bringt den Rechner zum Glühen und sieht halt auch irgendwie nicht ganz so cool aus, wie es man für eine PC-Version erwarten könnte. Ich habe bei mir nur kurz in den Anfang reingeschaut, es sah irgendwie schwammig aus gegenüber anderen. Also das habe ich jetzt auch schon mehrfach gelesen, dass das irgendwie, dass die PC-Version auch so eine Art angepfropftes Ding so ist irgendwie, ja. Uns geht's um die Konsolen. Naja, komm, hauen wir PC auch nochmal raus. So in der Art war der Tenor. Aber ja, ey, das ist kein Spiel, was die Spielewelt revolutioniert oder worauf wir alle gewartet haben. Aber ich meine, wenn man halt Fan von der Serie ist, sag ich, sollte es einen mehr zufriedenstellen als Black Ops 2. Mhm. Sehr schön. Bevor wir dich entlassen, Daniel, willst du noch was zu Xbox One und PS4 sagen? Weil ein bisschen gespielt hast du die Sachen wahrscheinlich auch. Xbox One habe ich jetzt schon viel gespielt. PS4. Was gibt's denn da, was man da viel spielen kann? Super, ja, cool. Ich habe jetzt halt Killer Instinct habe ich gespielt, ich habe Rise gespielt, ich habe Rivals gespielt. Wie ist das? Na, da reden wir eh noch drüber. Also reden wir eh noch drüber, genau. Rivals, ey, das sieht geil aus. Ja? Also die Frostbite Engine, die macht da einen richtig coolen Job und so. Und das ist eine coole Welt und alles und auch die Gimmicks und das mit den Punkte klauen. Aber irgendwo geht mir da so ein bisschen das Spiel abhanden. So. Also ich weiß nicht, bei Rivals habe ich nicht, da habe ich, also es hat zum einen hat es den absolut ultra lamesten Anfangsmonolog, den ich jemals gehört habe. Das ist jedes Need for Speed leider. Ja, ist komisch. Ja. Aber der setzt dem Ganzen nochmal wieder die Krone auf. Ja. Also wirklich so eine peinliche Nummer. Und dann, wie gesagt, also das Spiel sagt dir nicht, hier ist der Anfang, hier ist das Ende oder beziehungsweise hier geht's weiter. Also das ist halt irgendwie so, ja, fahr einfach und fahr da durch die Gegend und in der Hoffnung und irgendwann wirst du halt eine Aufgabe finden und ob es ein Wettrennen ist oder ein Zeitrennen oder irgendwie eine Verfolgungsjagd mit den Bullen oder so, hängt halt vom Schicksal ab. Mhm. Ja. Aber ich hätte es vielleicht doch ein bisschen cooler gefunden, wenn man noch so eine gewisse Spielaufgabe hat irgendwie. Also wenn noch irgendwie so eine Art Solo-Kampagne da dran wäre oder da drin wäre, die dir halt so ein bisschen was, so eine Aufgabe gibt irgendwie. Also ich finde, hat ein merkwürdiges Gefühl oder merkwürdigen Eindruck hinterlassen. Ich habe es ein bisschen länger jetzt gespielt auf dem PC, die auch relativ verhasste PC-Version im Moment, weil die auf 30 Frames gelockt ist sozusagen, egal wie stark der Rechner ist. Das hat, glaube ich, irgendwelche technische Beweggründe. Finde ich einerseits sehr schade, weil Rennspiele sehr von 60 Frames profitieren können. Ich habe dieses Jahr, weil wir dann einen Livestream gemacht haben, Mitte des Jahres in Richtung Gamescom und dort hatten wir Need for Speed Most Wanted gegen die Community dort gespielt, habe mich in das Spiel ein bisschen reingefuchst. Das hatte ich damals nicht so auf dem Kicker gehabt und ich fand das großartig. Ich habe super viel Spaß damit gehabt. Ich habe es wirklich mindestens 30, 40 Stunden über den Sommer gespielt, immer wieder mal auch auf dem PC und das so als Open World Sandbox mit Rennen starten, mit Driften, mit sowas, ja, hat super viel Bock gebracht. Bei Most Wanted hat es ja zumindest noch die Aufgabe, dass du gegen diese 10 Fahrräder irgendwie bestehen musst. Das fand ich ja auch noch okay, weißt du? Also, obwohl ich, das war zwar eine Aufgabe, die noch mit dabei war, aber für mich war es eben der große Tummelplatz. Jetzt aber, wie du schon gesagt hast, ist es ein bisschen monothematisch. Du wirst in diese Location reingeführt, diese bergige Gegend, wo ich zumindest die Stadtsettings vermisse. Es gibt zwar so kleine Siedlungen, wo du dann durchfährst, aber es ist eigentlich nur Bergstraßen, wo du unterwegs bist die ganze Zeit. Und da hast du deine 6 Polizisten und 6 richtige Leute plus irgendwelche NPCs, die dort herumfahren. Und immer so... Ich möchte schon ein bisschen klarer abgestreckte Strecken haben oder zumindest das Gefühl haben, dass ich irgendwo einen Hintergedanken habe hinter dieser Strecke, wie sie aufgebaut ist, anstatt dann, oh, da fährt gerade einer, ich fordere ihn heraus und jetzt fahren wir 3 Kilometer, bis wir über irgendeine künstlich gesetzte Ziellinie dann da sind. Und die fucking Polizisten sind sehr, sehr hartnäckig. Es ist natürlich darauf ausgelegt, dass du versuchen kannst, trotz der Polizisten irgendwie damit zu leben und das Abschütteln geht jetzt eh nicht mehr. Aber dieses Punktesystem geht mir bisher auch auf die Nudel. Ja, alles, was du an Punkten verdient hast... schön umgangssprachlich. Wenn du kannst Hunderttausende von diesen Credits verdient haben, womit du dein Auto aufpinnst, wenn du es nicht dann schaffst, in eine dieser Garagen zu fahren und einer dich kaputt fährt, sind die Dinger weg. Ja. Na? Und das ist irgendwie, es sorgt zwar für die Spannung für einiger Zeit, aber so dieses entspannte Fahren und richtig sich auf die Kurven konzentrieren und das machen, das klappt nicht mehr so ganz. Und ich werde es noch weiter spielen, weil das Fahrgefühl finde ich ziemlich cool. Du kriegst auch schön das Geschwindigkeits, die Grafik, die zieht ordentlich weg, aber im Moment fühle ich es noch nicht so ganz wie Most Wanted. Nee, also ja, also ich finde, momentan fühlt sich vieles halt noch nicht so, da will der Next-Gen-Funke noch nicht so komplett überspringen. So. Ja. Und ich meine auch bei Rise. Zombie-Spiel 3 hast du ja auch gespielt. Ach, ne? Zombie-Spiel 3, muss ich sagen, fand ich eigentlich echt enttäuschend. Also ich hab beziehungsweise die, sagen wir mal so. Die Dialoge super scheiße. Die Dialoge sind super scheiße, die Optik ist nicht geil. Ja, also die Optik ist nicht das, was ich... Also, wenn ich jetzt mal vergleiche... Die Weitsicht war okay, fand ich. Ja, okay, die Weitsicht. Aber ey, wenn ich da Figuren habe, die auch auf der 360 irgendwie normalerweise auftauchen könnten, ja, und dann zum Vergleich zum Beispiel so Rise nehme, ja, was ja nun mal wirklich doch schon eine Spur mehr Next-Gen aussieht als die erhebenden Toten so, dann weiß ich nicht. Und ich muss auch sagen, dieser Gimmick mit dem Zusammenbasteln von irgendwelchen Sachen, das ist ja alles relativ... ja, grobschlächtig, sage ich jetzt mal. Da steht eine Dampfwalze, da steht ein Motorrad. Er schweißt kurz rum und dann ist das Ding fertig. So, das ist halt irgendwie... Macht so mit den Armen, ja, pop, pop, pop, und dann ist es fertig. Das ist irgendwie nicht so das, wovon ich gedacht habe, dass es das so vielleicht sein könnte, so, ja. Und ich muss sagen, bisher hat mir am meisten doch dann Rise Spaß gemacht, aber auch da eher in den Arena-Matches. Also ich fand diese Arena, diese Horden-Modus. Ich habe auch den Multiplayer nur gespielt von Rise bisher. Ja, das fand ich ganz cool. So, in dieser virtuellen Arena, wo sich dann die Sachen aufbauen. Genau, ne? Genau. Das fand ich echt ganz cool. Und ich meine, ey, Rise hat super geile Details und wenn es jetzt nur das Zähnefletschen irgendwie von irgendeinem ist so oder das schmerzverzerrte Gesicht. Aber ja, also alles in allem... Ich bin noch nicht der größte Xbox One-Fan, aber ich sag halt auch, spätestens zu Titanfall steht so ein Ding bei mir zu Hause. Halt. Also, hattest du denn irgendwelche von den Sachen vorbestellt oder ist eine PS4 bei dir beim Reinkommen? Nein, also ich hab jetzt mal angefragt, also beziehungsweise ich habe jetzt eine PS4 mich für nächstes Jahr interessiert, beziehungsweise angemeldet und ich warte erstmal ab, Weihnachtsgeschäft und alles, da wird doch bestimmt noch einiges passieren. Ich denke mal, im neuen Jahr werden dann auch wieder diese Killer-Angebote von Saturn und Mediamarkt rauskommen, denke ich mal, die zu Neujahr hin ihr ganzes Zeug verkaufen. Kann man reinlaufen und ein paar Omas ins Gesicht schlagen und ja, die Person also, dann vor der Nase wegnehmen. Ich warte erst noch ein bisschen ab, ja, aber wie gesagt, spätestens zu Titanfall will ich eine Xbox One haben. Das wird wahrscheinlich das erste richtig große Interessante, dass alles soweit ist. Und ich hoffe, das kam jetzt auch nicht falsch rüber. Ich hab Bock, also beziehungsweise ich spiele begeistert Call of Duty. Das ist momentan gerade das Spiel, was mich am meisten fesselt beziehungsweise beschäftigt. Ich hab da Bock drauf. Ich komme abends gerne nach Hause oder irgendwann nachts und hock mich dann nochmal irgendwie 1-2 Stunden davor die Kiste, weil ich das spielen will. Und das gibt mir momentan das, was ich brauche und das, was ich halt irgendwie auch bewerkstelligen kann. Ja. Und dann, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit habe zwischen den Jahren, dann kommt dann sowas Beyond Two Souls. nächstes Jahr die nächsten Konsolen. Genau, es wird spannend, was dann das noch alles gibt. Dann vielen Dank, Daniel, für deine Zeit. Ja, ich danke auch für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was zum Gespräch beitragen. Das auf jeden Fall. Sehr viel Expertise dann beigetragen, die wir so nicht hätten. Kommt jetzt eigentlich noch irgendwie ein großartiger Titel oder irgendwas Großes? Dieses Jahr? Ja, weiß also das Einzige, was von Interesse noch wäre im Dezember, wäre Walking Dead 2. Gut, ne? Da also müssen wir noch ein bisschen abwarten. Ja. Müssen wir noch ein bisschen abwarten, aber ansonsten ist dieses Jahr durch, was Spiele angeht sozusagen. Der November war der große Bläh. Ja, haben wir den Rest klar, noch Weihnachtsgeschäft, ne? Weihnachtsgeschäft, neue Konsolen, aber klar, ist ja auch okay, dass aber es im Dezember dann ein bisschen... Was würdet ihr denn jetzt so als Highlight von den nächsten Next-Gen-Konsolen nennen? Boah, also Highlight ist wirklich schwierig. Highlight ist schwer, ja. Weil bei beiden sind die Exklusivtitel meiner Meinung nach ganz gut, aber da ist nichts super Herausragendes dabei. Und dann, je nachdem, ob man jetzt andere Konsolen oder einen PC halt hat, dann ist vielleicht auch, wenn du das nicht hast, dann auch irgendein Multiplattform-Spiel. Ich glaube auch, dass Leute mit einem Call of Duty oder Battlefield oder einem FIFA 14, das ist sehr gelungen, weil das halt eine exklusive Version ist auf einer neuen Engine für Xbox One und PS4. Ich habe da echt viel Spaß mit. Spiel das habe ich echt mit am meisten gespielt auf meiner PS4, das neue FIFA. Oder auch ein Assassin's Creed, aber so die ein, zwei exklusiven, dicken, herausragenden Titel gibt es für mich nicht bisher. Nee. Was also, ich habe am liebsten, glaube ich, von den geilen Exklusivsachen Killer Instinct, ist das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, übergreifend dort. Und oh ey, wir haben hier, ich habe so Krämpfe in den Unterarmen teilweise gehabt. Schön von den Sachen her. Und ich bin der Einzige, der wohl ein bisschen Spaß mit Knack gehabt hat auf der PS4. Ja, bist du wirklich der Einzige. Ziemlich der Einzige, ja. Aber ich habe ja auch Sonic Lost World nicht verstanden, also ist ja vollkommen okay. Combo Breaker! Ja, dann macht sich Daniel jetzt auf den Weg. Ich verabschiede mich, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für das Hiersein und wir machen eine kleine Pause. Ja, würde ich auch sagen. Ah, alles klar. Wir wären damit wieder zurück und wir haben einen neuen Gast bei uns, nachdem sich Daniel verabschiedet hat in den Horizont, wollte ich schon sagen, nein, zur nächsten Aufnahme. Wer ist denn jetzt da? Hier ist der Trant. Ha, Trant. Hallo Trant. Hallo Fabian. Ach, schön, dass du es geschafft hast. Wir sind fast durch mit der Produktion von Game One dieses Jahr, oder? Ja. Sind fast, die letzte Folge, die 72, liegt in den letzten Zügen. Genau, im besten Fall. Noch Vertonungskram und dann ist erstmal Schicht im Schacht. Ja, ich muss jetzt nochmal checken, aber wahrscheinlich wird die letzte Folge vor diesem Podcast ausgestrahlt oder kurz danach, ich muss mal gucken, oder kommt das über Weihnachten? Die letzte Folge kommt am 20. Dezember auf Viva. Okay, dann habt ihr diese Folge schon gesehen. Da haben wir doch auch Weihnachtsfeier, oder? Und wer diese, ja, am 19. haben wir Weihnachtsfeier. Ah, stimmt. Genau, da werdet ihr es schon gesehen haben, aber für uns ist es sozusagen nicht nur die Aufnahme des Podcasts hier, sondern auch die TV-Arbeit ist durch für dieses Jahr, zumindest fast. Ein bisschen die Vertonung noch am Montag und alles, aber dann hat sich das. Und dann geht der Urlaub so schnell rum und man fällt gleich wieder. Vielleicht schaffen wir es ja auf die eine oder andere Art ein klein wenig zu entspannen. Das ist echt ein riesen Abfuck eigentlich, weil man denkt sich immer, oh cool, man arbeitet immer volle Kanne auf diese Weihnachtspause hin, die ja effektiv keine ist, weil man geht voll spät in die Freizeit, muss dann aber den ganzen Weihnachtsstress ertragen mit Family abklappern und allem Hallo sagen und erstmal, da hast du auch keine Freizeit, danach geht's auch schon wieder los. Und das ist effektiv keine Pause. Darfst du gar nicht drüber nachdenken. Nee, du hast am besten dich über die 2,5 Tage freuen, wo du den Kopfabschaltgrad erreicht hast und bevor du den Motor wieder anschmeißen musst. Darauf, das lohnt dann für den Rest des Jahres. Die Tanknagel ist gerade noch erst so auf ein Achtel. Man muss gleich wieder nach Sibirien fahren. Wieso? Die rote Lampe hat geleuchtet. Das heißt, ich kann noch 5 Kilometer. Dreh durch! Wie oft meine Mutter ihr Auto einfach ohne Benzin dann auf der Straße hat stehen lassen. Das war fantastisch. Mitten auf der Kreuzung. Das war das Beste damals. Wie ist dir das denn passiert? Hat die Bock gehabt zu tanken? Na, es war dann mehr, komm, das rote Licht heißt, es geht noch ein paar Kilometer, aber es hieß nicht, es geht noch ein paar Kilometer. Seitdem habe ich hier immer so einen kleinen Tank mit 5 Litern Benzin dann hinten dazu gepackt, wenn es nötig wird. Wir hatten uns schon sehr ausführlich über das Spielejahr dann besprochen und mit Daniel waren wir bis zum November gekommen und haben schon die neuen Konsolen ein bisschen bequatscht. Ich würde, Trant, mit dir gerne noch ein paar oder dir ein paar Handvoll Titel entgegenwerfen, wo ich weiß, dass du deine Expertise gerne abgeben kannst, weil du dich damit am besten auskennst, wie beispielsweise mit Devil May Cry. Ja, genau, Update. Hätte ich jetzt auch gesagt. Toll, Gregor, dass du dich vorbereitest, während ich hier überhaupt keine Ahnung von Fußball Blasen habe. Nein, dafür bin ich ja da und cool. Du gibst mir deine Expertise und kümmerst dich um den Spaß im Podcast. Ja. Hast du es gespielt denn eigentlich, Devil May Cry? Ich habe es angefangen auf dem PC. Also ich habe es ein bisschen auf der PS3 gespielt, mir dann aber auch die PC-Version geholt, weil die technisch um einiges besser ist. Ich bin nicht der größte Fan der alten Devil May Cry. Ich habe den ersten relativ lange gespielt, den zweiten und dritten ignoriert. Ich weiß, der dritte ist der coolste. Der vierte hat auch noch seine interessanten Sachen, nur dauerte eine halbe Stunde zum Installieren auf der PS3 damals. Ich hatte nichts gegen das neue Update, so mit der Story und den Charakteren. Es ist eben anders als den Dante, den man kennt. Aber soweit ich mitbekommen habe, scheint es gameplaymäßig ziemlich cool zu sein. Ein bisschen kompliziert vielleicht am Anfang mit den vielen Tasten, aber ist schon gut. Genau, also diese Schultertastendinger, man kann ja switchen zwischen hellen Waffen und Fähigkeiten und dunklen Waffen und Fähigkeiten und das musste man mit Schultertasten machen, das war schon arg kompliziert, also alle 4 Schultertasten waren belegt. Und das war schon sehr kompliziert, aber ich fand auch, dass die eigentlich einen coolen Job gemacht haben. Ich habe jetzt von Ninja Theory vorher nur Enslaved? Enslaved gespielt und fand das halt natürlich in allererster Linie wegen den Charakteren so cool, aber auch die Kämpfe waren da eher so ein bisschen Lowlight-mäßig so, hat mir nicht so gut gefallen. War aber, glaube ich, in dem Fall auch deren Absicht und kein Versehen. Und deswegen hatte ich auch ein bisschen Schiss bei Devil May Cry, aber die haben halt, also wäre auch blöd gewesen, wenn sie es nicht gemacht haben, die haben halt einfach das Vermächtnis geehrt, sag ich mal, mhm. und ein Spiel abgeliefert, was sich rein auf die Kämpfe konzentriert, auf diese stylische Klopperei mit viel Kreativität und Freiraum zum sich austoben, und es hat auch funktioniert. Also ich habe da echt viel Spaß mit gehabt. Ich hab dir immer mal wieder über die Schulter geschaut, als du es eingespielt hast, und ich fand gerade, was so das Level-Design und Gegner-Design angeht, dass da echt viel Einfallsreiches mit bei gewesen ist. Dieser Nachrichten-Level oder so. Ja, ja. ja. Mhm. Ich fand das echt geil. Also, Mann! Trant ist ein sehr begehrter Mann. Ich war nicht Podcaster. So. Genau, also über den neuen Dante kann man streiten. Ich fand den irgendwann okay, aber im Verlauf des Spiels kamen immer wieder mal so ein paar One-Liner raus, wo ich dachte, oh Mann, das ist jetzt echt ein bisschen platt. So viele anzügliche Witzchen, er war auch super cool. Und das war auch, glaube ich, was die Fans vorher kritisiert haben. Man kann ja das Argument in die Waagschale legen, ey, der war doch vorher schon scheiße albern. Mhm. War er auch, aber irgendwie auf eine andere Art und Weise. Da war er halt wirklich so ein Over-the-Top-Action-Held. Und jetzt ging's aber... Das sollte jetzt auch eigentlich over the top sein, aber es war nicht so, ne, wie bei Filmen. Es gibt Filme, die sind so schlecht, dass sie wieder geil sind, und Filme, die sind nur so semi-schlecht und kommen nicht mehr wieder in den Gutbereich. Und ich glaube, das haben, glaube ich, Fans am Charakter ein bisschen kritisiert. Mir war das irgendwann relativ schnuppe. Ich fand den jetzt nie toll und habe den auch nicht lieb gewonnen, aber ja, das Spiel hat überzeugt, und von daher, wenn man das die wurscht. Falsche Message ist, glaube ich, rübergekommen. Das ist das, was mit der alten Fangemeinde dann schiefgelaufen ist. Es schwingt ja immer ein bisschen mit. Wir zeigen euch jetzt mal, wie man das richtig macht. Ne? Ja. Und das hat irgendwie für viele der alten Fans dann oder der Fans des alten Dante und der alten Art der Story und der Charakterisierung impliziert, ja, ihr mögt wohl Sachen, die nicht so gut sind, aber wir machen das jetzt mal korrekt für euch. Es gibt ja auch diese eine Stelle, die eigentlich ganz witzig ist, wo dieser weiße Mob auf den Kopf raufkommt und sagt, ja, das ist ja Schwachsinn. Ja. Und sowas, was aber auch, wenn man es genau bedenkt, sehr, sehr abschätzig den alten Fans gegenüber rüberkommen kann. Ja. Und also, das ist quasi eine kreative Verteidigung gegenüber dem eigenen... Es ist eine kreative, aber so, dass man hat, glaube ich, leider nicht von Entwicklerseite und von Fanseite aus auf dem gleichen Niveau oder auf das gleiche Ziel hingequatscht miteinander. Und es ist schade, dass ein Spiel, was an sich wirklich gut gelungen ist, was auf seine eigene Art Vorteile und Nachteile hat, nicht auf die Art bewertet wurde, sondern gleich im Vorhinein dieses, nee, ich mach den Kopf zu. Ja, ja. Und ja. dann, das ist das, was überwiegt im Internet. Aber ist dann. Einfach schwer, finde ich. Es ist wie mit allen, wie sagt man, nicht, das sind keine Reboots, na doch, in dem Falle schon. Nehmen wir mal jetzt Star Trek als Beispiel, da wurden ja auch die Filme neu gelauncht mit Star Trek, nee, was war denn der erste? Into Star Darkness Trek. War der zweite, Star Trek ne? Hieß der. Star Trek, Star Trek einfach nur. Genau, okay, da musste man ja auch gucken, okay, wie verärgern wir die Fans nicht, kriegen wir das alles richtig hin, und da war es genauso. Du hättest das alte Devil May Cry nicht mehr so lassen können. Das ist, klar, vielleicht irgendwelche Hardcore-Fans hätten es heute noch genauso sich gewünscht, wie der vierte Teil oder der dritte war, aber der vierte, ich fand den cool, aber rein so, was so Style angeht und Charakterzeichnung und Storytelling und so, da war das kannst du heute so nicht mehr anbieten. Das ist zu komisch. Also, damit verkaufst du ja auch nichts, weißt du? Man muss das schon so ein bisschen nochmal neu launchen und ein bisschen auf die aktuelle Zeit anpassen und von mir aus auch der Kundschaft ein bisschen nach dem Maul reden, damit man da ein bisschen Aufsehen erregt und neue, das Ding einfach auf ein neues Level hieft. Weil, ey, früh, den vierten hast du mal gespielt, ne? Ja. Das ist schon echt wirrer Scheiß. Der Mottenmann da in seinem weißen Anzug und da gab's auch so ein, entweder was Intro oder Outro, eine ganz schnulzige Ballade, die da gesungen wird mit so einem, wo diese Frau, die da irgendwie entführt wird. Nicht die Blonde, oder? Also man muss sich das Intro mal angucken von Devil May Cry 4. Ich glaube, dann ist der ganze Stil klar und dann dürfte auch klar sein, da muss man mal was ändern. Manchen Leuten wird es gefallen. Ich finde es in gewissen Aspekten auch ganz cool, aber es ist outdated eigentlich. Es ist vielleicht so, man hat es als die letzte Bastion der japanischen Art des Gameplays und Storytellings so weit hochgehalten. Aber da finde ich zum Beispiel sowas, habe ich an anderer Stelle in diesem Podcast schon erwähnt, dass Metal Gear Rising Revenge ist eine wesentlich gelungenere Variante. Also das hat ja natürlich Grundelemente, weil es der Erfinder von Devil May Cry mitgearbeitet hat bei Revengeance. Na, das hat ja auch ein gewisses Devil May Cry Feeling vom Gameplay her und von der Art, wie die Charaktere und wie die Story dann weitergeführt wird. Aber das gefiel mir in dem Kontext besser, als wenn wir noch ein Devil May Cry 4,2 gesehen hätten. Ja. Oder 4,5 dann. Damit hätten sie auch nichts gerissen. Also, nee. das war ja dann schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Ich glaube, im vierten Teil haben sie dann auch die Fans des dritten vergrault und somit war die die Menge der Abnehmer schon deutlich geschrumpft. So habe ich das, glaube ich, wahrgenommen. Gespaltene Hardcore-Fans, genau, sogar noch untereinander, die sich dann da kabbeln. Und dann war das einfach nur das Schlauste, das nochmal neu aufzulegen. Und ich hatte echt super viel Spaß damit, weil ich mag das auch, dass man da einfach, also man fängt ein Spiel an und drückt ein paar Knöpfchen und denkt sich so, okay, läuft ja, aber macht noch nicht so Spaß. Aber wenn man irgendwann reinkommt und verinnerlicht die Steuerung und hat dann noch Sachen zum Entdecken und zum Ausprobieren, dann ist das einfach dem Langzeitspaß zuträglich. Und ich mochte das dann einfach, mir Kombos auszudenken. Und wenn ich die so verinnerlicht hatte, dass sie langweilig wurden, habe ich dann weitere ausprobiert, weitere Waffen durchgeswitcht und so hattest du dann immer viel Spaß und bin dann auch auf Punktejagd gegangen. Ist tatsächlich auch mein aller einziges Spiel, wo ich die Platinum-Trophäe erspielt habe. Sehr gut. Also nicht so Platinum, ich glaube 1000 Gamerscore auf der Xbox. Aber es ist dann das Äquivalent zum Platinum-Trophäe. Ich habe es noch nie geschafft bei einem der Spiele, muss ich sagen, noch nie komplett. Auf der PS3 habe ich auch kein Platinum und nee, ich habe nirgendwo 1000 freigespielt, nur doch Skyrim, aber ja, Devil May Cry ist so das einzige tatsächlich. Mhm. Ja, hoffen wir mal, dass dann zumindest so jetzt, wo ein bisschen Zeit vergangen ist und das Spiel jetzt durch günstige Neuverkäufe und auch im PC, dass es oft in so günstigen Bundles dann mit dabei ist, dass viele Leute es entdecken und wir vielleicht nochmal ohne den ganzen Ballast von vorher einen neuen Versuch oder sowas da zu sehen bekommen. Weil ich würde schon gerne auch noch weitere Games sehen. Ich auch. In der Art. Ich finde das gut. Wir haben schon sehr ausführlich über Dead Space 3 gequatscht, aber wenn du dazu noch gern was zu sagen hast, kannst du dich gerne noch dann ein wenig austoben. Ah, ja, naja, gut. Ein paar Worte kann ich noch dazu sagen. Ich glaube, du warst ja super Fan vom zweiten Teil. Ja. Den fand ich natürlich auch super. Meiner Meinung nach fallen die alle nicht so sehr ab. Aber der zweite hat mir ein bisschen weniger gut gefallen als der erste, weil der Isaac da spricht. Und der hatte dann auch wieder so ein bisschen diese coole Macho-Masche. Also man darf jetzt die Qualität vom Spiel nicht an so ein paar Dialogszenen festmachen, aber das hat mich immer rausgerissen, wenn er so ein bisschen unbeeindruckt war von irgendwelchen krassen Sachen. Mir hat es im ersten Teil am besten gefallen, dass er nicht spricht, und im zweiten Teil hat mich das echt ein bisschen genervt. Mhm. Also das, und Ellie heißt sie, glaube ich, die man dann da trifft, die war auch ein bisschen tough und so. Irgendwie ist das nicht so das, was ich bei Dead Space zu schätzen gelernt habe. Aber ey, nach wie vor war der zweite Teil cool und der dritte hat mir dann auch sogar noch besser gefallen. Das würde ich jetzt aber auch nicht auf alles anwenden. Also es gab auch mal so ein paar Passagen, die haben mir nicht so gut gefallen. Ich war jetzt auch nie so ein Fan von dem Bastelding, was mich überrascht hat. Mhm. Also das hätte es mir nicht gebraucht. Ich fand einfach das Set an Waffen, was man in den vorigen Teilen bekommen hat, das hat gereicht. Man muss sich die Sachen nicht selber basteln. Ich war immer ein Verfechter von, ich nehme nur zwei Waffen mit, weil dann kriege ich auch die Munition dafür und nicht 500 verschiedene Sachen, damit ich immer wieder neu sammeln muss. Genau. Und ich mochte auch, dass es dann überschaubar war. Also es war nie so, dass Dead Space zu wenig Waffen hatte. Und deswegen fand ich dieses Bastelfeature ein bisschen obsolet. Aber nichtsdestotrotz hat es ein paar Teile gehabt, also ein paar Parts, der dritte Teil, die mir super gut gefallen haben. Mhm. Zum allerersten natürlich das im Weltraum. Die waren ja richtig groß und offen jetzt, diese Szenerien. Man konnte sich frei bewegen und sich da auch auf Schatzsuche geben in manchen Bereichen. Ich mochte auch diesen Fakt, dass man mit kleinen Shuttles zwischen verschiedenen Stationen hin und her fliegt. Also ich mochte das, wenn ich mir vorstelle, dass man da auf so ein zu so einem Abandoned Ship fliegt und da nochmal neue Bereiche erkundet und da vielleicht sogar auch noch Bonus-Items finden kann, das hat mir so saugut gefallen. Und auch, ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist, aber so im letzten Abschnitt des Spiels ist man in einen Bereich gekommen, der hat mich sehr an Lovecraft erinnert, an diese Szenerien, die er immer in seinen Geschichten so zeichnet, an so Städte, sage ich fast schon, Städte von anderen Zivilisationen, und das hat mich super tief reingezogen, und das waren alles so Punkte, die mir an Dead Space 3 echt gut gefallen haben. Ich glaube, das ist nicht überall so gut weggekommen. Ich fand's super. Ja, mir hat sogar besser als der zweite gefallen. Bei mir liegt es auf der Halde drauf. Ich hoffe, dass jetzt in der Weihnachtszeit zack, zack, zack alles dann abgearbeitet werden kann bei mir. Ja. Alien Colonial Marines haben wir uns ein bisschen schon drüber ausgekotzt. Du hast es fast durchgespielt zumindest. Es hat auch hier und da seine positiven Punkte. Ja? Also auch wenn man danach gut suchen muss. Ja, ist schwierig. Schwierig dann. Ich habe letztens gesehen, das gibt's, glaube ich, für 5 Euro oder so im PSN Store oder. Ach, für 5 Euro? Ist mir immer noch zu teuer. Ja, naja, kann man machen. Was soll man darüber sagen? Brauchst du nicht. Also, brauchst nicht. Wir haben schon uns genug darüber dann ausgeführt. Ja. Es gab ein Update von Dragon's Dogma. Du hast den ersten Teil das Original Dragon's Dogma gespielt. Hast du das Dark Arisen dir mal angeschaut? Nee, leider auch nicht. Dragon's Dogma war auch so ein Spiel, wo ich ganz lang festhing, weil ich mich dann in der Welt so wohl gefühlt habe, bis es sich dann halt irgendwann so totläuft, dass man die Lust verliert. Aber bis dahin hat es bestimmt Also ich habe auch einen zweiten Durchgang gewagt und habe dann schon auch 100 Stunden auf der Uhr gehabt, weil ich alles versucht habe zu finden. Ich habe ein bisschen darauf gehofft, dass das Deep Down, was ja noch kommen soll, dann wirklich Deep Down, DD, Dragon's Dogma 2 oder sowas sein wird, aber es scheint ja ein komplett anderes Konzept zu sein. Stimmt, mit Zufallsgenerierten Dungeons. Was war denn das nochmal? Da, also du ist das Free-to-Play wieder, genau, wo sich alle geärgert haben? Es ist Free-to-Play, das Grundgerüst ist so eine Assassin's Creed-mäßige Story, dass du in der Zukunft bist, im Jahr 2070 und dann in virtuellen, zufallsgenerierten Dungeons herumläufst und dann Drachen schlachtest. Das klingt doch nicht geil. Es klingt sehr strange. Also ja, man darf jetzt nicht im Vorfeld drüber urteilen, aber die Idee an sich finde ich jetzt nicht so, also da würde ich jetzt nicht sagen, ja, so machen wir's. Weißt du? Ich hätte gehofft, dass zumindest, wenn das wirklich Dragonstopper gewesen wäre, dann wäre ich spätestens da richtig reingegangen, weil so Grafik hätte nochmal ein kleines Update für mich gebrauchen können, auch wenn die so spektakulär waren, aber die Framerate ist mir immer auf der PS3 ein bisschen runtergegangen. Ja, und das Dark Arisen ist bei mir auf jeden Fall hier noch auf der Halde drauf. Ja. Diesen März kam auch dann die Umsetzung von Monster Hunter auf der Wii U. Ja. Wir haben das hast du bei allen anderen gleich außen vor gelassen, das Spiel. Ja, mit Absicht. Da höre ich halt das erste Mal heute was von. Das hörst du das erste Mal vor, genau, weil das wollte ich für den Trant aussparen. Da gibt es aber auch den Monster Hunter Podcast, da sind die Details drin. Spielst du es immer noch ein bisschen? Nee, nicht mehr. Also ich aber du hast schon sehr viele Stunden da investiert. Ja, ich weiß gar nicht, das waren glaube ich 700 Stunden, oder? Ich glaube, ich habe mein ganzes Leben lang gespielt. Schon gespielt. Ja. Es ist schon eigentlich lustig, dass das nur ein Update war zum Wii-Teil, wo ich bei der Ankündigung ein bisschen enttäuscht war, wie jetzt was, kein richtiges Monster Hunter, sondern nur ein Update, wie lame ist das denn? Aber trotzdem war es so cool und Monster Hunter lebt in erster Linie auch durch den Content. Man braucht nicht immer einen komplett neuen Teil bei der Serie, sondern wenn es genug neue Viecher gibt und noch eine neue Area und daraus ergeben sich dann wieder neue Waffen und Rüstung und so. Das ist ja quasi die Essenz des Spiels und deswegen ist so ein Content-Update auch total ausreichend, weißt du? Mich persönlich hat es dann natürlich bei dem Update ein bisschen gestört, dass ich dann halt Locations abgegrast habe, die ich auch schon im Wii-Teil auch schon mehrere hundert Stunden abgegrast habe. Das war halt ein bisschen unschön. Aber sonst fand ich, das war ein geiler Titel, über den man jetzt auch nicht so viele Worte verlieren braucht, weil das Ist auf jeden Fall der Wechsel von der Wii auf die Wii U hat auf jeden Fall nochmal Wunder getan, für dass das Ding wieder ein bisschen modern dann ist, weil auf der Wii fand ich es immer ein bisschen verschenkt, dass der Titel auf der Konsole dort. Da war es halt auch technisch ein bisschen schade, es lief auch in manchen Bereichen nicht so flüssig und da fragt man sich halt schon, okay, da geht jetzt nicht so viel ab auf dem Bildschirm, man hat halt ein Vieh und vier Kämpfer. Und die Areale sind ja auch sehr begrenzt und trotzdem gab es manchmal so ein paar Ruckler, wo ich mir dachte, es muss echt nett sein. Das habt ihr wahrscheinlich echt ein bisschen schnell rübergezogen und euch nicht so sehr ums Tweaking gekümmert, damit es sauber läuft. Ja, ich bin gespannt, wie dann Monster Hunter 4 dann ankommt. Ich in auch. Japan geht es ja ab wie Schmitz Katzen. Schmitz Katze. Mehrere Katzen sogar auf einmal. Ja. Soul Sacrifice, hattest du das ein bisschen gezockt oder sowas? Ich habe die Demo mal ein bisschen gespielt, aber mich hat's, also ich musste da auch an Monster Hunter denken, ein wenig von der Art, aber die Steuerung, da bin ich noch nicht so richtig reingekommen. Nee. Ich habe es mir jetzt geholt. Ich hoffe mal, ich will es nochmal probieren, weil die Idee war nicht ganz cool, aber ich weiß noch nicht. Ja, dem habe ich auch lange eine Chance gegeben, weil ich auch sowas erwartet hatte. Und dachte, okay, das kann ja nicht schlecht sein. Und schon der Anfang, es ist immer so ein bisschen komisch. Man denkt sich aber dann noch, okay, ich komme vielleicht bald rein. Worum geht's denn da? Da ist jemand in einem Käfig gefangen worden von einem bösen Zauberer und der entdeckt dann unter diesem Knochenhaufen ein Buch, das Necronomicon, genau, irgendwas. Genau, irgendwie so ein Necronomicon-mäßiges. Und das hat auch so einen ganz derben Humor, so ein bisschen. Musst du ja immer so an das Nier denken auf der PS3 oder so. Das ist ja auch das sprechende Buch, was dann so seinen eigenen Charakter hatte. Genau. Jedenfalls, das Buch gibt dir dann, glaube ich, die Macht, dich halt in anderen Welten oder in anderen Zeitepochen oder in anderen Gedankenwelten, du liest die Geschichten von anderen Abenteurern und versetzt dich in dieses Abenteuer dort rein, als diese Charaktere. Und da in diesen Geschichten, also im Grunde geht es in dem Spiel einfach nur darum, halt auch Areale abzuklappern, einen Gegner platt zu hauen und dann gibt es auch Bosse. Also es ist, sag ich mal, wie sagt man dazu, es ist ein Grinder. Also so ein schön aufleveln die ganze Zeit. Genau, es ist sowas wie Monster Hunter in dem Sinne. Und es geht halt darum, dass du auch innerhalb dieser Geschichten dann halt Entscheidungen triffst. Du hast dann immer Mitstreiter und die kannst du dann entweder retten oder opfern. Das ist so dieses Grundprinzip, was dem Soul Sacrifice zugrunde liegt. Dass man, so auch Feinde, man kann Feinde opfern oder retten. Und wenn man sie rettet, dann entstehen da, glaube ich, Charaktere draus. Die kannst du dann wieder mit in deine Party einladen. Wenn du so opferst, sind sie halt tot und du kriegst dann halt für deine dunklen Fähigkeiten Erfahrungspunkte. Also es war alles ein bisschen verworren. Die Steuerung fand ich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die Attacken, die man da nutzt, es war echt strange, ich krieg's gerade wieder nicht so zusammen. Es gab zum Beispiel so eine dicke Faust, ne? Die kennst du auch. Die hat er dann so geschwungen, so eine Golem-Faust, und es war so langsam und träge, dass es nicht so richtig Spaß gemacht hat. Deshalb so die, nicht vom Hintergedanken nicht Spaß gemacht, aber dieses Träge hat mich an Monster Hunter erinnert, wo du dann genau wissen musst, wo du dann hinschlägst, wenn das der Gegner dann dort ist. Aber dafür war es dann nicht ausgefeilt genug. Bei Monster Hunter merkst du irgendwann, das hat alles Hand und Fuß, und da war es immer so ein bisschen nicht gut ausbalanciert. Und es gab auch so ein paar Zauber, die waren ganz komisch, und so ein Elementsystem und zig Elemente, die jetzt nie so wie Feuer, Eis, Blitz und Donner und Wasser, Erde, die sich von selbst erklärt haben, sondern so komische Sachen wie Kraut und Gift und Holz und Stein. Da kann man sagen, der Inafune, der ja das Ende des japanischen Spiele, der japanischen Spieleentwicklung beschworen hat und gesagt hat, ich zeige euch mal, wie man richtig Spiele macht, so richtig ganz das Gelbe vom Eis ist noch nicht gewesen. Leider nicht. War okay eine Zeit lang, aber irgendwann habe ich gemerkt, da ändert sich nichts mehr, und das hat mir nicht zugesagt. Immerhin was für die Vita. Ne? Ja, ey, so Spiele locken mich dann immer nochmal an die Vita. Sowas gibt es leider viel zu wenig. Ah, also es ist ja viel auch für die Vita rausgekommen, aber irgendwie trifft das alles nicht meinen Geschmack. Ja, das kann ich auch. Ich habe das zwar jetzt dann weggelassen, weil ich das noch nicht gespielt habe, um das auch erst im November dann vorkommt, wo wir noch nicht gewesen sind, aber das Ys 4, Memories of Silcita, ist gerade rausgekommen. Ys ist ja so eine Action-Adventure-Reihe wie Zelda, aber die mehr aufs Kämpfen anstatt aufs Puzzeln ausgelegt ist, und dann hast immer so Japanorock-Musik drumherum und knallharte Bosskämpfe zwischendurch drin. Das hast du mir mal gezeigt, das ist auch so sehr oldschoolig, ne? Ja, es ist hauptsächlich grafisch. Top-Down, aber es gibt auch mittlerweile so ein bisschen 3D-Teile, die du von der Seite siehst, gibt es auf der PSP diverse Teile, und auf der Vita ist jetzt so ein neues Remake, also so ein Action-Slasher da rausgekommen. Das ist so neben Soul Sacrifice der einzige Vita-Titel, der mich nochmal, ein purer Vita-Titel, den es nur dafür gibt, der mich dann nochmal interessiert hat. Wir haben auch echt über, abgesehen von Virtuous Last Reward, haben wir überhaupt kein einziges Vita-Spiel gesprochen, oder? So viel enorm. Also es gab noch Killzone halt. Killzone Mercenaries, stimmt. Ja, hatte ich das hier irgendwo? Okay. Es kann sein, dass es dann, als du kurz mal weg warst. Und Tearaway haben wir auch nicht drüber gesprochen. Ja. Stimmt, aber das ist dann auch November, das habe ich hier. Oktober. Ist es echt Oktober? Ja. Ja. Ich habe es im November. Nee, wobei, shit, der Gregor hat recht. Ich habe es im November vermerkt. November, wir hatten das auch, glaube ich, einmal für Oktober erwartet, und dann hieß es ja, es kommt, glaube ich, erst am 22. November, da erschien das, glaube ich. Ich habe es im November hier auf jeden Fall vermerkt. Ich hatte dich dran nochmal über Pikmin 3 ein wenig ausgefragt, weil da hast du dich ultra drauf gefreut. Hast du es gespielt dann? Ja, ja, habe ich auch durchgespielt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Den ersten fand ich noch ein bisschen besser, weil er da neu war. Der zweite gefiel mir ja dann nicht mehr so sehr wegen den Höhlen. Hatten wir das nicht schon? Wir haben da beim Gamecube gehabt. Genau, da hatten wir genau dasselbe Thema, ja. Und der dritte hat mir dann wieder super gut zugesagt. Ich mochte natürlich in erster Linie diese plastische Grafik. Das hat mich am Pikmin immer gereizt. Und auch schon die ersten Bilder von Pikmin 3, da wusste ich, das zocke ich. Und da habe ich total Bock drauf, wie geil die Früchte aussehen und wie diese Tiefen und Schärfe bei der Landschaft, die dir halt wirklich vermittelt, du bist sehr klein. Das hat mir echt gut gefallen. Und ich fand das super charmant. Und auch die viel gehasste Fruchtablassanimation, wenn du Früchte versaftest, die jeder gern weggedrückt hätte, fand ich immer wieder toll und erfrischend. Und es war fast so, als würdest du selber was trinken. Ich fand auch das mit der Karte auf dem Display ganz gut, um mal das Wii U Gamepad zu nennen, weil du konntest dann wirklich immer sehr spontan halt gucken, wo musst du als nächstes hin. Also du musstest keinen Knopf drücken, Menü öffnen und dann mal blöd hinscrollen zu der nächsten Stelle, wo du gerade hin möchtest, sondern das hat die Planung wirklich sehr erleichtert, fand ich. Das fand ich dann eine ganz gute Ergänzung. Gezockt habe ich es aber dann halt mit der Wii U. Mhm. Also auf dem Wii U Gamepad. Mit dem Wie heißt mit Remote und Nunchuck. Ja. Ja. Genau, damit, weil ich, für mich war Pikmin 3 halt immer so ein Point-and-Click-Spiel eigentlich, dass man halt den Viechern hinzeigt, wo sie hingehen müssen. Und das hat super funktioniert. Es gab's doch auch mal für die Wii ein Remake, ne? Genau, das Pikmin 2 gab es als Wii U Gameplay, dass du auch dort diese Zeigersteuerung dort hast, ja. Genau, richtig. Das nochmal, ich weiß nicht, obwohl in Europa gab es das auch, in Japan hauptsächlich, dass da viele Leute sich darüber gefreut haben, da auch endlich dann die Wii-Steuerung dort mit dabei zu haben. Ja, ich hätte hier noch einen Titel, den wir vorhin nicht angesprochen haben. Ich weiß nicht, ob du den länger gespielt hast, Trant, oder nicht, aber das Mario und Luigi Dream Team Brothers auf dem 3DS. Fabian, ich habe nur einmal. Ja, okay. Ich habe bis 10 Stunden gespielt und irgendwann hat mich leider die Lust verlassen. Das habe ich auch schon mal, irgendwo wurde es in einem Podcast auch schon mal besprochen. Das Problem daran war, dass ich fand die Welt nicht so schön. Also ich fand sowohl diese Insel, wo man generell zu Gast ist da irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, Traumland irgendwas, und auch die Traumlevel selber waren auch so abstrakt und unsympathisch aufgebaut. Und dann gab es diese Kämpfe gegen diese großen Roboter später. Also da stimmte dann doch leider einiges nicht für mich persönlich jetzt. Ich fand es lustig und es hat auch Spaß gemacht, aber nach 10 Stunden war die Luft für mich auch raus dann. War das auch das, wo die Bossfights zu lang gedauert haben? Ja, das ja, also ich sie glaube, waren auf jeden Fall lang, weil auch sehr viel gelabert wurde. Entschuldige. Nee, alles gut. Verwechsel ich das vielleicht? Also ich habe es zumindest bis zum ersten großen Bosskampf gespielt bisher und der war auch 4 verschiedene Wellen, glaube ich, hatte gehabt und zwischendurch mal klären, jetzt musst du springen und mach das und das und das. Und es war nicht, dann es war merkwürdig dafür, das Spiel hat dir sogar die Option gelassen, soll ich dir diese Funktion erklären oder nicht? Und du sagst nein und das Ding redet trotzdem ellenlang weiter, ne? Dein Helferlein dort. Und du denkst, was habe ich denn jetzt weggeklickt? Ja, stimmt. Davon habe ich auch gelesen, von dem Nintendo-Problem, dass also die einen immer zutexten. Das ist auch bei manchen Zeldas damals so gewesen. Ja, bei den alten Sachen auf jeden Fall. Diese aufgezwungenen Erklärungen. Also selbst Ocarina of Time, so ein geiles Spiel das auch ist, hat auch ein bisschen zu viel. Ja, diese dumme Eule, die kommt. Hast du alles verstanden, was ich gesagt habe? Soll ich es nochmal erzählen? Ja, nein, scheiße, jetzt habe ich auf die angeklickt, jetzt labert die nochmal. Ja. Oh Gott. Okay, lass uns mal in Richtung November besprechen. Mit dem Daniel haben wir ein bisschen schon über die Xbox One geredet. Du hattest jetzt bis jetzt nicht so richtig die Gelegenheit, die One zu spielen. Nee, ich kaufe mir die aber noch irgendwann. Nee, irgendwann. Ja. Also ich habe Bock drauf. Es gibt ja jetzt schon Spiele, die ich gern spielen würde, wie Killer Instinct, Forza und Rise würde ich mir angucken. Die kommt mir noch ins Haus. Ich habe jetzt habe ich nur die PS4 und die reicht mir auch gerade. Muss ich jetzt nicht sofort haben, aber werde ich dann nachholen. Wie gefällt dir denn deine PS4 jetzt, wo du schon mal ein bisschen länger das Ding daheim hast, schon ein bisschen dafür gespielt hast? Ich habe ja auch noch nicht so viel gespielt, aber die Konsole an sich, also ich fand die natürlich von Anfang an ganz geiles Design. Ich mag dieses Schlichte, was Sony immer macht. Ich habe ja auch noch eine PS2 zu Hause. Ey, die war damals schon hübsch und ist immer noch hübsch, finde ich. Du meinst die große alte? Genau, oder? Der dicke schwarze Monolith. Und auch die PS3 Slim. Ich finde, Sony macht einfach die hübschesten Konsolen, wo ich am wenigsten drüber meckern kann. Ich finde Sony-Produkte eh immer ganz sexy. Und der Controller gefällt mir super geil. Ich habe, als Gran Turismo 6 kam, nochmal mit dem alten Pad spielen müssen, an das ich mich sehr lang gewöhnt hatte. Ey, und dann fasst du den nach dem DualShock 4, fasst du nochmal den DualShock 3 und denkst, ey, das ist aus Holz. So. Also das ist so richtig scheiße. Es ist erstaunlich, wie viel besser die Sticks alleine sind. Ja. Ich kann damit echt gut präzise, weil ich habe Killzone ein bisschen gespielt und wie präzise habe ich mit dem DualShock 3 nie so präzise lenken können mit den Sticks dort. Das fand ich sehr erstaunlich, dass da so ein enormer Sprung nochmal möglich ist. Aber wenn man dran denkt, wie viel Zeit da dazwischen liegt, ist schon nachvollziehbar. Also der DualShock 3 ist so hohl und dünnwandig und die Tasten quietschen und alles so labberig. Also jetzt kann ich auch verstehen, warum den keiner mag. Ich war sogar beeindruckt, als ich das Ding zuerst angemacht habe, die PS4, und dort einfach im Menü meinen Namen eingegeben habe über das Steuerkreuz. Wie knackig das funktioniert. Oh, ich kann auf den nächsten Buchstaben und dann über so einen kleinen Scheiß freuen kann man sich da. Ist so. Ich meine, das ist ja das, weswegen auch Apple-Produkte so irgendwann durchgeschlagen haben, weil die eben auf diese Usability halt, es musste flott gehen und schnell und da durfte keine Barriere dazwischen sein, weißt du, keine Ladezeiten, Scheiße oder so. Also da musst warten, sondern es soll flott gehen. Und bei der PS4 ist es jetzt endlich auch mal so, dass ein Tastendruck sofort im Menü umgesetzt wird. Bei so Trophäen oder Nachrichtenkram, da habe ich immer noch ein paar Hakler. Das nervt mich ein bisschen. Aber generell finde ich das OS einfach cool, wenn so das Betriebssystem. Ich mag auch, ich habe gestern die Konsole angemacht und wollte dann mein Spiel spielen. Warframe zocke ich die ganze Zeit. Und dann kam eine Nachricht, hey, da wird gerade ein Update runtergeladen. Möchtest du das Spiel ohne Update starten oder willst du lieber warten? Also, und dann wurde der Update, Download, der Aktualisierung halt gestartet, als ich sie angemacht hatte, ohne was drücken zu müssen. Und auch im Bereitschaftsmodus geht es ja. So kleine Komfortfunktionen, was, glaube ich, auf der 3er nur mit PS Plus ging. Ja, auch der Vorteil der Installation fand ich, also klar, du musst jetzt natürlich viele Sachen installieren, die viel Platz wegnehmen und so weiter, aber wenn du mal mit der PS3 ein Download-Spiel gemacht hast, das eh erstmal eine Ewigkeit dauert, bis es die 20 Gig runter hat, dann doppelt so viel Platz haben musst und nochmal eine halbe Stunde installieren musst danach und vielleicht ist die Installierung sogar kaputt und du musst nochmal den Download von vorne beginnen. Zumindest, ich fand's, ich habe zwei Spiele, also ich habe die Xbox One etliche Spiele installiert und es hat einige Zeit gerührt. Du kannst da zwar auch mitten in der Installation anfangen, um zu spielen, aber auf der PS4 beispielsweise Assassin's Creed 4 eingelegt, das installiert für eine Minute, es schaufelt im Hintergrund zwar noch weiter Daten hoch, aber du kannst ganz normal anfangen und spielen und danach, und das war sehr angenehm. Performance-mäßig gar nicht, oder was? Ja, also ich hab jetzt keinen Nachteil bemerkt, vielleicht liegt es auch an der Natur von Assassin's Creed 4, weil es ein sehr storybasiertes Spiel ist, nur natürlich mit der ersten Cutscene anfängst und es dann da weiterläuft, dass er der in Ruhe installieren kann, aber dieses eine Minute lang fertig, das war sonst das Gefühl, wie du es auf der Xbox 360 eigentlich hast, wenn da ist, Update gefunden, okay, die 10 Sekunden habe ich. Ne? Und nicht wie bei der PS3, wo das alles so zu einer Tortur fast ausgeartet ist. Also das schnelle Gefühl habe ich bei der PS4 gerade im Moment. Genau, ich finde das fast, ist eine Funktion dieses parallele Spielen und Installieren, die es für mich jetzt gar nicht gebraucht hätte. Das ist für mich noch ein Schritt weiter, als es nötig gewesen wäre. Weil wenn eine Installation einfach fix geht, dann muss man die ja nur einmal machen, dann wäre ich damit auch zufrieden gewesen. Scheiße ist es natürlich halt, wie es damals war, dass man oft und lange installieren musste. Das angesprochene Devil May Cry 4 ist der König immer noch mit halbe Stunde Installation. Ja, war das so? Ja, wenn du es einlegst, das erste Mal in die PS3, wenn du eine neue Festplatte hast, einen kleinen Tacken schneller ist, vielleicht 2-3 Minuten weniger, aber es läuft dann ein Lied in der Schleife und so 3-4 wechselnde Bildschirme und da siehst du echt den Balken, wie er geht, ja, jetzt nur noch 29 Krass. Minuten, 28, ja. Du wirst, Alter, was ist denn hier passiert? Ja, das ist echt richtig schlimm gewesen halt. Und da ein Installationsvorgang ja nur einmalig ist, wäre ich auch zufrieden gewesen, wenn es einfach schneller ginge. Aber ey, cool, also ich finde es gut so. Wir werden mal merken, wie es dann ist, wenn so unsere Festplatten langsam voll werden, weil jeder Titel nimmt ja seine 40, 50 Gig weg. Ja. Na, also vielleicht manche kleinere nur 20, haha. Aber der Festplattenwechsel soll ja relativ fix gehen, wenn man das machen will. Ich weiß nicht, meine ist noch nicht da, ob ich da präventiv noch mal eine größere Platte schon rein hätte tue. Hätte ich auch gerne gemacht. Ja, mach wollte das dann, von Anfang an. Ja, ich wollte ja nicht mehr warten, ich hatte keine. Es ist eine Notebook-Festplatte von der Größe, also 2, irgendwas Zoll, ne? Oder sind es die großen? Das ist eine normale 2,5 Zoll Platte. Ja, weil ich glaube, die Xbox One hat nämlich die großen Platten drin, die großen Computerfestplatten. Die kann man aber auch nicht einfach so austauschen. Ja, verlierst die Garantie. Verlierst die Garantie, muss es aufschrauben, muss Programme von der alten Platte auf die neue spielen. Also es ist gar nicht gedacht, dass man die selbst upgraden kann. Gut. Zumindest. Ja. Aber es geht theoretisch, oder was, bei der Xbox One? Theoretisch, also Leute haben einen Weg gefunden, der aber natürlich nicht offiziell vorgesehen ist, sodass du die Garantie dabei zerschredderst. Ah, okay. Das ist ein bisschen, also Microsoft hat ja auch schon bei der 360 mit ihren Wechselplatten, die sie für ultra viel Geld dann verkauft haben, für 20 GB über 100 Euro oder so, hast du da aus irgendwo denkst, fick dich. Dass sie aber jetzt nicht mal die Möglichkeit bei einer Konsole, die so viel Festplattenspeicher benötigt, dann geben, das zu machen. Man kann zwar nach außen dann USB-Laufwerke dranklemmen, aber da habe ich ein bisschen die Befürchtung, ja toll, da habe ich meine ultraschnelle, dass du da mehr Speicher zum Installieren dann hast und Spiele von dort aus starten kannst, wenn deine 500 Gig voll sind. Geht das? Bei der Xbox One soll man es ja machen können mit USB-Laufwerken, dass du da noch eine USB-Festplatte anhängst und dann kannst du darauf installieren zur Not. Nee, das geht bei beiden nicht. Echt nicht? Nee. Also ich habe das jetzt im Kopf so gehabt, dass man bei der Xbox One noch eine Festplatte dranklemmen kann. Das geht bei beiden Konsolen nicht. Das kommt vielleicht immer irgendwann per Update, aber im Moment geht es bei beiden nicht. Dann ist es ja noch doppelt so schlimm, dass du dann irgendwann dein Zeug voll hast und nicht mal irgendwie das upgraden könntest, wenn du wolltest. Ja. Ja. Warum auch immer. Und verwalten darfst du ja eh nichts, weil es dafür kein Menü gibt. Aber ey, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das so lassen. Also nee, da wird es auch irgendwann mal ein Speicherverwaltungsmenü geben, weil sie sich, weil wieder alle schreien, wegen mir auch zu Recht, dass man da nicht manuell eingreifen kann und dann wird es auch bestimmt gepatcht. Spieletechnisch, also du hast Warframe die ganze Zeit gespielt. Hast du ein bisschen mal Killzone oder die anderen Sachen an dir anschauen können? Nö, aber das kommt, glaube ich, jetzt über die Weihnachtszeit. Das sollte mal dann die Gelegenheit sein. Ja, Killzone, ein bisschen habe ich reingespielt. Wir haben es ja auch jetzt in der PS4-Folge, die zu unserer Aufnahmezeitpunkt heute Abend dann läuft, endlich im Fernsehen. Fand ich ziemlich cool eigentlich. Okay. Es läuft zwar jetzt nicht mit 60 Frames, wo man ein bisschen so die Erwartungshaltung nach natürlich hat bei neuer Konsole, aber sieht nichtsdestotrotz cool aus, hat eher weitläufige Level, als denn so das gewohnte Corridor-Shooting, das man von vielen anderen Shootern hat. Und ich werde es, wenn meine Version dann da ist, dann weiter durchzocken. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ich bin der Einzige, der Neck ein bisschen gemocht hat. Ich bin da gerade beim letzten Endgegner, da hatte ich gerade nicht die Muße, den wegzudotzen. Aber bis dahin war es ein simpleres God of War mit doch ziemlich... Ja, genau. Ja, ist es. Es hat nichts mit Jump'n'Run zu tun, wie man erwarten könnte bei dem ganzen Stammbaum, der dahinter steht bei der Entwicklung mit Mark Cerny und so weiter. Aber ich habe es gern gespielt, ich mag den Look auch ganz nett und ich finde Neck, da fließt es mir nicht bei Trant, aber ich mag Neck als Spielecharakter. So aus der Relikten zusammengebaute Figur ist eigentlich ganz cool. Für einen Zwanni kann man es mitnehmen. Resogun, denke ich mal, haben wir alle aber mal ein bisschen gespielt. Ja. Das ist nett. Ey, ja, jetzt sag mir mal einer kurz, was mache ich, wenn es heißt Keepers Detected? Ja, dann musst du gucken, wo die Gruppe ist, die so grün leuchtet, die Gegnergruppe. Ja. Das sind die Keepers, die, wenn du die Gruppe zerstörst, dann wird ein Männchen irgendwo freigesetzt. Und dann fliegst du hin und sammelst das Männchen an und setzt das oben an dem Droppunkt ab. Ich dachte, die grünen Raumschiffe treiben nur meinen Combo-Counter hoch. Nee, die führen immer dazu, wenn du die Gruppe zerstörst, dann wird ein Männchen wieder rausge... Okay, es ist auch so, das habe ich am Anfang nicht kapiert, weil ich dachte, wann kommen die Männchen raus? Wieso wird mir nicht Bescheid gegeben? Weil da habe ich immer Human Killed oder so stand. Ja, und du fragst dich, wieso denn? Warum denn? Ja, und man findet dann nach und nach raus, so auch du musst für manche der Humans irgendwie den Combo-Counter ganz hoch halten, erst dann werden welche freigeschaltet. So ist das irgendwie, ne? Ich habe keine Ahnung. Also es ist ein bisschen sehr merkwürdig dafür, dass es an sich ein simples Spiel ist. Ich habe am Anfang nicht direkt kapiert, was es von mir wollte, ganz ehrlich. Und man muss ja erstmal ein bisschen reinfuchsen. Das nervt mich auch so ein bisschen. Wir sind jetzt einfach mitten ins Dings reingesprungen. Ist ein, wie sagt man da? Also es ist ein bisschen angelehnt an Geometry Wars. Es ist ein Twin-Stick-Shooter genau. Mit Elementen von Defender, also diesem uralt Automatenspiel mit dem ganzen Menschenretten oder Choplifter oder was auch immer man sich da an Vergleichen dort raussuchen will. Und dieses Menschenretten und hochpacken Element, das hätte es für mich jetzt nicht unbedingt zu 100% gebraucht, weil ansonsten ist es eben ein bisschen, die ersten Bosse oder sowas haben mich so an Gradius ein bisschen erinnert, dass man die verschiedenen hier Schutzschilde abbauen muss und dann dreht sich's richtig und man muss die Core einballern. Ja. Es ist ein visuell beeindruckender Shooter und dabei sollte man es auch belassen eigentlich. Ja. Also mir gefällt es auch gut, ich zocke das immer mal wieder, aber diese Menschennummer, die nervt mich ein bisschen. Weil es gibt auch so Systeme, die blicke ich bis jetzt noch nicht. Manchmal, wenn Menschen rausgesprengt wurden aus ihren Glaswohnungen, dann ziehen die so einen Lichtschweif hinter sich her, der mir zeigt, wo sie sind. Aber das ist nicht immer so. Manchmal haben die auch keinen Lichtschweif und ich weiß nicht, wo sie sind. Und trotzdem heißt es dann Human Killed. Also das nervt schon ganz schön. Aber in erster Linie ist das Spiel halt voll geil, weil es so flüssig ist und weil es so, weil diese, wenn du so Armadas von Raumschiffen wegballerst, dass das so einen geilen Rhythmushauch hat und dass es so satt klingt und deine Kanone, die rotzt auch richtig viel Laser raus, weißt du, damit du dich auch nicht schwach fühlst, sondern du räumst richtig schön auf, wie so ein Schneepflug fliegst du dadurch und es hat ein bisschen diese Wipeout-Stimmung gehabt, cool, ne? Weil eben dieses kalte, klare Design sozusagen dann da ist und durchaus eins, also wo man kann an vielen Spielen, finde ich, nicht das Next-Gen festmachen, weder auf Xbox One noch auf der PS4. Wenn du im Detail dann hinguckst, dann sowas wie Resogun, das einfach durchknallt mit den Partikeleffekten, dann hast du auch, okay, jetzt verstehe ich auch, warum diese Konsole dann da drunter steht. Es ist vielleicht nicht der ein geiler Soundtrack auch, weil du das Wipeout gesagt hast, es erinnert auch ein bisschen daran, es ist so ein elektronischer Beat, aber es ist videospielig. Ja, also es ist so richtige Videospielmusik. Das ist richtig Videogame, genau. Contrast, habt ihr das mal gespielt? Nee, ist installiert, aber noch nicht angefasst. Ja, ich habe beim Tim mal zugeguckt, als er es gespielt hat. Wirklich. Ja, leider nicht. Die Grundidee ist cool, die wurde zwar schon öfters mal verbaut, dass man eine Schattenfigur an der Wand ist und dann an Schatten herumspringt sozusagen. Mhm. Und es gibt jetzt das Element, dass du rausploppen kannst, dass diese Figur in einer weltlichen Figur, also dass du mit einem Körper herumlaufen kannst und dann an Wänden dich anschmiegst, um so Sachen zu überwinden. Aber das Spiel ist auf der PS4 ziemlich buggy, die Framerate springt wild hin und her und du merkst, dass es eben so ein Indie-PC-Projekt ist, was da umgesetzt wurde, wo vielleicht nochmal der letzte Schliff, so die letzten 4-5 Monate gefehlt haben. Ich hätte ja tatsächlich mal so, jetzt zur Weihnachtszeit hätte ich richtig Bock drauf, weil ich mag diese gemütliche Optik von dem Spiel, weißt du, diese Umgebung, in denen man rumspringt, dieses Zirkusartige und dieses Film-Noirige. Nee. Also rein vom Setting her hätte ich da jetzt ausnahmsweise mal richtig Bock drauf, aber als ich da beim Tim zugeschaut hat, als er das gespielt hatte, dachte ich mir auch, ey, schon beim Zugucken wird mir schlecht, durch diese Kamera, die immer nachschwimmt und die Figur, die sich einfach nicht flüssig bewegt und die von 0 auf 100 in 0 Sekunden beschleunigt. Was mir da auch noch aufgefallen ist, ist halt, dass die da aus der Idee, dass man quasi mit Schatten an der Wand interagiert, die dann quasi eine zweite Spielebene sind, daraus machen die ein ganzes Spiel. Und bei Mario war es nur ein Level. Bei Super Mario 3D World. Was dort mit reingewurst. Fabian, du hast dir die Multiplattform-Ports angeschaut auf der PS4. Ja. No. Wir haben es ja kurz schon mal angerissen eben. Genau, mit Assassin's Creed. Also FIFA gefällt mir sehr gut, das ist, wobei das natürlich auch nicht richtig Multiplattform ist, weil es auf einer neuen Engine läuft, das ist wirklich, macht Spaß. Dann habe ich noch kurz Battlefield gesehen, das ist okay. Assassin's Creed, finde ich, sieht erstaunlich gut aus im Vergleich zu meinem PC und es läuft vor allem mit einer sehr konsistenten oder wie sagt man, mit einer sehr beständigen Framerate auf der PS4. Was habe ich denn noch gesehen am Multiplattform-Spielen? Gut, Lego hatte ich gesehen, das ist jetzt natürlich kein Titel, der so herausragend, wo der Unterschied so krass ist zu den alten Versionen. Ich glaube, das war es auch im Wesentlichen. Aber zumindest, wenn man jetzt hört, dass es tauchen ja im Netz sehr, sehr viele Vergleiche auf, okay, jetzt, wo wir so viele Plattformen haben, die alten Konsolen, die neuen, PC und so weiter, welche Version ist wie wo die beste? Natürlich hast du den PC oft sehr weit vorne, aber was so Konsolensachen angeht, hat die PS4 öfters mal doch die Nase vorn vor der Xbox One, was so Auflösung angeht. Was bei der Xbox One vor allem nochmal dazukommt, habt ihr was von diesem Schärfefilter gehört? gehört, ja. Ich habe auch mir Vergleichsbilder angeguckt, allerdings nur auf dem Handy, sodass ich da die Aufregung nicht verstehen konnte. Ja, also ich habe es gemerkt. Ich hatte den Eindruck tatsächlich, als ich Killer Instinct gespielt habe und aufgenommen habe, weil anscheinend ist es so, Spiele, die mit 720p laufen. Wenn du dann 1080p an deiner Konsole einstellst und das ist auf dem Fernseher angegeben wird, dann skaliert die Xbox One nicht nur hoch von dieser Auflösung, sondern packt noch so einen Schärfefilter drauf. Den kennt man vielleicht vom Photoshop oder sowas, wo dann künstlich dann nochmal die Schärfe dann angezogen wird, aber dann noch Artefakte und so ein Glow dazu gepackt aufs Bild, weil du einfach die Schärfe anziehst, wo eigentlich keine vorhanden sind. Und da ist so ein Filter, der da wirklich vorhanden ist. Der gibt den Spielen wirklich so einen matschigen Look, der eigentlich entgegen dem wirkt, was es ist. So dieses klare, dieses knackige, die Kontraste sind auf einmal weg, sondern es ist alles nur noch schwarz, wo da was sein müsste. Und das ist dann teilweise bei so Spielen wie Assassin's Creed 4, was noch mit weniger Auflösung auf der Xbox läuft, oder die Call of Duty sowieso auch bei der Xbox One noch ein bisschen drunter mit der Auflösung sind, oder? Irre ich mich da? Ich weiß es gar nicht, aber einer von den Shootern ist auch wieder das Battlefield. Ja, also eigentlich auf der Xbox One sind die wenigsten Titel nativ in 1080p, also Battlefield läuft in 720 und Call of Duty läuft, glaube ich, in 900 oder so ähnlich. Bei der PS4 hingegen ist es so, dass alle Spiele 1080p bis auf Battlefield, das ist 900p, aber alle anderen Spiele laufen nativ. Genau, und Assassin's Creed wurde gepatcht dann auf 1080 vor einiger Zeit. Also wer seine Xbox One an seinen Super-Ultra-HD-Fernseher angeschlossen hat und denkt, das Bild ist ein bisschen matschig, versucht das mal auf 720p zu stellen, weil dann habt ihr weniger Probleme, was das so angeht. Aber ansonsten macht man, glaube ich, einen guten Griff mit Multiplattform-Games. Ich glaube auch, das ist ja auch was man patchen kann irgendwann, denke ich mal. Ja, denke ich mal auch. Also ich habe im Vorhinein ein bisschen geliebäugelt, ob ich meine Vorbestellung dann abblase, der PS4, wo ich dich hier ein bisschen gespielt habe, weil ist cool, tolle Hardware und so weiter, aber die Spiele sind noch nicht wirklich, die sind noch nicht da, die ich gerne jetzt spielen würde, und ansonsten kann ich sehr viel auf dem PC zocken, aber ey, ich behalte das Ding, ne? Das kommt dann hoffentlich bald dann bei mir an, und es ist eine Investition in die Zukunft ein wenig. Ja, ich will einfach nur mal neue Hardware unterm Ich ärgere mich gerade tierisch, also Final Fantasy 14 habe ich ja auf der PS3 gespielt, hätte ich mich dann mal gefreut, auf der PS4 spielen zu können, kommt erst im April. Na, voll kacke, Mann, dauert noch ewig. Ey, und noch schlimmer, Destiny halt, weißt du, dass das auf September verschoben wurde, 2014. Da hätte ich fast ins Essen gebrochen. Ist denn irgendetwas, was so kurzfristig auf den beiden Konsolen in Aussicht ist, worauf man Bock hätte? Drive Club? Drive Club würde ich die verschobenen mitnehmen. Sachen, ne? Das ist aber auch wieder so schwierig, weißt du, gerade bei den Rennspielen, keins ist wahrscheinlich perfekt, also Gran Turismo 6 ist jetzt da, das mag ich einfach persönlich, es hat viel Umfang und einfach meine Lieblingsstrecken drin, auch auf die Art und Weise, wie ich es am liebsten mag, aber es ist halt PS3 und performt nicht geil, also ruckelt auch manchmal, wo ich mir denke, nee, muss mir jetzt nicht mehr geben. Dann Forza war ich leider nie so arg der Fan von, in erster Linie wegen den Strecken. Ihr habt mir da selten zugesagt. Ich habe da bei keinem Teil irgendwie mich so in die Strecken verliebt, was ja eigentlich auch wichtig ist. Und Drive Club weiß ich noch nichts drüber, weißt du? Also alle Spiele haben so, die haben alle einen Grund, warum man sie zocken könnte. Bei Forza wäre es natürlich die Grafik und so, schön 1080p und hast nicht gesehen. Aber muss gucken, ob mir das gefällt. Und Hardware war auch noch so ein Ding. Also ich habe ja ein Logitech-Lenkrad, aber für die Xbox, da geht ja nie alles dran. Natürlich und wie nicht die Hardware-Situation an der Xbox One sein wird, weiß ich auch nicht. Also weißt du, diese Hardware-Gängelung ist auch so ein Riesennerv. Schon damals musste man sich entscheiden, willst du ein Lenkrad haben? Okay, aber für welche Plattform? Für beide geht nicht. Du musst entweder Xbox-Lenkrad oder PS3-Lenkrad haben. In Zeiten von USB vor allem, ne? Genau, also es ist eine Gängelung, echt, das ist super nervig. Ja, und deswegen habe ich mich dann halt auch damals für ein Lenkrad für die Sony-Plattform entschieden, weil ich Gran Turismo spielen wollte, und dadurch ist Forza einfach mal bei mir ein bisschen hinten runtergefallen. Und am liebsten hätte ich halt gern ein geiles Rennspiel mit allen Sachen, mit vielen Autos, tollen Strecken und einem Lenkrad, das wäre schön, anschließen kann. Und ohne, dass man alle dann kaufen muss gegen virtuelle Geld, was man gegen richtiges Geld dann tauschen muss. Also ja, auf Drive Club freue ich mich dann noch, aber würde jetzt das noch skeptisch sehen, ob das wirklich cool wird. Ich habe auch noch nicht direkt im Blick, was ich auf den neuen Konsolen unbedingt so spielen wollen würde, weil wenn ich jetzt dann denke, dass Final Fantasy Lightning Returns, Final Fantasy 13 kommt im Februar, das ist also auch eins, wo ich mich nochmal dann drauf freue, und die ganzen anderen Rollenspiele, die angekündigt wurden, so Persona 5, gibt es zwar noch kein West-Release, aber noch ein Tales-of-Game, kommt noch dazu, und ich liebäugel noch momentan mit den alten Konsolen die Sachen so. Ich freue mich auf die, jetzt sind die neuen Konsolen draußen, jetzt können sich mal die ganzen Sachen austoben auf den alten Konsolen, ne? Und dann kommen noch mal ein paar coole, richtig gute Sachen raus. Auf der PS2 gab es auch sehr, sehr viele tolle Sachen, nachdem die PS3 schon rausgekommen ist. Ja, gab es noch? Ja. Überlegt gerade. Da Persona 4, das reicht für mich. Stimmt. Okay. Also God of War fiel auch sehr spät auf die PS2 damals. Das zweite God of War war schon, glaube ich. Ich glaube, da gab es noch keine PS3, oder? Aber die nicht. War so kurz davor. Also. Ja, es war, also wir hatten God of War drin in Folge 26, God of War 2 oder so. Und die PS, obwohl, nee, die PS3 haben wir kurz vorher getestet in Folge 24, aber da war es ein Importgerät. Also es war um die Ära. Ja. Auf jeden Fall nochmal drumherum. Ja, aber es ist, also ich glaube jetzt so, die Zeit ist am coolsten, weil jetzt, wenn die E3 kommt nächstes Jahr, da, das wird, Mann, jetzt, da wird man so die ersten Sachen sehen, mit denen man noch gar nicht rechnet. Und ich finde jetzt auch die Spiele, die jetzt schon draußen sind, die sehen ja alle schon ganz geil aus. Also eigentlich sind meine Wünsche weitestgehend erfüllt. Ja. Aber irgendwann wird es auch mal so richtig losgehen und dann wirst du wieder überrascht werden. So im Sinne von, oh, wie super sieht das aus? Und das hätte ich ja, wie das weite Land und wie flüssig und hast du nicht gesehen? Ich bin echt gespannt auf das erste Spiel von Naughty Dog, was sie für die PS4 machen. Auch wenn es nur Uncharted 4 ist, aber trotzdem. Vielleicht, obwohl so ein Space-Ding soll ja angeblich angekündigt oder theoretisch in Planung sein, weil die irgendwie so Hinweise dann gedroppt haben. Ja, ich würde mich bei der PS4 am meisten freuen auf Infamous Second Son, weil das ja eh auch schon drauf, vom Launch dann weggegangen ist. So ein Open-World-Superhelden-Game finde ich eh immer ganz geil und speziell das erste Infamous habe ich relativ lang gespielt, das zweite nicht so sehr, aber bisher dafür nicht die Zeit gehabt und natürlich das Watch Dogs, was verschoben wurde, das will ich am ehesten auch. Ich glaube, das wird nicht so gut. Ey, Watch Dogs, jetzt mal ernsthaft. Das wird schon gut, aber das wird... Bin ich voll bei dir. Ich wird ungefähr ein Flash bei dir auslösen wie ein Assassin's Creed in einem Technik-Setting oder so ein Spiel wird es werden. Ja. Oh, nee, ich bin sowas von überhaupt kein Fan von Watch Dogs und das soll man jetzt nicht für bare Münzen nehmen, das ist einfach meine Meinung. Ich sehe überhaupt nicht, wo da der Reiz in dem Scheißspiel liegt. Was wird denn da passieren? Du läufst da rum und hackst immer dieselben Mechanismen und schleichi, oh, ich darf nicht gesehen werden, oh, ich muss die Kamera hacken. Also wenn die Story nicht hoberhammer geil wird, sodass man da so reingesogen wird, dass man unbedingt jetzt wissen will, wie es weitergeht, dann sehe ich den Punkt nicht. Ich finde auch, ein bisschen erinnert mich dieses Ganze, die haben das zwar immer sehr schlau verkauft und auch gut verpackt und so, aber eigentlich dieses Thema mit dieser digitalen Überwachungszukunft und diesem Hacken und so, das hat voll so den PS2-Charme von vor 10 Jahren, da waren so Spiele auch mal angesagt, wie Rogue, nee, wie hieß dieses Spiel da? Mit so einer Frau, Rogue Ops? Nee, ist das nicht. Nee, Uni? Nee. Aber ihr wisst, was ich meine. Da hat man so eine Frau gespielt, die auch so eine, ich weiß nicht, ob die eine Diebin war oder so. Ja, generell so dieses ganze Ding mit Hacken und so. Eigentlich, das Spiel ist auch gar nicht so. Ah, ich weiß, was du meinst. Das habe ich damals testen müssen. Kam das nicht von aus Deutschland Second. Sogar? Nee, ich glaube nicht. Velvet Assassin? Nein. Ja. Nee. Ich meine, das war wirklich noch PS2-Zeiten. Rogue Warrior, Spec Ops, guck mal nach, Rogue Ops. Ich wollte eigentlich nur den Punkt machen. Ich, okay. Ich bin auch null gehypt für Watch Dogs mittlerweile. Ich habe es ja auch schon gesehen. Null, null. Lass mich doch mal in Vorfreude ein bisschen. Ja, von hier aus. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren erlernen, aber aktuell weiß ich überhaupt nicht, was mich da erwarten soll. Also ich sehe auch irgendwie den Reiz nicht, mich da in Sachen reinzuhacken und dann diverse Gerätschaften zu manipulieren. Ich weiß, macht das Spaß? Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da muss sich Ubisoft drum kümmern, dass es Spaß macht. Ja. Es sah auf jeden Fall cool für mich aus. Also für mich sind so Hack-Geschichten in anderen Spielen immer nur so Gimmicks. Die sind, das sind für mich Verpackungen für kleine Schieberätselchen oder so. Oder weißt du, was ich bei Resident Evil, Tastendrückereien und so, muss die Kabel so und so verbinden. Das ist für mich Hacken in Spielen und das ist für mich maximal ein Aufbrecherli. Also deshalb hoffe ich ja mal drauf, das, was sie bisher gezeigt haben, wenn du es so ins Gameplay verzahnen kannst, dass du dort mit der Technik, mit der Umgebung spielst und dann Ampeln verrückt spielen lassen kannst oder Überwachungskameras wegschaltest oder Suchscheinwerfer weglenkst und so weiter. Ich habe am Anfang auch dann gedacht, vielleicht wäre es cool, wenn man so dieses Second Screen Experience, wie man es so nennt, das Handy, was man im Spiel benutzt, das wirklich als App da drauf hat und das im Spiel dann so verwendet. Aber es wäre wahrscheinlich ein bisschen scheiße, mit der einen Hand das Handy zu halten und mit der anderen dann das Steuerkreuz oder den Controller in der Hand zu haben. Vielleicht mit Kinect dann, ja? Du steuerst mit der Hand das Handy und winkst, wenn du nach vorne laufen willst. Das Spiel, was ich meinte, hieß übrigens wirklich Rogue Ops. Und wenn man heute schon das Cover sieht, das ist ja eine extrem hochwertige Tage. Das gab es in Deutschland auch. Alter, was ist denn das? Ey, und schon wieder das war nicht so schlecht, das war so ein typisches 70% Spiel. Aber mit so einer weiblichen Agentin. Okay, ich dachte, glaube ich, an PsyOps oder sowas, ne? Da gab es auch eins mit... PsyOps war ja das von Midway, aber genau, das war ja nicht mit Schleichi, sondern mit Telekinese. Ich hab's in Grabbelkisten mal gesehen, das Ding hier. Aber lustig, wieder so ein Rot-Blau-Cover. Ja. Da gab's doch mal so eine Sammlung. Der Rot-Blau-Kontrast. Genau. Kann man auch mehr total klassisch gerade. In Game One Folge 271 dazu hören, oder? Ja, von Dennis. So, das haben wir gespoilert. Ach, das ist doch längst ausgestrahlt, wenn dieser Podcast kommt. Ja, so haben wir es doch schon längst gesehen. Wenn die Folge fertig wird, wirklich, da steht ja noch einiges in der Schwebe. Genau. Wir haben noch eine Handvoll Spiele hier, über die es noch lohnt zu reden, im November und im Dezember gewesen sind. Natürlich, du hast den Beitrag dazu gemacht, Trant, das Super Mario 3D World und Fabian hat es auch durchgespielt. Ja, Fabian ist ja eigentlich der Mario Crack, aber ich muss mich auch... Das war auch ein Spiel. Ja, war echt gut. Also, ist wieder so ein Ding, wo man Nintendo Kudos zeigen muss, dass die halt einfach wissen, wie man Videospiele macht. Dass man da einfach einlegt, man wird herzlich empfangen von einer sehr bunten Grafik und sehr knuffigen Figuren und dann bist du im ersten Level und du weißt sofort, was zu tun ist. Du musst, ohne irgendwas zu lernen, hast du sofort den Flow drin. Die Levelstruktur erschließt sich einem sofort und es flowt einfach. Ich fand das total geil irgendwie. Es ist ein richtiges Wohlfühlspiel. Was mir jetzt, um gleich nochmal was Kritisches zu sagen, nicht so gut gefallen hat, ist diese Perspektive. Ist dir das nicht auch aufgefallen, Fabian, dass diese isometrische Perspektive hat einen manchmal in die Irre geleitet? Man wusste nie genau, wenn man gesprungen ist, wo befinde ich mich gerade? Ich bin oft schief gesprungen. Das ging mir nicht so. Ich fand es ein bisschen komisch, dass sie mehr so vordefinierte Winkel hatte und nicht wirklich frei war. Es ist dir bestimmt auch manchmal aufgefallen, dass sie eigentlich nur drei verstellbare Winkel hatte. Ja, aber ich habe die dann auch nie verstellt. Fand es nicht so störend. Mich hat es, weiß ich nicht. Ganz schlimm war das da in diesem Giftsumpf da, in diesem lilanen Gift, wo diese Holzplattformen diese Fleischfressen. Ein paar schwere Sachen. Ey, da habe ich gedacht, bist du bescheuert oder was? Warum hüpfe ich denn die ganze Zeit daneben? Ich bin wirklich fünfmal an dieselbe Stelle gesprungen und war mir sicher, jetzt landest du tot. Es war echt unfassbar. Sonst super. Katzenkostüm finde ich geil. Macht es auch Spaß, die Wände hochzurennen. Ist vielleicht ein bisschen auch overpowered, oder? Ja, ich glaube auch. Also man hat starke Attacken, man kommt die Wände hoch, man hat coole Sprungmanöver. Hochklettern. Ja. Man kann sogar rutschen, man kann die Fahne am Ende eines Levels viel zu leicht ganz oben erreichen. Aber dafür macht er halt voll Bock. Und was gab's denn da noch? Ah ja, auch hier diese Schattenwelt, was ich gesagt habe. Weißt du, das Spiel steckt so voller Ideen, aus denen manch andere halt ein ganzes Spiel machen würde. Und da ist jedes Level eine neue geile Idee drin. Diese Röhren sind ja quasi so mit der neue Hit gewesen. Die durchsichtigen Röhren? Ja, in 3D World. Ja, aber wenn das eh das gleiche Team gewesen ist, das die Mario Galaxies gemacht hat, da hatte ich ja auch genau das gleiche Gefühl. Jeder Level oder jeder Abschnitt hat eine neue Idee. Ja. Irgendwas, was visuell, gameplay-technisch was anderes macht, was sich nochmal so, ha, schön. Ne? Was ich ja hasse, sind diese Clip-Clap-Welten. Clip-Clap? Wo im Beat sich immer der Boden... Das mag ich gern. Ach so, ja. Ein gewisses Stück weit, aber wenn die dann die Schwierigkeit anziehen und du wirst ja noch zugebombt mit Gegnern, da setzt mein Gehirn dann aus und ich falle immer durch irgendein Loch und time schlecht und falle runter. Das nervt mich total. So, das Gute an dem 3D World ist es auch wenn der Eindruck entsteht, dass natürlich Multiplayer bevorzugt wäre, dass man zu mehreren Leuten da gleichzeitig spielen sollte, auch alleine es vollkommen gut spielbar ist. Ne? Sogar besser. Also ich sehe den Sinn nicht, es zu viert zu spielen. Wir haben das ja mal kurz gespielt, Fabian. Ja. Und ich habe das nie verstanden, auch bei New Super Mario Bros. Nicht oder so. Oder Luigi Bros. Ja, bei den New Super Mario ist es immer, es wird ein Spiel gegeneinander statt miteinander ab einer bestimmten Spielzahl. Aber das ist ja nicht befriedigend, weil das einfach nur so nervig ist. Stimmt. Entstehen ständig unvorhergesehene Situationen und du willst eigentlich jetzt gerade geil springen und dann hüpft dir ein Trottel auf den Kopf und du stürzt genauso, ab. Wie wenn du FIFA spielst, dann, wenn du alleine spielst, dann willst du Tore schießen. Und es ist nicht so, wenn vier Leute zusammenspielen, dann wollen sie nicht auf einmal ins eigene Tor schießen. Und so ist es aber bei Mario. Und schon. Haha, ich habe mir ein Eigentor verpasst. Ja, genau. Du leidest drunter. Das ist ja mega lustig. Ja. Eigentor, cool. Wir haben nicht genug Leben, um den Endgegner zu schaffen. Oh. Oder die Fünferkirche. Nee, ich sehe da auch keinen. Ich bin ja generell nicht der Freund von Multiplayer-Spielen unbedingt. Mhm. Aber ich sehe da auch keinen Grund. Nee, die Klonkirche meine ich, so ist es. Oder wie heißt es? Doppelkirche? Cool, ja. Doppelkirche. So, ist ja auch ein geiles Extra. Macht voll Spaß, so einen Pulk Marios zu sammeln. Und die dann alle so nacheinander zu steuern. Also. Ja. Über das folgende Spiel haben wir schon ein wenig uns ausgelassen, aber es kam dann offiziell im November raus. Ich habe es noch nicht gespielt, ich habe mir die Videos bisher angeguckt und ich gucke mal, dass ich es mir als Retail-Version bestelle. Es wird, warum auch immer, für das Super Mario 64 der Vita gehalten anscheinend in Fankreisen, aber Tearaway, ich weiß jetzt nicht, was der Vergleich ist, aber vielleicht, dass es die Hardware so gut ausnutzt, wie es damals Mario 64 mit der Analogsteuerung gewesen ist. Kannst du mal kurz ein bisschen was zu Tearaway sagen, Fabian? Ich kann leider nicht so viel, weil ich habe es vielleicht nur eine halbe Stunde gespielt bisher. Da fand ich es lustig, weil es wirklich cool den Touchscreen benutzt und die Kamera und man ist in einer Papierwelt unterwegs und steuert da so ein kleines Männchen und sie haben sich wirklich super bemüht und es hat echt lustige Sachen. Zum Beispiel kannst du immer von unten an manchen Stellen so durch die Papierwelt stochern, um da dann irgendwelche Sachen zu machen. Und dann kommt da halt auch wirklich so ein Finger im Spiel, wo du da mit dem Finger auf dem Rear-Touchpad rummachst. Ja, das ist hab cool. Ich auch gesehen. Und ja, es ist wirklich lustig gemacht, aber ich kann mich jetzt so, kann ich echt noch nicht sagen, ob mir das gut gefällt und was man eigentlich längerfristig dann macht. Aber es ist auf jeden Fall, merkst du, da haben Leute echt ein Spiel von vornherein komplett auf die Vita zugeschnitten. Mhm. Und das lohnt sich wahrscheinlich für die wenigsten Entwickler, das irgendwie zu machen, leider. Mhm. Weil an sich, ich glaube, es ist echt schön. Ich muss noch weiter spielen. Es ist auch echt, es ist günstig. Es wird zwischen 25 und 30 ja. Euro angeboten, glaub, was ich sehr angenehm finde. Ich glaube, von Anfang an gleich nur 25 Euro. Ja. Vernünftig. Ja. Also so, hätte das für ein Fubi angeboten, da wäre es noch mehr zum Es ist ja so schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es ist anscheinend bis jetzt ein Kritikerliebling. Ob sich das gut verkauft, wage ich mal zu bezweifeln. Ja, wenn es zumindest... Aber der Preis trägt dazu bei, dass es eine Chance hat. Das wäre vielleicht so ein richtig gutes Bundle-Ding für die Vita irgendwann, ja. Wenn es dann eben nicht jetzt schon in die Richtung, du bekommst 10 Spiele kostenlos dazu, dann schon dann der das Kind in den Brunnen gefallen ja, es wäre. Es gibt ein Bundle. Ja. Bei der Vita gibt es ungefähr, wenn man da mal bei irgendeinem Online-Shop schaut, da gibt es ständig, glaube ich, 10 Bundles und es gab jetzt auch wieder eins, gerade sehr günstig die ganze Zeit, ich muss da kurz mal gucken. Aber auch so 169 mit 10 Spielen. 139 gab es da 139. Schon. 139? Also, ich bin gerade, also es gibt, das Tearaway-Bundle kostet 149 Euro. Das ist gut. Tearaway, das ist schon echt billig. Wie viel Gigabyte Speicherkarte? 32? Gar keine. Ja. Das ist, das finde ich geil. Das ist ja teurer als die Vita noch, dann. Dass sie wirklich noch Bundles haben, die keine Speicherkarte das haben. Ist, das ist echt das größte Manko an der Vita. Das ist das Schlimmste. Sie haben doch jetzt gerade die 64 GB Speicherkarte vor einiger Zeit eingeführt, die weit über 100 Euro kostet. Ich glaube, die gibt es in Deutschland gar nicht. Nee. Mhm. Also 32 ist das Maximum. Ich habe zu Hause zwei 16er, die schon für mich teuer genug waren. Ey, und so klein wie die sind, stell dir mal vor, die verlierst du. Ja, genau, so klein und futzelig. Ich muss dann immer, ich habe einen Ort, den ich, da habe ich so ein Post-it dran, da steht hier, PS Vita-Karte, damit ich es nicht verliere, mit dem Pfeil, der dorthin zeigt. Ja, weil sonst finde ich das dann nicht mehr wieder. Und kannst du auch einatmen. Oh scheiße, meine Spiele. Weg sind sie. Aber die Tearaway werde ich mir auf jeden Fall da noch angucken. Ja, allzu lange müssen wir über solche Spiele, die nun Weiterführungen von alten klassischen Reihen sind, nicht reden. Da hatten wir auch Videos hier auf der Seite zu Ratchet & Clank Into the Nexus. Hatten wir gerade ein bisschen gespielt. Fabian, scheint eine nette Weiterentwicklung von Ratchet & Clank zu sein. Soll nicht allzu lang sein, werde ich aber noch weiterspielen. Es gab ein Rise Professor Layton Anfang November, das Professor Layton und das Vermächtnis der Aslans. Glaube ich, ist Vermächtnis von Aslan. Von Aslan. Die große Trilogie, was auch immer draußen gerade passiert, die große Trilogie dann abschließt, die mit Professor Layton 4 angefangen hat auf dem Nintendo DS noch und es ist more Layton as usual, ne? So wie man es kennt, aber das Setting in so einer Winterstadt scheint ziemlich lustig und knuffig zu sein und ich bin sehr gespannt, ob die Story auch zu einem vernünftigen Ende kommt, weil das ist ja immer schon ein interessanter Faktor gewesen, zusätzlich zu den Rätseln. Du musst doch auch noch von Phoenix Wright erzählen, oder? Muss ich? Warte mal, wo habe ich das denn? Habe ich es gar nicht aufgeschrieben? Oh, ich glaube, ich habe es gar nicht aufgeschrieben. Du bist so verrückt, ich dachte, das wäre so ein tolles Spiel. Eigentlich schon. Ach ja, ich habe in eine Retail-Liste geguckt und das ist ja nur ein Download-Game gewesen, deshalb habe ich es dann nicht vermerkt. Phoenix Wright, fantastisch. Phoenix Wright Dual Destinies, ich glaube, Ende Oktober rausgekommen. Gerade erst auch eine DLC-Episode. Grafik-Adventure, wer die Phoenix Wright-Spiele, die Ace Attorney-Spiele kennt, jetzt auf dem 3DS mit 3D-Optik, mit sehr sattem Umfang. Man zahlt so 20 oder 25 Euro dafür und hat dann fast 20 Stunden Gameplay. Toll geschriebene Dialoge, spannende Fälle und so weiter und für mich ein wirklich Top-5-Kandidat für das Jahr 2013, einfach weil ich auch Fan von diesen ganzen Grafik-Adventures und so weiter bin. Es ist nicht der, für mich im Pantheon jetzt, wo ich die alle durchgespielt habe, nicht der beste Phoenix Wright-Titel ever, aber er ist schon recht weit oben angesiedelt. Dazu kommt. Aber eigentlich wollte ich auf mein persönliches Game des Jahres kurz noch eingehen. Ich will die Leute auch nicht alle damit zulabern, ich habe schon oft genug gesagt, aber ich muss heute noch vor Freude Tränen zurückhalten, wenn ich an Zelda A Link Between Worlds dann zurückdenke. Es muss ja super sein. Ey. Es ist fantastisch. Weitergespielt. Es ist so toll. Es ist so gut. Das es ist muss wirklich. Ich auch mal dringend spielen. Es ist pure Freude. Pure Freude destilliert in ein fucking 3DS. Dann einfach rein. Also alles, was wir oder was ich dann an Nintendo moniert hätte, was wir bei Dream Team Bros zum Beispiel erwähnt haben, ne? Diese Textlastigkeit, wo jeder kleinste Fitzel erklärt werden soll, auch die Zelda-Spiele seit spätestens Ocarina of Time, die immer textlastiger werden und möchtest du auch wirklich durch diese Tür gehen? Ja, guck mal, Rubine, geil, oh schön, du hast jetzt zum 10. Mal das gleiche Ding aufgemacht. Ich vergleiche es dann mit so einem Game vielleicht wie Paper Mario oder Chrono Trigger. Also das sind für mich so zwei Spiele, wo man sich ein Genre genommen hat, das viele Stolpersteine hat. Oh, Rollenspiele, Random Encounters, das kann langweilig werden. Oh, Kämpfe sind immer nur auf die X-Taste drücken und die zu gewinnen. Das sind beides Beispiele, Paper Mario und Chrono Trigger, wo man sich hingesetzt hat und gesagt hat, was ist langweilig an dem Genre? Was funktioniert scheiße? Genau, man hat eine Strichliste gemacht, okay. wie kann man Random Encounters lösen? Wir lösen das so. Wie kann man dieses Problem lösen? Wir lösen es so, ne? Und es fühlt sich alles kohärent und aus einem Guss an, wo ich sage, ey, ich kann wirklich wenig finden, womit ich dran hake. Und A Link Between Worlds hat viele Lösungsansätze für Probleme gehabt, die Zelda doch recht bei speziell der langjährigen Fangemeinde ein bisschen in Verruf haben kommen lassen. Oh, der Anfang ist wieder so lahm und dann, ach Mann, die Story geht dann wieder nicht so weiter und anstatt in den nächsten Dungeon zu kommen, muss ich wieder 50 Sachen einsammeln und oh, jetzt habe ich den Dungeon gemacht, aber da ist eine scheiß Rubine hinter. Ja, ey, für mich ist die Zelda-Serie auch wirklich schon lange Zeit gestorben gewesen. Nee, tot, wie sagt man? Ach, keine Ahnung. Also, sie war für mich gestorben. Untot ist genau. Sie mittlerweile. Genau, und das hat, da vertraue ich dir, ich habe da auch tierisch Bock drauf und der Eddie schwärmt ja auch immer, der zockt ja auch gerade. Und ich fand ja auch wirklich A Link to the Past mit eins, hat für mich zu den besten Zeldas gehört. Ocarina of Time fand ich sogar noch besser, aber zu A Link to the Past habe ich auch so ein paar Erinnerungen und ich glaube, viele Musiken werden ja bestimmt auch übernommen werden. Ey, die Musik ist fantastisch. Also die ist jetzt orchestriert und lehnt an und so weiter und es ist wirklich, selbst wenn man die MIDI-Musik, die alte mag, weil es alles so klassisch ist, das hört sich so super gut an. Na, rein, ich habe selten Spiele gehabt, die sich wirklich so flüssig spielen wie A Link Between Worlds. Du hast eine sehr hohe Spielgeschwindigkeit. Link, du brauchst eigentlich den Laufbutton nicht mehr benutzen, wenn du einen Pegasus-Stiefel hast, weil er von alleine schon so schnell ist. War auch nicht schön, fand ich. War immer ein bisschen nervig. Ja, das Ding hat 60 Frames pro Sekunde, was enorm dazu hilft, die Geschwindigkeit dann umzusetzen. Bei 30 hättest du bei weitem nicht dieses flutschige Spielgefühl gehabt. Diese Entscheidung, das muss man sehen für sich selbst, ob man damit das gut findet oder nicht, dass man die Items vorher schon alle kaufen kann oder auf Leihbasis dann da hat und dann die Dungeons in jeder Reihenfolge angehen kann, wie man sie will. Das fühlt sich eher an wie bei dem allerersten Zelda auf dem NES, wo du wirklich eine Freiheit hattest, noch in Dungeons rein und raus zu gehen und nicht gesagt, okay, Dungeon 1 ist der Feuertempel, Dungeon 2 der Wasser, Dungeon 3 der Waldtempel und so, das gibt's nicht mehr, diese Auflistung. Ne? Nachdem du den Anfang fertig hast, hast du wirklich dieses open-worldige Gefühl da und ich gehe jetzt nach links, weil ich Bock drauf habe. Guck mal, was zu tun. Geil. Also das ist insofern auch cool, weil ich, als ich Link to the Past etwas später nochmal durchspielen wollte, habe ich gemerkt, so verdammt, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich hin muss. Diese Wegsucherei, die war ein bisschen nervig. Und dann hast du endlich mal den Weg gefunden zu einem Dungeon. Und ja, wie du sagtest, dann muss man dann halt erstmal wieder das Item haben. Das wusste man ja damals vorher noch nicht. Ja. Du kamst zu einem Ort und hast gemerkt, so ach, ich kann hier noch nicht weiter. Okay, wieder umdrehen. Wo muss ich denn weiter? Es war schon hat ein bisschen den Flow rausgenommen. Was ich super clever finde, ist eben, dass du an jeder Ecke wirklich was zu tun bekommst und du musst eben ein bisschen was beachten. Also die Leute, die Angst haben, oh, wenn ich abkratze, verliere ich alle Items, die kosten nicht wirklich viel, wenn man sie sich nochmal dann kaufen will im Laden. Und Rubine waren ja eh immer fast wertlos. Also ich habe es im Beitrag nochmal kurz angeführt, da konnte ich jetzt nicht allzu lange im TV darauf eingehen, aber dieses Ding, dieses Gefühl bei Twilight Princess war es besonders schlimm. Da machst du irgendwie so eine Bonushöhle, die du gefunden hast und bist dann 20 Minuten beschäftigt und am Ende hast du ein Packen voller Rubine, die du nur eh nicht mitnehmen kannst, weil deine Taschen voll sind. Das ist so eine richtige Spaßbremse und das war auch mit ein Grund, warum ich Zelda irgendwann nicht mehr gemocht habe, weil dann habe ich halt Spiele angefasst, die mich überall belohnt haben, weißt du, mit Waffen und Rüstung. Deswegen mag ich halt so Spiele auch mittlerweile. Und bei Zelda habe ich gemerkt, das ist ja gar keine Belohnung, das ist ja einfach nur, das ist ja Crap, was ich da bekomme. Warum sollte ich das dann machen? Und wenn du so schon rangehst, dann verliert das Spiel einen ganz großen Reiz für dich selbst. Und das hat mich damals auch bei Fable 2 so geärgert oder 3, weißt du, so Schatztruhen, in denen nur Scheiße drin ist, die du eh nicht brauchst. Oder wenn du Geld kriegst, aber kannst du Geld nichts kaufen, dann ist das einfach obsolet und eine riesen Motivationsbremse. Ja, absolut. Jetzt dieser Flow, der reinkommt durch das Leihsystem, dass du eben, du kannst mit Geld immer was anfangen. Ja. Über das ganze Spiel hinweg. Du kannst nämlich sagen, wenn du Gegenstände geliehen hast, irgendwann kannst du sie kaufen, aber die kosten dann ihre 800 bis 1000 Rubine pro Stück. Wenn du sie gekauft hast, kannst du sie aufwerten und kriegst dann auf einmal einen Bogen, der 3 Pfeile verschießt zum Beispiel. Ja. Oder einen Enterhaken, der mehr dann dort macht. Du hast keine Magieleiste mehr, sondern eine Ausdauerleiste. Das heißt, die können Pfeile nicht zu Ende gehen, können Bomben nicht zu Ende gehen, sondern du musst nur ein bisschen warten und dann kannst du sie wieder benutzen. Auch wieder ein Ding, scheiße, ich würde da gerne jetzt dieses Rätsel lösen, aber ich habe leider keine Bomben mehr, also muss ich jetzt in den Laden welche kaufen. Das fällt weg. Es sind keine Stolpersteine mehr da, die dem Spielfluss entgegenwirken. Das Gefühl, du machst immer irgendwas, du wirst immer konsequent belohnt und das führt irgendwo hin. Ich habe keinen Leerlauf. dort eben gehabt. Und das war das Coole dran. Na, ich kann durchaus verstehen, wenn mancher das nicht so empfindet, was jetzt speziell mit dem Leihsystem das angeht. Oh, ich will aber doch lieber in den Dungeons die Sachen finden. Empfand ich auch wirklich nicht so, weil das eher die Dungeons geöffnet hat, dass dort viele Items zum Einsatz kommen. Und wenn eins auf jeden Fall benötigt wird, dann ist vorne eben ausgeschildert, dass du hier einen Bogen brauchst, um diesen zu machen. Ach, es gibt bei einer Handvoll Dungeons, da musst du ein Item dabei haben, da ist es vorne ausgeschildert. Da weißt du, dass du damit reingehst, aber ansonsten sind viele Äquivalente beispielsweise aufgebaut. Du brauchst Bomben in einem Dungeon, du hast keine dabei, aber dann sind Gegner dort, die sich nach einem draufschlagen als Bombe benutzen lassen zum Beispiel. Warum nicht? Warum nicht? Ja, ich meine, früher hat man sich halt auch gefreut über einen Riss in der Wand im Sinne von, oh, werde ich das wohl sprengen können? Aber man musste halt die Bombe erst kaufen oder holen. Warum sollte sie dann nicht auch schon gleich da sein? Es bringt ja nichts, sie erst zu holen. Macht ja nur Spaß, wenn sie schon da ist. Man kann sie einfach pflücken. das kann man dann machen, wenn es nötig ist. Ich kann also nichts wirklich Schlechtes oder Abschüssiges über A Link Between Worlds sagen. Es ist nicht das schwerste Spiel aller Zeiten, wenn du einmal dann reingekommen bist und die ersten Dungeons in der Schattenwelt dann gemacht hast, wo du deine Energieleiste ein bisschen aufbaust, hast du auch nicht so viel das Risiko, dass du oft abkriegst. Du kannst natürlich wieder Feen mitnehmen in Flaschen, die dich wieder dann machen. Und die Endgegner sind cool Designs, dass die ein paar sind Reminiszenzen an A Link to the Past, ein paar sind neu gemacht, haben jetzt 3 bis 4 verschiedene Stufen, wie sie agieren und Zeug machen. Der 3D-Effekt ist super umgesetzt, dass du diese Vertikalität sehr mitbekommst. Dungeons sind nicht weitläufig im Sinne, die sind natürlich immer noch einigermaßen groß, aber sie sind übereinander gestapelt, viele Sachen. Du findest selbst war ja auch beim Original so cool. Genau, viele, also du, aber auch innerhalb eines Raumes hast du viele einzelne Ebenen, wo du mal auch da ineinander agieren kannst. Und es hat so viel Spaß gemacht, da zu machen. Ich war am Ende auch emotional mitgenommen. Ich habe echt ein paar Tränchen verdrückt. Gegen Ende hin, dass es vorbei war. Das war eins dieser Spiele, wo man nicht möchte, dass es vorbeigeht, wenn es dann zu Ende ist. Und das ist, glaube ich, das beste Kompliment, was man im Game machen kann. Ja. Ich glaube, ich muss fast mal wieder runter. Ey. Ja, ich glaube, wir schließen das aber dann auch mal dann hier ab. So von wegen aus Gran Turismo 6 hast du ja schon ein bisschen was erwähnt. Walking Dead 2 kommt noch im Dezember, aber eigentlich haben wir damit auch schon das Interessanteste hier des Jahres abgegolten. Ja, eigentlich im Dezember gab es nur Gran Turismo noch als großen Release und sonst. Also ja, die Sachen, schade, die dass es dann so dürre war, ne? Aber sonst ist da ja nichts mehr jetzt. Ja. Nee, aber es ist auch vollkommen okay. Ich habe noch so viel, was ich gerne spielen wollen würde, was noch halb ist, was kurz vorm Endgegner steht, den man noch kurz mal fertig macht und dass ich nach Möglichkeit dann nochmal viel dann wegschaffen kann, wenn nötig ist. Und warum auch immer spiele ich gerade Yakuza Dead Souls. Ich weiß nicht warum, aber ich mache es trotzdem. Ja. Was mir auch dann Spaß macht. Aber da an Mangel an Spielen werde ich jetzt nicht leiden innerhalb des Dezembers. Okay, dann lasst uns zumindest für den Teil den Spiele 2013 Cast abschließen. Ihr werdet im Anschluss noch ein Part hören. Ich habe mich mit Dennis und Nils nochmal zusammengesetzt und mit ihnen beiden nochmal ein wenig über ihr Jahr 2013 und Aussichten dann gequatscht. Aber für den Part, die große Übersicht der Spiele, erstmal einen ganz, ganz großen Dank an Fabian, der die ganze Zeit hier schon dann mit beigesessen hat. Ja, ich war zwischendurch auch mal ein paar Minuten weg. Ja, vorhin hat er mir gesagt, hey, dran, kannst du mich nicht mal abklatschen? Ja, ich habe auch noch Arbeit eigentlich zu machen gehabt. Heute ist mein letzter Tag von meinem Urlaub. Jetzt kann ich es am Wochenende machen. Ich hätte ja auch gern voll Bock gehabt hier auf Podcasten, aber es ist irgendwas Kleines. Ich hätte gerne aus, Fabian. Ich habe das ja hier dann alles verursacht. Und danke an Trant, dass du dich nochmal während der Produktion hier rausgezogen hast. Und natürlich auch an Daniel, der gerade zur Tür reingekommen ist, der den Moment abgepasst hat, um dort den Dank abzubekommen. Hallo. Und natürlich auch an den Simon, der schwer krank hier nochmal gekommen ist, um dann am Podcast auch nochmal mit teilzunehmen. Es war ein schönes Jahr 2013, ein umfangreiches, ein anstrengendes und ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß mit der Sendung gehabt, mit der Website und mit dem Podcast hier. Wir werden dann mal schauen, mit was für Sachen wir wieder im Jahr 2014 zurückkommen werden. Und ich würde sagen, wir sagen Tschüss und ihr hört gleich den Part mit Nils und mit Dennis. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank. Tschüss. Sag doch auch Tschüss. Tschüss. Tschüss. So, da sind wir wieder zurück. Nicht, dass ihr euch wundert, jetzt der werte Nils und der werte Dennis, die bei mir sitzen. Ich schneide euch ein bisschen weiter im späteren Ablauf des Podcasts hier rein. Aber erstmal vielen Dank, dass ihr euch heute mit mir hingesetzt habt. Vielen Dank, dass du uns eingeladen hast, dich danke, danke. Mit uns hinzusetzen. Ja, es ist ein sehr exklusiver Club. Kommt man nicht so einfach rein normalerweise. Ja, das stimmt. Wir mussten hier bis ins Dachgeschoss des Büros gehen, um teilzunehmen. Das ist schon ein Aufwand, ne? Überhaupt, dass es auch ein Grundvertrauen ist, wenn ein Grieche zu irgendwas lädt hier in der EU, in diesem Jahr, ne? Dass da Leute überhaupt noch zuhören und folgen. Ja, das stimmt. Das ist doch was. Ich würde mit euch gerne quatschen, wie ihr so das Spielejahr 2013 erlebt habt. Natürlich wir machen diesen Podcast jetzt nicht in der immer gleichen Konstellation, aber die Jahre immer wieder mal, wo wir mal ein klein bisschen Revue passieren lassen, was denn so passiert ist. 2013 fand ich in der Hinsicht spannend, weil am Anfang wussten wir ja noch gar nicht so direkt von unserem Glück, dass die neuen Konsolen dann da sein werden, aber geahnt haben wir schon und dann gehofft. Haben wir tatsächlich gehofft. Na, wäre es denn so gewesen, dass, wenn die Konsolen nicht angekündigt wären, du noch okay gewesen wärst mit dem Angebot? Nee, ich war schon lange nicht mehr okay mit der Generation, die ja so lange war wie keine jemals zuvor, konsolenzyklustechnisch gesehen. Und habe schon vor längerer Zeit bessere Grafik vermisst und bin deshalb umso mehr froh, dass es jetzt endlich soweit ist und wir mit den neuen Konsolen endlich mal wieder einen Schritt nach vorne machen. Wenn man es bedenkt, es gibt Kinder, die sind beim Start der letzten Konsolengeneration noch nicht geboren gewesen und jetzt fast im Gymnasium oder sowas. Ja, ne? Na? Das ist krass. Das ist wirklich viel zu lang gewesen, finde ich. Ja, jetzt wo ihr das sagt. Dass du hauptsächlich Xbox oder PS3 dann in der letzten Generation? Letzte Generation bei mir auf jeden Fall Xbox geprägt gewesen. Ich glaube bei dir auch, Nils, oder? Ja, absolut. Ich hatte beide Konsolen und ich bin auch kein Fanboy oder sowas. Mhm. Aber die Xbox hat mich einfach durch Qualität überzeugt. Da gab es verschiedene Faktoren. Zum einen das Pad, dann das Dashboard, was ich auf der Xbox irgendwie zugänglicher für mich angefühlt hat mit den ganzen Freundeslisten und den Partys, die man da ganz einfach starten konnte. Außerdem hatten alle meine Freunde eine Xbox und dann hat man die Multiplayer-Titel auch einfach auf der Xbox gezockt. Und die Xbox hat sich einfach in diesem Zyklus durchgesetzt, aber so wie sich das jetzt anfühlt, wenn man mal so mit Leuten redet, dann ist das Landslide, ne? Andersrum, jetzt ja. Wird sich die PlayStation 4 wahrscheinlich durchsetzen. Das ist immer so nach einer Generation, wo sich einer oder ein Konsolenhersteller in einem bestimmten Bereich sehr hervorgetan hat. Und bei der Xbox hast du ja schon erwähnt, gerade die Leute, die richtig auf Konsolen zum Online-Spielen gekommen sind, da hat ja die mit der 360 Microsoft die Infrastruktur richtig aufgebaut, dass die Leute ihre Freundeslisten haben. Das ist ein um einiges angenehmeres Erlebnis war, Multiplayer zu spielen, als auf der PS3, ne, wo du zwar einen kostenlosen Service hattest, wo du nicht Xbox Live Gold bezahlen musst, aber dann gibt es keinen Party-Chat und das funktioniert nicht richtig und du kannst nicht Crossover mit den anderen zocken. Jetzt scheint es ja wohl so, viele Leute in der neuen Generation, klar, Xbox One werden auch einige von uns hier haben, aber sehr viele auch in meinem Umfeld sind zur PS4 migriert, obwohl sie online spielen, obwohl sie da noch gar nicht ihre Freundeslisten aufgebaut haben. Migriert, schönes Wort für den Wechsel der Plattform. Ja, als Ausländer kennt man das Wort. Ja, ne? Ey, ich finde, ihr habt absolut recht, ne? Also, das war super einfach auf der Xbox 360, ne? Das war eigentlich der Hauptgrund. Dieses Multiplayer-Ding, Party öffnen, Spaß geht los. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie funktioniert das mittlerweile auf der PlayStation, also noch auf der alten. Gab es da jetzt einen Party-Chat? Es kam ja nie ein Mikro mit, von daher habe ich es nicht richtig ausprobiert. Also ich weiß es einfach nicht. Nicht unbedingt Multiplayer-Spieler kann ich das jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich glaube, der Party-Chat ist nie so richtig gekommen. Das war so ein Feature, was eben ursprünglich nicht angedacht war von Sony. Die haben ihre Konsole eben so designt. Klar, wir haben die Firmware, die können wir updaten und zur Not da neue Features reintun, aber dann mangelt es irgendwo dort am Arbeitsspeicher und da sind andere Aktivitäten, die drin sein können. Die können ja froh sein bei Sony, dass sie die Trophies irgendwie noch reingepatcht haben, nachdem sie den ganzen Achievement-Zug verpasst haben. Mhm. Aber auch für Party-Chat hat es insgesamt nicht mehr gereicht. Ja. Und ich glaube, ich habe es ja auch von dir, Dennis, gehört, ihr habt euch ja abgesprochen, die Leute, die jetzt online spielen, welche Konsole kaufst du, wo wollen wir Battlefield zusammenspielen? Und irgendwie tendieren ja momentan viele bei euch dann zur PS4. Jein, im Grunde ist es ziemlich gleich gespalten. Also unsere alte Battlefield-Crew, es ist so mein Hauptspiel, was ich so die letzten Monate, Jahre gespielt habe, Battlefield 3. Die ganze Crew hat sich tatsächlich in der Mitte gespalten. Die eine Seite geht zu PS4, die andere Seite spielt auf der Xbox One und ich bin mal gespannt, wie das in den nächsten Monaten wird, ob das tatsächlich so bleibt, ob unsere geile Crew, mit der ich jetzt mehrere Jahre echt abends viel Spaß hatte, so gesplittet wird oder ob sich das irgendwie noch zusammenführt, weil die Xbox, keine Ahnung, wohl doch nicht so gut ist oder andersrum die PlayStation nicht überzeugen kann, ich weiß es nicht, bin mal gespannt, ich finde es schade. Ich hätte mir zumindest für diese Generation erhofft, dass mehr dieser Cross-Plattform-Gameplay oder sowas möglich ist. Also so ein Battlefield 4, was es auf Xbox One, PS4 und auch Xbox und 360 und PS3 und PC und so weiter gibt, dass es mittlerweile eine Möglichkeit gibt, dass diese Spiele entwickelt werden, dass alle aus einem Plattform zusammenspielen, weil auch die Wandlung in meinem Kopf zumindest des PCs über die letzte Generation war auch sehr spannend mitzuverfolgen. Von einer Plattform, die eigentlich schon fast totgesagt wurde, jetzt mehr zu einer echt sinnvollen Alternative, selbst Leute, die auch hauptsächlich Konsolen spielen, das zocken. Ne? Also ich habe wesentlich mehr Spiele auf Steam gekauft, die ich normalerweise auf PS3 und Xbox gekauft hätte dieses Jahr und dort auch bin ich jetzt auch noch am überlegen. Eine PS4 habe ich vorbestellt, meine dauert eh noch, bis sie kommt, aber wenn ich überhaupt erpicht bin, irgendwas zu spielen und auch online zu zocken, dann wäre ich fast eher zum PC greifen heutzutage. Das ist lustig, ja. Das ist oft so mit Dingen, die totgesagt sind. Das war ja auch mit der Wii so. Mhm. Nintendo war ja auch nach dem Cube tot und dann haben die auf einmal die Wii rausgebracht und haben damit eine Nische für sich entdeckt, die vorher einfach nicht existierte. Mhm. Und PC genauso. Vielleicht ist es auch viel weniger der Verdienst des PCs als die Fehlleistung der Konsolen. Ich glaube, dass auch viele Leute ein bisschen enttäuscht sind. Also ich meine, die wurde zwar verkauft wie warme Semmeln, also es gibt ja nirgendwo mehr eine PlayStation zu kaufen. Mhm. Man muss ja bis Januar warten, Stand jetzt, wenn man eine haben möchte. Also die hat sich auf jeden Fall gut verkauft, aber wenn ich mir so das Line-Up angucke, da gibt es jetzt keinen Titel, für den ich mir eigentlich eine Konsole kaufe. Ich kaufe sie mir, also ich habe mir jetzt auch eine vorbestellt, nachdem ich lange, lange gewartet habe, einfach weil ist es jetzt mal an der Zeit. Aber für mich war es so, ich habe mich derbe drauf gefreut, also wirklich schon Jahre im Voraus sozusagen, dass die Konsolen kommen. Ich war mir sicher, dass ich mir mindestens eine zum Start kaufe. Für mich ging es nur noch darum, welche es wird. Und irgendwann sind mir die Gründe ausgegangen, weshalb ich eine neue Konsole brauche, wirklich. Also ich bin jetzt auch zu Hause und spiel eigentlich noch täglich Xbox, weil ich einfach noch die Spiele da habe, auf die ich Bock habe. Und ich wüsste jetzt gar nicht, bis auf das neue FIFA, was auf den neuen Konsolen besser ist als auf den alten, und vielleicht Battlefield, was auch besser ist als auf den alten Konsolen. Das sind so zwei Sachen, aber so der richtige Burner fehlt mir noch. Und was wollte ich sagen? Ja, es wird aber die PlayStation 4, glaube ich, ne? Ja. Wobei, unser Umfeld. Also ich kann dich auch komplett verstehen. Du hast ja auch so recht. Ich habe ja die PS4 jetzt zu Hause stehen. Ich habe sie leider nicht zum Release gekriegt, weil ich ein bisschen gepennt habe. Ist es denn, du hast aus irgendwie über Umwege aus Spanien bestellt und ja, da noch genau, eine gekriegt? Richtig, ich war ziemlich aufgeschmissen. Ich hatte so ein paar halbwarme Eisen im Feuer, die irgendwie alle nie so richtig gezündet haben. Aber eins dieser Eisen war tatsächlich in Amazon España zu bestellen, weil da irgendwie hieß es, PlayStation kommt irgendwie zu Weihnachten oder vielleicht sogar zum Release. Und ich habe es einfach mal abgeschickt, die Bestellung. Und es war die tatsächlich als erstes da war. Alles andere wurde gecancelt. Also der Amazon-Mann kam mit so einem dicken Schnurrbart und spanischen Akzent ja, danach vor der genau. Tür. Hier habe ich ihre PlayStation 4. PlayStation Kastanierte. Bolognese. Und ach nee, gar nicht, das waren die Italiener. Aber was ich sagen wollte, du hast halt recht, ne? Das ist für mich jetzt erstmal noch nicht so viele Spiele da. Die steht da. Ich habe ein bisschen reingeguckt. Resogun lädt man sich runter, guckt rein, spielt es ein bisschen. Im Grunde ist es ein neues Geometry Wars. Jetzt nicht so der Burner, aber macht schon Spaß. Ja. Aber jetzt auch nicht für Ewigkeit. Man kauft sich das dicke Ding und jetzt steht es erstmal und wartet auf die Unterstützung der Software. Das ist irgendwie für Leute wie uns, die eben schon wirklich seit langer Zeit zocken und anders in diese Erwartungshaltung reingegangen sind, was die neuen Konsolen angeht. Bei mir geht's genauso. Ich habe nichts Konkretes, was ich eigentlich auf der PS4 spielen will. Solche Sachen wie Killzone oder Knack und so weiter habe ich mir kurz angeguckt. Alles nett, alles interessant, aber im Grunde das Zeug, was ich wirklich spielen will, da kann ich auch noch, ich habe so einen Stapel PS3-Spiele bei mir zu Hause, wo ich noch sagen würde, okay, das kann ich noch fertig machen. Moment, Ni No Kuni ist auch noch nicht fertig gespielt, das können wir das noch erledigen. Das könnte ich alles in Ruhe abarbeiten und hätte theoretisch bis 2016 dann Games, die ich noch gut zocken kann. Aber einfach dieses aufgestaute, seit 7, 8 Jahren keine neue Hardware mehr da gehabt und irgendwie schon mal, ich will bereit sein, wenn das richtige Zeug da ist. Überleg mal, wie viele Call of Duty-Titel rausgekommen sind in der Generation. Ja. Das ist so über ein halbes Dutzend gewesen, alle Gears of War von 1 bis 3 und da hat sich dann ja echt nichts mehr verändert gen Ende hin. Ne? Das sah genauso aus wie der erste Teil, dann kommt da ein halbes Dutzend dazwischen raus, ist immer das Gleiche. Ja. Und da war natürlich auch die Konsole selber, beziehungsweise Microsoft und Sony verschuldet, dass der PC so eine Renaissance erlebt hat, weil die Leute einfach müde sind. Und guck mal in die Steam-Bibliothek, was da für interessante Sachen sind. Ja, absolut. Ne? Also gerade eben wieder gesehen. Die Preise auch. Also, ja, das ist fantastisch. Steam-Sales sind das Beste. Ja, wenn man mal vergleicht, was immer im Sale-Angebot oder Humble Bumbles oder was es da alles immer für Pakete gibt, die einem geschnürt werden, wenn man das mal vergleicht mit den Angeboten auf Xbox Live, was die teilweise für einen digitalen Download-Titel haben wollen, ist eine Frechheit, weil den gibt's haptisch auf Amazon wahrscheinlich viel günstiger, den gibt's in irgendwelchen Sales viel günstiger und dann siehst du immer super Angebot und dann steht da irgendwie, was sich 20 Euro für irgendein 3 Jahre altes Spiel oder, und das ist wahrscheinlich noch ein gutes Angebot. Hast du gesehen, was Angry Birds auf der PS4 kostet? 49 Euro oder? 35 Euro für Angry Birds Star Wars. Das kostet 69 Cent oder so im App Store. Und das ist alles so eine Frechheit. Das ist halt dadurch, dass es ein geschlossenes System ist einfach auch. Und da erdreisten die sich teilweise dann Preise zu nehmen. Die sind einfach dann, da kann der PC einfach viel, viel Besseres leisten und bieten. Und ich glaube, dass da viel Potenzial in dem neuen Betriebssystem von Steam liegt, was ja, glaube ich, heute, ne, rauskommt. Freilich, am 13. 13 morgen ja. Rauskommt. Und dann kommen auch schon die ersten Steam-Boxen, nicht offiziell, glaube ich, aber halt schon so, die darauf ausgelegt sind, dann auch mit dem neuen Steam-Betriebssystem zu laufen, raus. Und wenn das, ich weiß nicht, wie das aussieht, aber wenn das so ungefähr funktionieren sollte wie ein Microsoft Xbox Dashboard oder so, dass du das Ding startest und du kommst nicht in eine Windows-Oberfläche, sondern du kommst direkt in eine Games-Oberfläche. Du kannst das Ding an den Fernseher anschließen oder an den Beamer und du hast ein Joypad, was verbunden ist, mit dem du völlig bequem durch die Spiele scrollen kannst, ohne dass du irgendwie umständlich rumnörgelst mit irgendwas. Wenn das so sein sollte, dann, dass du den PC auch wirklich in die Ecke stellen kannst und musst da nicht dran sitzen auf einem Bürostuhl an einem hässlichen Computertisch, dann ist es, finde ich, ein neues Zeitalter fürs PC-Gaming. In Kombination mit den Preisen, dann das neue Pad von Steam, mal gucken, wie das wird. Sieht ja auf jeden Fall futuristisch aus, aber vielleicht funktioniert es ja auch gut, weiß man nicht. Und wenn nicht, dann nimmt man eben ein Xbox oder ein PlayStation-Pad, die ja auch auf PC laufen. Also ich sehe da eine Menge Potenzial für PC. Mhm. Dieser ganze Integrationsfaktor eben, dass, also für jemanden wie mich, der von Kindesbeinen an Spiele gekauft und gesammelt hat und auch gerne so seine Sammlung im Regal und so weiter dort hatte, eigentlich hätte ich voll Bock mittlerweile, weil ich nicht unbedingt dann von der Masse an Spielen erschlagen werden will, die überall hier herumfliegt. Ich finde es eigentlich ganz geil, dass man das Zeug digital auf einem Steam-Account haben kann. Für mich ist es aber dann auch nur legitim, weil es eben teilweise so günstig ist, wo ich sagen kann, ey fuck, ich gebe 10 Euro für das neue Tomb Raider aus und dann habe ich alles, das, was sie haben, dann bin ich auch total d'accord damit, dass es nicht im Regal steht, dass es nicht dort ist. Ich möchte einfach irgendwo nur einen Knopf drücken, was angeht, ein Pad in die Hand nehmen und genau, spielen. Ich möchte nicht die Disk haben. Ich kann, im besten Fall, bei Steam ist ja auch noch super, ich habe das dann auch auf meinem Laptop drauf. Ne, kannst du dann sagen, okay, die Spiele, die ich zu Hause spiele, der Save wird in die Cloud hochgeladen, ich kann unterwegs in der Bahnfahrt auf dem Laptop dann kurz weiterspielen. Ich muss mich nicht mit 3 Millionen Sachen herumärgern. Und da hat der PC so viel Vorarbeit geleistet durch Steam, so viele Normen dazugekommen mit der Steambox, so viel Potenzial, dass eben ich bei den Konsolen, wenn da nicht die Exklusivtitel wären, wo ich da richtig drauf Bock habe, ich glaube, wir werden gleich nochmal über sowas wie Last of Us und so weiter quatschen, wo du Erlebnisse, die momentan nur auf der Konsole gehen, ich wäre wahrscheinlich längst zum PC und Steam-Player migriert, wenn es noch nicht diese Sachen gäbe, die mich da festhalten, plus Handhelds gegebenenfalls. Alleine dieses digitale Ding jetzt eben, also man hat sehr stark gemerkt, warum es bei der Xbox One nicht funktioniert hat mit ihrem ursprünglichen Plan, wegen, was du angesprochen hast, ist dieses geschlossene Ökosystem, wo die dann, ja, für einen digitalen Titel 70 Euro, aber hast du auch nicht so viel Rechte, um den dann zu behalten und weiterverkaufen und so weiter, ist dort nicht. Bei Steam durch die öffentliche Konkurrenz, dass es du Codes von außerhalb kaufen kannst, dass Spiele im Preis gedrückt werden, dass es die Humble Bundles gibt. Ich habe für Dead Space drauf den PC 30 Cent umgerechnet bezahlt. Na, im offiziellen Verkauf. Das ist natürlich schon sittenwidrig fast, weil ja, natürlich ist fast niemand mehr irgendwie was verhaben kann. Das ist wahrscheinlich fast gleich einer Raubkopie. Aber es ist ja trotzdem ein legales Angebot. Es ist ganz genau ein legales Angebot. Und es macht auch ja auch Spaß, immer auf diese Schnäppchen zu warten. So. Ja. Man guckt ja auch mal, ey, und dann schickt man sich Mails rum. Bei uns in der Firma werden regelmäßig Mails rum geschickt. Ey, jetzt Humble Bumble, die und die Kombination, schlag zu. Das macht man ja auch. Ja. Das ist vollkommen. Ich baue mir dann lieber so eine Collection auf und dann setze ich mich an den PC ran, kann mit Doppelklick, okay, spiele ich kurz Dead Space 3, dann Doppelklick Bioshock Infinite hinten dran, mal ein bisschen Tomb Raider, oh, ich möchte online das Game spielen. Der ganze Indie-Markt, der richtig aufgerollt ist, dadurch, dass ich es ja auch verlagert habe, du hast ja mittlerweile nicht mehr diese bei den großen Spielen Abstufungen, du hast entweder die ganz, ganz teuren Sachen, die Riesen-Blockbuster, die Last of Us, die Call of Duty, die Battlefields und dieses Mehr an Indie-Games, die von kleinen Ideen mit simpler grafischer Umsetzung bis zu wirklich ausgewachsenen, coolen Teilen dann hingehen können. Also ich fühle mich dann fast schon ein bisschen wie im PC-Schlaraffenland, wenn man dann so viel Auswahl hat und wo man so günstig an Sachen rankommt. Und da kommen die Konsolen in so ein System dort rein, die müssen sich erstmal akklimatisieren. Ob es Sony mit ihren neuen guten Ideen ist bei der PS4 oder auch Microsoft, die viel adaptieren müssten von ihrem Ursprungskonzept, das wird für mich alles noch sehr spannend werden, auch wenn die PS4 vorbestellt bei mir ist. Also meine kommt ja noch dann. Jetzt habe ich gerade eine Mail von Amazon gekriegt, dass es noch ein bisschen später wird. Du hast auch noch keine? Ja, also ich hatte mir das Killzone-Bundle vorbestellt im September und ist ja klar, ist ja viel zu spät, damit ich es rechtzeitig zum Launch bekomme, 2-3 Monate später. Da hieß es, bis 23. Dezember kommt es. Heute habe ich eine Mail bekommen, Lieferung eventuell am 24., wo natürlich keiner ausliefert am 24. Also vielleicht kriege ich eine noch dieses Jahr. Wenn die da steht, weiß ich aber auch gar nicht, was ich spielen soll. Die steht da und dann werde ich die wahrscheinlich... Ja, das ist das Killzone-Bundle. Aber das übrigens, ich habe mir auch das Killzone-Bundle bestellt. Ja. Das wollte ich noch dazu sagen, weil ich habe es mir aber erst irgendwie Ende November bestellt. Mhm. Also ich werde wahrscheinlich bis Januar, tief in den Januar hinein warten müssen. Tief in den Januar warten. Aber nur mal kurz, wer sich das jetzt bestellen möchte, das Killzone-Bundle ist insofern total interessant, nicht wegen Killzone, sondern weil man noch einen zweiten Controller bekommt, plus die Kamera, plus Killzone, und der Preis liegt nur 100 Euro über dem normalen Konsolenpreis. Und wenn man sich das mal zusammenrechnet, allein mit dem zweiten Controller und der Kamera ist das schon der günstigere Preis. Das lohnt sich schon. Ja, und rein, ey, ich kann Killzone verkaufen, wie ich lustig bin, wenn ich das dann durch habe. Da kriege ich auch noch einen gewissen Prozentsatz an Geld. Theoretisch, wenn ich die Kamera nicht haben wollen würde, könnte ich die auch verticken. Aber zumindest mit dem Zeug, was da drin ist, habe ich auf jeden Fall wesentlich mehr drumherum bekommen. Und die Kamera ist vor allem optional gegenüber dem Kinect, was dann zwangsweise dann mit beigepackt wird. Ja. No, das ist dann auch was gewiss anderes. Rein spieletechnisch, also wir haben natürlich den Mix aus neuen Sachen, die jetzt zum Launch da kommen. Die Launch-Lineups der beiden Konsolen waren für mich zumindest noch nicht so spannend, aber rein, was wir jetzt so am Ende der Generation nochmal an Sachen rausgepfeffert bekommen, natürlich die Teile 4s, Teil 3s und so weiter und so fort, die Gears of Wars, die God of Wars und wie sie alle heißen. Mich hat fast am meisten geflasht, aber tatsächlich sowas wie The Last of Us. Das habt ihr ja auch noch bei Rocket Beans Let's Play dann komplett durchgezockt. Ja. Und für mich ist es mit eins der besten Spiele des Jahres gewesen. Für mich auch. Zumindest eins der hübschesten. Ja, ich habe es mit Dennis zusammengespielt und das Erlebnis ist dann ja auch, fließt ja in die Bewertung mit ein. Also nicht nur das Spiel als solches, sondern auch die Art und Weise, wie man es spielt. Und es ist schon ein Unterschied, ob man es zu Hause spielt oder ob man das mit jemandem zu zweit vor der Kamera spielt. Es ist komplett was anderes, aber mir hat das total Spaß gemacht mit Dennis, einfach das auch zu teilen mit jemandem, der da genauso involviert ist. Und ich fand Last of Us auch grandios. Also ich finde generell, also ich fand Uncharted auch schon irgendwie cool. Ich habe ja davor auch Uncharted 3 mit Simon durchgespielt, fand ich auch super. Und Last of Us hat mir echt großen Spaß gemacht. Aber Last of Us reiht sich auch ein so in diese krasse Riege der PlayStation-Exklusivtitel, die über jede Kritik teils erhaben sind, weil sie einfach besser sind als alles andere. Das sind so IPs, die teils nicht vor, sowas wie Heavy Rain. Gibt's nur einen Teil von. Es war super, oder dieses Metal Gear Solid noch ganz vom Anfang der PlayStation-Zeit. Ich glaube, der fünfte Teil war es. Der vierte war es. Vierte, Guns of the Patriots. Mit den 120 Stunden Filmmaterial. Ja. Zwischensequenzen. Ja. Eineinhalb Stunden Abspann, länger als Kinofilm. Ja. Und da sortiere ich dann auch mit Beyond Two Souls. Sowas da sortiere ich das dann auch ein. Das sind diese krassen PlayStation-exklusiven Dinger gewesen, die irgendwie so eine ganz eigene Riege waren, finde ich. Absolut. Und das, wenn man jetzt auch nochmal über Exklusivtitel sprechen möchte, das war bei der letzten Generation, also PS3 und 360, ist für mich Sony auch der klare Gewinner. Weil Halo, ich habe Halo, also 1 und 2, was diesen Hype begründet hat, habe ich zu der Zeit nicht gespielt. Ich bin eingestiegen mit dem dritten Teil, damals auf der 360, und habe aber seitdem jeden Teil auch gespielt, sogar ein bisschen Halo Wars, weil Simon mich genervt hat. Aber ich habe jetzt den letzten Halo-Teil, ich mich voll drauf gefreut, und der ist so peu à peu, ist mir völlig die Lust abhanden gekommen während des Spiels, ja. Also das, weil man ja immer Halo entgegensetzt, wenn es jetzt um Plattformen exklusive Titel geht, die irgendwie die Konsole promoten. Und da muss ich sagen, da hat die PlayStation total gewonnen. Also was Dennis gerade aufgezählt hat, auch habe ich viel, viel lieber und mit viel mehr Enthusiasmus gespielt als alles, was irgendwie exklusiv auf der Xbox war. Ja, mein Nerv hat auf jeden Fall auch mehr das Sony-Lineup getroffen, weil ich ja auch mehr zwar auch im Japanischen dann beheimatet bin, was die Spiele angeht, aber Sony hat auch von den vielen westlichen Studios, die Last of Us, die Uncharted, auch so Jump'n'Run-technisch, sowas wie Ratchet & Clank, gab es vieles cooles Zeug, was es eben nicht so auf der Xbox gegeben hat. Wenn ich Revue passieren lasse, was mich als Nicht-Ego-Shooter und Nicht-Online-Spieler, Halo nimmt man zwar klar an, Alan Wake war konsolenexklusiv zumindest auf der Xbox, aber auf dem PC kann man es mittlerweile auch spielen. Die Gears of War-Spiele natürlich auch was Spezielles, zum Glück seit dem dritten Teil nicht mehr indiziert, dass man hierzulande auch nochmal frei darüber reden und verfügen kann, aber dann ist für mich auch schon irgendwie Schluss, was so Xbox-exklusive Sachen angeht. Ja, aber ich finde auch, dass, also nochmal zu dem, was Dennis gesagt hat, diese Note, also dieser Geschmack, dieser exklusiven Spiele, aber gerade von Naughty Dog oder Quantic Dream, dass die haben einfach so einen Wiedererkennungswert geschaffen mit ihren Titeln, der einzigartig ist, und die verbrennen auch nicht ein Franchise. Also selbst bei Uncharted, wo man erstmal denkt, okay, drei Teile, das ist alles Hand und Fuß. So, ne? Das ist zu keinem Zeitpunkt gezwungen. Jeder Teil hat für sich seine Daseinsberechtigung und hat sich auch nochmal weiterentwickelt. Das ist nicht ein Sellout, wie es ein Call of Duty betreibt. Mm-hmm. Von Quantic Dream, die Spiele auch, die sind einfach einzeln für sich stehende Meisterwerke mit einer, ob die jetzt funktionieren oder nicht. Ich meine, bei Heavy Rain gibt es so viele Kritikpunkte, die man natürlich anbringen kann. Aber das lasse ich jetzt mal außen vor, weil einfach die Herangehensweise und der Versuch, etwas zu schaffen, was einzigartig ist, was neu ist und eine neue Richtung vorgibt, das muss man denen einfach lassen. Und das zieht sich so mit Fahrenheit und Heavy Rain und so, das und auch Beyond Two Souls, das zieht sich da so durch, und jedes Spiel ist einfach für sich selbst ein cooler Titel. Und genau, die Kreativität ist einfach, ich habe das Gefühl, dass ich immer irgendwas mit einer Vision dann dort bekomme, bei den vielen großen Exklusivsachen von Sony auch. Ich will mich nicht auf die ganze ist Beyond Two Souls, Heavy Rain, sind das noch Spiele und so weiter, gar nicht erst einlassen, weil ich finde, es ist ein bisschen vermessen, solche Erlebnisse, die durch Gameplay sozusagen getragen werden, daran festzumachen, wie oft man einen Knopf in der Sekunde drückt. Ja, Spielspaß ist keine Formel, die sich durch Tasteneingaben pro Minute berechnen lässt, aber dafür, dass ich die Möglichkeit überhaupt bekomme, sowas zu spielen, das habe ich bisher wirklich nur dann diese Generation bei den Sony-Sachen gehabt, und deshalb war für mich auch relativ klar, zumindest, dass ich mir eine PS4 kaufe, unabhängig von alledem. Wenn ich Xbox dann spielen will, kann ich es ja immer noch bei Kumpels machen, hier in der Redaktion machen, wenn nötig. Aber alles, was so die Multiplayer-Sachen oder Multiplattform-Sachen, die eher auch anderswo rauskommen würden, da ist für mich der PC eigentlich aktuell die Plattform Nummer 1. Und Assassin's Creed muss ich nicht auf Konsole spielen, ne? Und da auch. Also das Beispiel, was du mit Uncharted genannt hast, es gab, glaube ich, 3 Uncharted-Spiele, 3 richtig große innerhalb von 6-7 Jahren. Und es gab innerhalb von 5 Jahren 10 Assassin's Creed-Spiele. Ne? Also dann ja, greife ich doch lieber zu einer PS3, wo ich dann exklusiv solche Erlebnisse, die noch nicht verbrannt sind, dann haben kann. Und wenn ich mein Multiplattform, mein regelmäßiges Brot jedes Jahr dann bekommen will, dann weiche ich auf den PC aus. Dann ja, sieht das so für mich aus. Ja, wenn, also wie gesagt, wenn der PC, das ist für mich das Allerwichtigste für die neue PC-Generation, sag ich mal, dass der Komfort der gleiche ist wie bei Konsolen. So, das ist das Allerwichtigste. Wenn die das schaffen, dass ich einfach, ich sehe es zum Beispiel an Diablo. Ich habe Diablo auf PC gespielt, mit auch Dennis und Eddie und so zusammen bis Level 60, und habe es auf Xbox nochmal gespielt bis Level 60, und es hat mir auf der Xbox so viel mehr Spaß gemacht, obwohl ja eigentlich die Xbox viel limitierter ist als der PC, aber einfach so, du machst das Ding an, hast ein Pad in der Hand, die Steuerung macht mir persönlich viel mehr Spaß als dieses Mausgeklicke. Vorher habe ich mich gefragt, ey, wie setzen die ein Diablo auf Konsolen um? Hinterher habe ich mich gefragt, ey, warum haben die das nicht gleich so gemacht? Das macht doch viel mehr Spaß als dieses bescheuerte Rumgeklicke. War ein krasser Moment dieses Jahr, als Diablo rauskam und die Steuerung tatsächlich perfekt war. Ja. Alle haben überlegt, wie wollen die das machen? Wie kann das sein? Wie kann man das auf Konsole kriegen? Und keiner hatte eine Idee, obwohl eigentlich war ja schon Diablo damals auf PlayStation 1 verfügbar. Ja. Von daher war es möglich, aber trotzdem, alle waren überrascht, und es ist ja echt genial. Man muss ja mal zugeben, Diablo ist jetzt nicht so fordernd. Man geht da durch die Monstermassen total Casual-Style durch, man muss nicht wirklich aufpassen, und da braucht man auch nicht diese Präzision eines PCs. Das ist einfach auch super designt für so ein coolen Typen, der auf der Couch sitzt und mit dem Pad einfach seine Figur da durch die Monstermassen bashen will. Absolut, ja. Ja, das passt einfach auch gut. Ja, irgendwann, man muss fast schon zu seinem Glück irgendwann gezwungen werden, wenn ich mich an Anfang der Konsolen-Shooter-Zeit dann dort erinnere. Ich will jetzt nicht zu GoldenEye zurückgehen, aber als Halo dann richtig das salonfähig damals auf der alten Xbox gemacht hat, musste ich auch als PC-Shooter-Gamer dann umstellen, hey, wieso soll ich jetzt mit dem Pad spielen, wenn ich Maus und Tastatur spielen kann? Aber es ist eben ein anderes Erlebnis. Es sind für mich eigentlich fast unterschiedliche Genres, und man hat gesehen, wie enorm das dem Shooter-Genre weitergeholfen hat. Diese Steuerung, auf der sich alle einigen können, mit denen jeder sich dann richtig reinfühlen kann, und auf einmal ist das Shooter-Genre noch mehr explodiert, als man es dachte. Ja, na, also heute sind Shooter-Konsolen-Ding. Auf dem PC ist es absolut. Ich weiß auch, wie früher. Bei mir kam der Bruch auch mit der 360 erst, so, weil ich habe vorher auch nur mit Maus und Tastatur gespielt, ich habe sehr viel Counter-Strike und so gespielt, und ich weiß noch, der Simon der war schon immer so ein Konsolero, und der hat uns dann immer genervt, der will Halo mit uns spielen, hat uns natürlich am Anfang mal voll lang gemacht, weil mein Körper kam nicht mit dem Pad klar für den Shooter. Mhm. Du denkst also, immer, also der Körper will das Körperteil abstoßen, die Niere, ja, die eingepflanzt genau wurde. Wieso? Das geht, und nein, ich bin dann gewohnt, das so zu machen. Ja, so ist, und dann, aber durch die 360 dann habe ich mich da quasi erstmal durchgekämpft durch diese quälende Phase des fehlenden Koordinationssystems. Und irgendwann war das so selbstverständlich und so normal. Und mittlerweile ist es für mich auch, es macht mir einfach viel mehr Spaß, weil du auch so, das Pad ist wie eine Verlängerung meines Körpers geworden, so, weißt du? Wie, das ist wie angewachsen, das fühlt sich so normal und natürlich an. Die Steuerung ist, ja, ich muss auch, dieses Argument, dass es auf dem PC präziser ist, ja, dass du halt irgendwie Headshots machst und der Skillfaktor ein höherer ist, der interessiert mich gar nicht mehr, weil ich habe überhaupt nicht mehr die Ambition, E-Sportler technisch irgendwelche Karrierepfade einzuschlagen, sondern ich will einfach nur Spaß haben. Und solange du immer noch Unterschiede siehst in dem, was du kannst, dass sich das immer noch widerspiegelt auf dem Scoreboard und so, ja, dass nicht jeder gleich gut ist wie bei Mario Kart, weil es blaue Panzer gibt, sondern es ist immer noch eine Frage des Skills ist und nicht überall Auto-Aim so stark ist, dass du eigentlich nur in die Luft schießen musst. Solange reicht mir das völlig und ich sehe eigentlich gar keinen Grund mehr zurückzugehen auf Maus und Tastatur für nichts. Das Einzige, für was ich das mache, sind so Spiele wie Civilization. Mhm. Alles, was irgendwie komplexe Strategie ist, dieses Genre gibt es auf der Konsole überhaupt nicht. Also es gibt auch Civilization Revolution, was auch top ist, super umgesetzt ist, aber es ist einfach vom Tiefgang her, es ist wie Vergleiche zwischen einem Hoverboard und einem schweren Tanklaster. Mhm. So. Ja, das ist tatsächlich, was noch nicht für Konsole geknackt wurde, so wirklich traditionell Echtzeitstrategie und solche Genres, wo Versuche gemacht wurden mit einem Halo Wars oder mit Civilization Revolution daneben einen anderen Ansatz zu finden. Ich sehe da maximal Potenzial bei solchen Sachen wie mit dem Wii U Gamepad, wenn du eine Touchscreen-Eingabe oder sowas hast, um dort das Point-and-Click, was du normalerweise mit hier die gruppieren, dorthin schicken, da den Bauhof und so weiter einstellen. Das könnte vielleicht noch was steuerungstechnisch bringen, aber das wurde allgemein noch nicht dorthin umgesetzt. Ansonsten aber bei mir wirklich dann genauso, wenn ich ja wirklich fast ein Jahrzehnt lang ein Internetcafé geleitet und bei mir haben die Kunden dann auch alles von den Ego-Shootern, die ich wahrscheinlich mit Ausnahme von Counter-Strike jetzt hier nicht nennen darf aus rechtlichen Gründen, dann dort gespielt. Und da gab es auch die gesagt haben, nee, wir schalten die Grafik jetzt aus bei Quake, wir schalten die aus, damit wir mit 300 Frames spielen und mit Wireframe-Modus, weil dort können wir dann besser mit der Maus in der letzten Millisekunde die Leute wegschießen. Aber für mich war da schon Schluss, dass ich ab da nicht mehr Spaß haben konnte. Ne? Lieber dann sowas, dann war die Illusion einer Welt oder sowas dort für mich zerbrochen und für mich ist dieser Competition-Gedanke nicht alles gewesen, selbst bei einem Multiplayer-Match, auch wenn es sich ein bisschen verquert anhört. Aber deshalb haben die Konsolen für mich das auch eher dorthin gebracht. Und ich finde es vor allem super praktisch, wenn ich ein Call of Duty auf dem PC spiele, dann klemme ich lieber das Gamepad an. Ja, für mich hat's, ich fand es super schade, ich hätte Mass Effect zum Beispiel lieber gerne auf dem PC jetzt weiter gespielt. Das ist so ziemlich die einzige große Serie, die keine Controller-Steuerung auf dem PC anbietet, obwohl es von Konsole kommt ursprünglich. Also das finde ich auch sehr merkwürdig. Ich glaube, die unterschätzen das. Also die wie wichtig das ist, einfach, ich sag's nochmal, dieser Komfort, sich einfach hinzuflezen und einfach gechillt zu spielen ohne Aufwand und nicht einen Rechner starten, warten, bis er gebootet hat, bis alle 27 Programme, die in der Taskklasse sind, ihren scheiß Auto-Updater durchhaben und alle Neustart wollen, weil, ey, es wird erst wirksam, wenn du Neustart machst. Und dann musst du Steam starten und irgendwie dieser ganze Füllefanz, wenn das irgendwie eingedampft wird auf ein Minimum, dann wird das auf jeden Fall auch helfen. Und nochmal zurück, also was für mich auch die Konsolen so ausgemacht hat, wo auch die Xbox, finde ich, ganz viel richtig gemacht hat, auch wenn das auf den ersten Blick nicht für einen Core-Gamer als so wichtig erscheint, ja, sind zum Beispiel die Avatars und komplett alles. Wenn du online gehst und du siehst so, wer ist alles online und jeder hat so seinen Avatar und die sehen dann im Regelfall auch alle so ein bisschen so aus, wie die Menschen wirklich aussehen. Dann gibt es ja immer die Leute, die man kennt und dann gibt es ja die Leute, die man kennengelernt hat und die man nie wirklich gesehen hat, aber man kriegt sofort ein Bild von denen. Man sieht den Avatar und hat direkt so einen Eindruck von diesem Menschen, was das so für jemand ist, weil man das Gefühl hat, der stellt sich so dar, ne, ist ja eine Reflexion seiner Persönlichkeit und seines Aussehens sozusagen. Und ich finde es immer faszinierend, wenn du bei Xbox online gehst und dann checkst du in der Freundesliste, welche Avatare sind online, die nicht online sind, die schlafen irgendwie. Das stimmt, aber die lösen vor sich hin. Das ist einfach so schön gemacht und das hat total funktioniert. Und dann gehst du online und da ist da eine Party und du siehst dann die Avatare, du hast richtig das Gefühl, irgendwie, du hast einen Bezug zu diesen Leuten. Und das finde ich auch viel besser, als wenn du zum Beispiel nur eine Freundesliste hast, wo dann nur steht, wer online ist. Und das finde ich, gibt nochmal so einen Mehrwert, so einen sozialen, irgendwie so ein Zugehörigkeitsgefühl. So, ich weiß nicht, das ist, ich weiß, ich habe mit Dennis immer früher, als wir noch bei Giga bis nachts um 12 gearbeitet haben, und so haben wir nachts immer noch nach Feierabend so Left 4 Dead gespielt. Und da waren dann auch immer unsere Gruppen so, die kannten wir dann auch privat jetzt nicht, die kannten wir nur bei Xbox Live irgendwie, aber wir waren dann immer in einem Voice-Chat zu viert und haben einfach immer die ganze Nacht Left 4 Dead irgendwie gespielt. Und das hat so viel zum Spielspaß und zur Kultur und so dazu beigetragen. Da muss ich nochmal echt Microsoft zurückwirkend Credits für geben. Das haben die echt gut gemacht. Ich sag jetzt nicht, dass das die ersten waren oder so, weil daher kommt wieder irgendjemand und sagt, ja, aber auf Sega Dreamcast war das auch schon so oder so. Mag alles sein, aber für mich war das halt bei der 360 irgendwie. Ja, ey, man muss es immer sehen, wer hat ein Feature popularisiert, und ohne die Vorarbeit von Microsoft, was jetzt so Online und Darstellung und Vernetzung und so weiter für die Spieler angeht, das hätte oder da würden die heutigen Systeme und PS4 und alles auch nie so sein, wie sie gewesen sind, wenn da nicht so viel Vorarbeit geleistet worden wäre. Also da ist auf jeden Fall ziemlich viel dabei passiert. Wann habt ihr das letzte Mal eure Wii U angemacht? Ich musste meine Wii U wieder zurückschicken. Ich hatte so eine Leihgabe, die ich irgendwie einmal aufgemacht hatte, um eine Sache anzutesten, und dann ging sie wieder zurück in Karton und ab zurück zu Nintendo. Also, und das war's dann. Ja, die hat leider keine Eintrittskarte bei mir bekommen. Ich habe auch keine. Also ich muss sagen, mein letzter Nintendo ist der Cube. Mhm. Mit dem hatte ich auch unfassbar viel Spaß. Ist immer noch eine meiner absoluten Lieblingskonsolen. Und eine Wii, ich habe keine Wii, meine Eltern haben eine Wii. Aber das sagt eigentlich alles aus, oder? Das sagt alles aus. Mhm. Und ich weiß noch, das war letztes Weihnachten, da haben alle Bowling gespielt und meine Mutter hat mich ausgelacht, weil sie besser im Bowling war als ich. Das war schon irgendwie lustig, aber ich habe keine Wii U, habe ich auch nicht. Wobei natürlich das Remake von Zelda und auch der neue Mario-Teil irgendwie schon irgendwie reizvoll sind, aber auch nicht mehr so wirklich. Es ist schon merkwürdig. Also das Nintendo, die haben sich ja mit der Wii damals 2006 so richtig einen Befreiungsschlag gegeben, nachdem ich fand den GameCube auch toll. Also da waren viele coole Erlebnisse drauf gewesen, aber natürlich insgesamt so Verkaufszahlen technisch haben die bei Nintendo auch gesagt, Mensch, wir haben so viel beim NES und Super Nintendo vertickt und dann geht das so den Bach runter für uns. Die haben sehr viele neue Kundenkreise erschlossen, aber für die ist eben Spielen nicht Leidenschaft oder Lebensinhalt zu einem gewissen Teil dann gewesen, sondern es war das Spielzeug der Woche. Ne? Und dann gab es eben die Leute, die dann wie Bowling gespielt haben für eine Woche, und dann ist das Ding in den Schrank gewandert und maximal nochmal rausgeholt worden für Wii Fit, damit die Waage einem sagen kann, dass man wieder viel zu fett ist, ne? Oder mal um ein neues Mario sich anzugucken. Aber insofern ist da nicht so viel passiert, und die Wii U, ich habe mir jetzt eine gekauft, weil sie irgendwann so billig geworden ist, dass selbst der Nerd mir nicht sagen kann, ach komm, jetzt nimmst du einfach mit. Ja, die guckt dir doch so traurig an dort im Regal. Und für so vereinzelte Erlebnisse wie das Zelda, was für mich auch nicht das unbedingt beste Zelda ist, aber zumindest da nochmal eine Möglichkeit gibt, was zu spielen, oder das Mario. Bei mir geht die maximal hauptsächlich an, damit ich die heruntergeladenen Super Nintendo-Spiele drauf zocke. Mhm. Im Moment. Und das sagt auch einiges aus. Ich bin tatsächlich viel auch neben PS3 und PC, ich spiele sehr gerne auf Handhelds, muss ich sagen. Mhm. 3DS gibt es viele, viele tolle Sachen, wesentlich mehr, als du auf der Wii U bekommen kannst. Für mich das Spiel des Jahres ist das Zelda, was dafür rausgekommen ist, was mindestens auf einer Stufe mit dem auf dem Super Nintendo gewesen ist, das A Link Between Worlds. Und an Grafik-Adventures, an Rollenspielen, Bravely Default und whatever, was für Zeug da ohne Ende rauskommt, auch die Marios, da kann man da seinen Nintendo-Hunger stillen, ohne dass man jetzt auf diese traurige Wii U-Plattform dann schielt. Deshalb wird es auch mal spannend zu sein, ob Nintendo dann irgendwie nochmal zumindest dem Ansehen eines Langzeitgamers für mich dann wieder irgendwie so an Kredit hinzugewinnt, oder dass ich die mehr im Blick habe, außer bei Handheld-Spielen. Aber an sich sind die, ja, die sind gerade wirklich erst im Jahr 2006 angekommen, weil jetzt haben sie ihre HD-Konsole mit der Wii U. Mal sehen, wie es dann weiterkommt. Oder was dann weiter passiert. Aber ansonsten nicht so viel Relevanz. Mhm. Leider. Habt ihr eine Vita? Nee, habe ich ja auch keine Vita. Nee. Ich habe eine PSP gehabt und die habe ich so selten genutzt. Das konnte ich nicht verantworten, mir noch eine Vita zu kaufen. Aber also wenn sich jetzt rausstellen sollte, dass das total Sinn macht für die PS4, oder so, dann mal gucken. Aber ich glaube es auch ehrlich gesagt nicht. Es kommt ja auch auf Surrounding an. Also bist du ein Mensch, der häufig unterwegs ist und die Möglichkeit hat, sowas auch für den Sinn zu nutzen, den es hat, nämlich unterwegs, weil es so schön tragbar ist, ne, in der Bahn oder sei es im Flugzeug. Ja, aber bei mir ist es so, wenn ich unterwegs bin, dann habe ich gar keinen Bock drauf, in irgendeine abgespeckte Variante von irgendwas zu zocken. Ich bin so übersättigt, weil ich eh schon so viel zocke, zu Hause, unter Deluxe-Umständen, dass ich da unterwegs überhaupt gar keinen Drang verspüre. Also ich höre dann Musik oder ich lese Bücher. Ich freue mich, wenn ich unterwegs bin, weil ich da die Zeit und die Ruhe habe, auch in, eigentlich mal stundenlang Bücher zu lesen. Weil man hat eh nichts Besseres zu tun, außer dumm rumzusitzen und darauf zu warten, dass die Verspätung der Bahn in irgendeiner Form wieder gut gemacht wird durch Züge, die dann doch noch kommen. Eine Stunde später. Ja. Und es wird durch Smartphones sehr, sehr viel ersetzt. Also so, ja. was ich früher dann als Kid auf dem Gameboy unterwegs gespielt habe, kann ich kurz heute mein Handy rausholen und eine App anmachen und irgendwas machen. Also da brauche ich nicht mehr die vergleichsweise dicke, schwere Vita oder den dicken, schweren 3DS mitschleppen. Ja, genau. Ich nehme die aber auch jedes Mal mit, einmal im Jahr versuche ich immer, ne? Ja genau, versuche ich in Urlaub zu fahren und da ist das Ding auch immer dabei, extra gepolstert, damit es nicht kaputt geht und auch beim im Handgepäck Flug werde ich jetzt so. Endlich mal eine Stunde spielen. Richtig, und du kommst nicht dazu, an. Weil im Flug ist dieser geile Bildschirm mit den 50 Filmen und da sind auch Spiele drauf und was auch immer. Und du hast auch dein Telefon dabei, wo gerade Plants vs. Zombies 2 erschienen ist und keine Ahnung, irgendwie, man nimmt ihn mit, so aus Safety. Falls mir einmal langweilig ist, dann kann ich doch meine Runde Tetris spielen oder was auch immer. Das ist ja das Gefühl der Spiele Sicherheit zu haben. Und wenn die Vita so oft auf Reisen mit dabei gehabt und wahrscheinlich ein oder zweimal angemacht maximal. Und wenn, dann spiele ich es zu Hause, wenn dann irgendetwas ist, was es nur dort gibt als Spiel. Und ich nicht groß zocken könnte. Habt ihr denn irgendwelche Erwartungen jetzt schon, wo ihr sagen würdet, 2014, da gibt es irgendwas in Aussicht, wo ich Bock drauf hätte, ob spieletechnisch, ob irgendwas relevant oder ist das noch dunkel, nebulös in der Zukunft und ich lasse es auch nicht zukommen? Ganz konkrete Vorstellung von dem, was ich mir erhoffe. Und das ist lustigerweise, da bin ich auch, da befeuere ich so ein bisschen auch diesen Fortsetzungswahn, aber das sind ja auch alles Serien, die ich jetzt aufzähle, die nicht wie Call of Duty oder Assassin's Creed sind, sondern wo jedes einzelne Spiel auch echt eine Menge wert ist. Fallout. Fallout 4. Ich habe jetzt... Das wird geil, oder? Zum Glück, ja, das wird unfassbar geil. Ich bin mir sicher, ich habe gelesen, also diese Webseite, ne, Survivor 2199 oder was, die war ja ein Hoax. Mhm. Und dann gibt es jetzt aber die Neuigkeit, dass Kotaku zugespielt bekommen hat, wie so oft, ich weiß auch nicht, durch irgendwelche Informanten, so Castingblätter für Fallout, die auch angeblich soll das safe sein, es soll also diesmal kein Fake sein, sondern das soll echt sein. Wie war das in Boston oder sowas? Es soll in Boston spielen und da gab es dann schon so Dialogsequenzen in einzelnen Szenen, wo dann so stand, ne, wie die Dialoge ablaufen mit dem Spieler und so. Und es soll tatsächlich in Boston spielen, ich finde es gut, Ostküste gefällt mir irgendwie besser als das Setting jetzt von Fallout New Vegas. Die suchen irgendwie Voice-Actor oder sowas, ne? Ja. Gerade dadurch ist es gekommen. Können wir uns ja eigentlich auch bewerben oder so. Ich habe auch schon geübt, diese War and the Changes. Ja. Ne? Das sprechen wir im nächsten Teil, oder? Eine Pauschalbewerbung bei Bethesda. Da müssen wir eigentlich rein, wenn ein neues Fallout da ist. Oder so einen coolen Ghoul. Ne? Ja, irgend sowas. Irgendwas Geiles. Irgendwas, oder wenn es der letzte Drecksmutant ist, aber für Very so, cool. so ein paar Lines in Fallout, ey. Die Stimme der Toilettenspülung Gregor Katsios. Ja. Irgend sowas. Ey, aber Fallout 4, da freue ich mich richtig, richtig drauf. Das wird super werden. Ja, Fallout 3. Generell einfach mal so ein Open-World-Spiel, das dem Namen gerecht wird, weil es auch in den Ecken, die man normalerweise nicht bereisen müsste, aber bereisen kann, Dinge zu entdecken gibt. Das war ja Fallout. Du gehst irgendwo lang, du gehst geradeaus und du weißt, irgendwas Spannendes kann da hinten passieren. Mhm. Im Gegensatz zu anderen Spielen, wo du von vornherein weißt, okay, das ist nicht der vorgesehene Pfad, also lasse ich ihn, weil da wird eh nichts sein, nur meine Zeit verschwendet. Ja. Weil egal, welche Ecke ich da absuche, es ist keine versteckte Kiste. Und genau das Gegenteil ist Fallout. Du findest so viel versteckte Sachen und auch so unerwartete Sachen. Ich würde auch fast sagen, also unabhängig von den anderen Open-World-Spielen, Marke GTA, die natürlich in der ganz anderen Liga dort agieren, aber so meine fast liebste Open-World-Welt müsste die von Fallout 3 gewesen sein, weil ich habe so viel Spaß gehabt, da rumzulaufen, zu erkunden und zu machen. Was du gesagt hast, dass GTA in einer anderen Welt spielt, also das klang gerade so wertend nach dem Motto. War nicht die Absicht, dass es jetzt hier klassentechnisch anders ist, aber es ist natürlich eine andere Farbe, die Open-World-technisch bespielt und ich will das gar nicht in Konkurrenz setzen. Okay. Aber mit Fallout 3, da habe ich, also ich habe mich selten diese Generation in ein Spiel so fallen lassen können wie Fallout 3, wo du einfach ich habe eine Woche Zeit, okay, ich spiele ein bisschen Fallout, ich gucke auf die Uhr, was, 7 Stunden sind weg, was ist passiert? Ne, diese Zeitschmelze, die war wirklich bei Fallout und die bei keinem anderen an. Ich habe das zu einer Zeit gespielt, als ich nicht arbeiten musste, ich weiß nicht mehr, was der Anlass war, ob es irgendwie Urlaub war oder was das ist. Jedenfalls habe ich auch tagelang nichts anderes gemacht, Fallout gespielt, schlafen gelegt und du kommst dann nicht mehr aus dieser Welt raus. Also dein Gehirn muss das verarbeiten und das heißt, du träumst nur, ist anstrengend, diese Träume, von Fallout, nämlich aufgewacht und habe mich wieder hingesetzt, weitergespielt. Aber das war so ein in sich geschlossenes Erlebnis. Ja, das war so geil. Und was der Dennis auch gesagt hat, dann läufst du manchmal einfach mal an den Rand der Karte, wo nichts ist, und dann findest du so einen schmalen Pfad und der geht auf einmal einen Berg hoch und du läufst den einfach weiter und auf einmal stehst du in einem riesigen Garten, da ist irgend so ein Typ, der in einem Baum festgewachsen ist. Ja, den kenne ich noch, ja. Und vor dir entfaltet sich so eine riesige Quest, die dich stundenlang fesselt. Und wenn du da nicht lang gelaufen wärst, dann wärst du da nie hingekommen. Du hast ihn so durch Zufall entdeckt und so. Allein dieser Entdeckungs... Ey, wie toll das war, wirklich. Ja. Die Alien, nee, die, was war das, die Spinnenkönigin oder sowas, wo man dann, wo 50er Jahre B-Movie-Style, wo man dann irgendwo so in einer Höhle gewesen ist. Ameisenkönige. Ja, auch den hier, wie heißt nochmal, Rivertown oder die Stadt auf dem Boot dann dort, bin mir gar nicht mehr sicher, wie der Name war. Meinst du das Add-on dann, oder? Nee, da gab's, ich glaube, im Südosten der Karte, das war... Ach so, auf dem Flugzeugträger. Oder Flugzeugträger ist es gewesen. Ja, ja. Dort. Mhm. Oder, also auch dort, wo ich Rivet dann... City. Rivet City war es und so weiter. Ey, das war wirklich nach diesen ganzen Gangster-Open-World-Geschichten, die man bis dahin dann gemacht hat, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Mir ist sogar schlecht geworden von Fallout. So lange habe ich das gespielt und Neil zunächst ja auch Verfechter der Beamer-Fraktion. Je größer das Bild, umso besser. Aber das kann auch nach hinten losgehen. Wenn du 8 Stunden am Stück Fallout spielst und in dunklen, schattigen Gängen mit zugekniffenen Augen Gegenstände suchst und mit dem Pad links und rechts schwenkst, dann wird dir irgendwann kotzübel tatsächlich und du musstest Zwangspause einlegen. Ja, das hatte ich noch nie. Also wirklich... Wirklich schlecht geworden, so hatte ich das noch nie gehabt. Also wenn Fallout 4 dann kommen sollte, vielleicht sogar nächstes Jahr kommen sollte, dann ist auf jeden Fall, würde ich auch eins meiner meist erwartenden, meist gewünschten sagen. Hast du denn noch irgendwas, Dennis, was du direkt im Blick haben würdest fürs nächste Jahr? Oder es muss auch kein Spiel direkt sein, vielleicht irgendwas, wo du sagst, ja, das könnte ich mir gaming-technisch irgendwie vorstellen. Also ich habe da jetzt ehrlich gesagt nichts Konkretes im Kopf. Nee. Also ich war ja eigentlich noch nicht fertig, aber ich wollte jetzt auch nicht ins Wort fallen, aber mir fallen schon ein paar Sachen ein. Ich habe ja nicht so eine lange Einleitung in die Fortsetzungsgeschichte gemacht, wenn ich jetzt bei Fallout aufgehört hätte, Left 4 Dead 3. Also ich habe richtig Bock auf. Achso, ja klar, ich dachte, wir reden von angekündigten realistischen Sachen, aber, ja, aber ich habe viele Sachen, die ich mir wünsche, die aber in keinster Weise irgendwie realistisch oder angekündigt sind, weißt du? Ja, okay, gut. Also ein Left 4 Dead, sicher, das wäre natürlich das Highlight aller Highlights. Mit neuer Engine, auf neuen Systemen, noch mehr Zombies. Ah, oh, wäre das genial. Ist es denn noch? Ich bin ein bisschen Zombie-müde, muss ich sagen. Nee, ich verstehe es gar nicht. Die Leute suchen immer irgendwas, über das sie meckern können. Zuletzt waren es die World War II-Shooter. Jetzt sind sie weg. Jetzt ist Call of Duty total am Rocken mit diesen futuristischen Szenarien, die schon einen wieder aus dem Hals hängen. Und also, irgendwas gibt es immer auszusetzen. Und Zombies, das sind doch Evergreens, oder? Ja, das ist auch vorhin auch eine Art und Weise, wie man das inszeniert. Man kann ja, es gibt ja auch Leute, die dem Irrglauben anheimgefallen sind, man müsste einfach nur Zombies in irgendwas packen und dadurch ist es schon geil. Mhm. Aber Left 4 Dead hat ja vom Gameplay her so viel zu bieten, war so durchdacht und so perfektioniert, dass das hat das Spiel ja getragen. Es waren ja nicht die Zombies, sondern es war ja das Gameplay, das Spiel an sich, wie geil das gemacht war. Ja, ich will den Zombie an sich auch nicht verdammen, aber für mich muss es mittlerweile schon, zumindest wenn, wie du es gesagt hast, Nils, wenn Zombies dabei sind, irgendwas nochmal Spezielles gemacht werden, ob es beim Gameplay ist, ob es durch die Art der Integrierung wie Walking Dead, packt sie anders rein als ein Red Dead Redemption Undead Nightmare, packt sie anders rein. Und The Last of Us sind eigentlich auch Zombies, die wieder anders dort verwoben. Und dann bin ich durchaus d'accord damit, aber so das Allheilmittel, wir machen die Zombie-Streusel drauf, ne, über ein Spiel, und dann wird schon besser. Das ist mir ein bisschen zu oft passiert aktuell, als dass ich noch mich aktiv auf irgendwelche Zombie-Sachen richtig freue. Aber das ist ja auch klar, dass nicht jedes Spiel, das Zombies hat, ist zwangsläufig gut. Ich finde auch hier gerade aktuell, aber leider hier indiziert, der Xbox One-Titel mit den vielen Zombies macht es komplett falsch, da er die Zombies einfach nicht zur Gefahr macht. Zombies sind da einfach nur Kanonenfutter. Du kannst da durchrennen, über sie rüberspringen. Die sind wie Clowns, die man ein paar Ohrfeigen gibt und einfach weiterrennt. Aber Zombies, tatsächlich, ja. Zombies müssen auch irgendwie eine Gefahr ausstrahlen. Und ich finde, es gehört auch immer dieses Verschanzen zu. Zombies in der Apokalypse, da verschanzt man sich. Und viel zu wenig Spiele verwerten dieses Element des Verschanzens irgendwie, dass man eine Basis hat, die man verteidigen muss. Weil das siehst du immer in Filmen, so stellt man es sich vor, die Zombie-Apokalypse, draußen ist gefährlich, nur in meiner Heimatbasis, meinem Safehouse ist es sicher. Und da gibt es viel zu wenig Spiele, die einen Fokus auf diesen Punkt legen, wie man sich verschanzen kann. Ne, Bretter vor die Tür, Bretter vors Fenster, dann kommt Zombie-Horden, muss die Nacht überstehen. Das gibt's viel zu wenig. Stattdessen sind Zombies einfach Kanonenfutter teilweise und keine Bedrohung oft. Das finde ich auch. Das ist, weil wenige Entwickler geben sich Mühe, ein richtig innovatives, durchdachtes Zombie-Ding zu machen, dass sich mal richtig darauf einzulassen, wie würde man reagieren, wenn jetzt eine Zombie-Apokalypse ist, was würde man tun? Und da auch so einen Strategiepart mit reinsetzen. Für die meisten Leute ist es wirklich einfach nur, wir schnetzeln uns durch die Gegend und hat so einen Trash-Faktor. Aber genau das, was Dennis sagt. Es gibt ja so Spiele wie DayZ oder wie heißt nochmal dieser Xbox-Titel? den wir auch so gespielt haben. State of Decay. Wenn man einfach mal sagt, ey, ich nehme so ein Element, aber ich packe auch sowas rein, wie ich muss mir irgendein Haus suchen, wo ich dann Gemüse anbaue, wo ich mir mein Haus verschanze, damit da keiner reinkommt und so. Und nicht nur dieses Geballer, sondern auch wirklich irgendwie so ein Überlebensfaktor. Und so DayZ hatte ja schon richtig, richtig viele coole Sachen zu bieten. Das finde ich auch, gibt es noch nicht genug. Da ist die Retail-Version jetzt rausbekommen, also die, wo sie nicht mehr eine Armor-Mod ist, sondern das Standalone-DZ-Spiel ist es gerade oder irgendwas habe ich noch im Hinterkopf gehabt. Das ja, war eine Mod für Armor. Und, genau, und das jetzt so die Standalone-Version ja. draußen ist oder bald draußen, ich habe es leider ja. nicht genau im Blick. Aber das wird auch, glaube ich, auch nochmal dann ordentlich wegziehen. Hast du denn noch was? Ja, also natürlich, alle warten auf The Last Guardian. Das ist ja fast schon ein Running Gag, der Duke Nukem'sche Ausmaße angenommen hat. Kommt auf der PS5 dann. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass sie irgendwann an ihren eigenen Ambitionen zerbrochen sind. Aber ich glaube, das Projekt ist nicht tot. Ich bin optimistisch, dass es irgendwann für PS4 kommt. Ja, bei den Sachen sage ich auch, ey, abwarten, wenn es kommt, wenn dann ja. kommt es, wenn nicht, dann nicht. Whatever, das Shadow of the Colossus war ja eigentlich auch kein PS2-Spiel, ist trotzdem dafür rausgekommen, also so wie man sich es angeguckt ja, hat. Das ja. stimmt. Und ist trotzdem ein fantastisches Ding gewesen. Mass Effect. Das wird, also was ich an Mass Effect auch geil finde, ist, dass diese Trilogie ist einfach fantastisch. Die ist von Anfang an, hat man das Gefühl darauf ausgelegt gewesen, dass es in drei Teile, dass es nicht so, oh, die Marke hat sich geil verkauft, wir müssen die ausschlachten, so war das überhaupt nicht. Und jedes Mal, also Mass Effect, viele Leute haben über den dritten Teil gelästert und fanden das Ende scheiße. Und ich sehe das komplett anders. So, ich fand das Ende richtig toll. Also ohne in Inhalte reinzugehen, hast du das vor dem Patch durchgespielt oder nach dem Patch, wo die das nochmal erweitert haben? Ich habe beide gespielt, aber ich glaube, also der Unterschied zu meiner Auffassung des Endes und zu der Meinung vielleicht vieler anderer Leute, die ich so gelesen habe, ist, dass das Ende für mich nicht, ohne jetzt inhaltlich groß zu spoilern, obwohl das jetzt echt schon älter ist, das Spiel, aber das Ende beginnt für mich nicht in den letzten 5 Minuten, sondern das Ende beginnt für mich lange, lange, lange vorher. Das, also eigentlich ist es Mass Effect 3, das komplette Ende. Ja, fast diese ganze, schon, das ja, das ist ein Epilog. Ich war echt so richtig emotional mitgenommen. Ja, total. Und das ist genau der Punkt. Spätestens, ich weiß nicht, lasst mich diesen kleinen Punkt spoilen, wenn ihr jetzt wirklich gar nichts wissen, hört 10 Sekunden weg, aber ja. es wird jetzt nichts Major gespoilt. Aber spätestens an dem Punkt, wo man auf die Erde kommt, ja, also das ist doch schon das Ende. Wenn man dann anfängt, sich zu verabschieden und so, ja, und nochmal vom inneren Auge alle Figuren, alles, was man erlebt hat, in Teil 1, in Teil 2 und Teil 3 so Revue passieren lässt, das ist doch alles schon das Ende. Und in den letzten 5 Minuten, wie die das dann auflösen, dass man irgendwie raus muss und so, okay, das ist, da kann man drüber reden, aber ich finde, also gerade auch mit dem letzten Ende fand ich das völlig in Ordnung, weil es muss ja irgendein Ende geben und ich fand das jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich fand das okay. Ich habe jetzt auf den ersten Blick auch nie irgendwas empfunden, wo ich sage, ey, das daran habe ich mich total gestört oder das hätte man so und so machen müssen. Ich war eher enttäuscht, dass es vorbei ist, so, weil es so gut war. Aber ich fand den Shitstorm immer total übertrieben. Also ja, ich will da auch den Leuten nicht absprechen, die dann richtig dann sauer darüber waren, wie das Spiel ausgegangen ist. Die haben natürlich ein Anrecht darauf, weil die, denke ich mal, eine komplett andere Erwartungshaltung an die ganze Serie gehabt haben. Wer BioWare-Spiele mal gespielt hat, der weiß, dass du nicht wirklich die Möglichkeit bekommst, dann komplett unterschiedliche Abenteuer mit deinen Entscheidungen so hinzusteuern, wie es geht, sondern BioWare will schon eine Geschichte erzählen, die du variieren und adaptieren an deine eigene Art zu spielen machen kannst und so kleine Schlenker immer hin und her beim eigentlichen Storystrang machst. Und was ich dort gesehen habe, ich habe mit dem ersten Mass Effect viel Spaß gehabt. Für mich ist das zweite mit eines der besten Spiele der Generation gewesen. Einfach auch durch die Ausrichtung, dieses dreckige Dutzend-Geschichte mit dem Einsamen, der großen Mission am Ende. Das war alles super geil gemacht. Und auch am Ende, es war echt schade, dass ich Mass Effect 3 erst durchgespielt habe, wo ich schon den Shitstorm mitbekommen habe. Also noch nicht wusste, was am Ende passiert. Ja. Aber immer im Hinterkopf hatte, wo es hieß, ey, Mass Effect ist toll bis zu den letzten 5 Minuten. Ist die beste Serie aller Zeiten, aber dann wirst du scheiße finden. Und immer diese Angst davor, nein, aber ich habe doch gerade so viel Spaß an Mass Effect. Was wird denn passieren, damit mir das Erlebnis so niedergemacht wird, diese 5 Jahre, die ich an Spaß und Spieldauer investiert habe. Ich habe es auch nicht wirklich als schlimm empfunden, wie das Ding ausgegangen ist. Ich habe meine Entscheidungen getroffen, dass es dann so und so passiert. Ich muss danach nicht 12 Stunden Cutscenes gucken und so weiter, weil für mich hat sich das Ende, wie du erwähnt hast, dann auch in den letzten Spielstunden spätestens entfaltet und dort ist alles zur Kulminierung gekommen, was sich aufgebaut hat über die vergangenen Spiele und Ich zumindest hat für mich das Ende, was ich vor dem Patch noch gesehen habe, so ohne diese ganzen Erweiterungen, die habe ich danach auch nicht geguckt, da hatte ich jetzt nicht so den Nerv dann dafür. Ich war d'accord damit, das hätten die vielleicht an ein paar Stellen nochmal ein bisschen weiter ausführen können, aber es hat für mich dann nichts daran geändert, dass Mass Effect insgesamt für mich eine der besten Spielereien dieses Jahr also ich Saison fand, gewesen ist. Gerade das Extended Ende, also fand ich nochmal besser und ich fand es auch super, dass sie das als Ergebnis auch des Shitstorms so sich entschieden haben, so rauszubringen, weil die auch die Erklärung und so weiter, was das dann alles mit den Reapern auf sich hat und so nochmal schön, auch für Blöde, die denen vielleicht auch der ein oder andere Hinweis im Laufe der Spiele in Gang ist, dazu zähle ich mich durchaus auch. Für mich war das nochmal sehr befriedigend, das nochmal alles so, die komplette Idee dahinter nochmal so erzählt zu bekommen und alles und doch, ich fand das, hallo Ian. Ich fand das, doch, ey, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich bekomme ein richtig wohliges Gefühl und ich habe das halt damals auch über Ostern oder so war das komplett durchgerödelt. Innerhalb von ein paar Tagen nichts anderes gemacht, außer Mass Effect 3 zu spielen, was einem erlaubt, so tief in diese Welt abzutauchen. Besser als wenn man mal so, oh, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, ich spiele mal eine Stunde, sondern man muss sich da richtig drauf einlassen und öffnen. Das ist ein langwieriger Prozess und so muss man das, finde ich, spielen. Man muss es so spielen, am Stück irgendwie. Man muss sich so richtig drauf einlassen. Ich hoffe mal auch selbst die Leute, die dann enttäuscht waren und natürlich zeigt das ja, dass viel Leidenschaft investiert worden war und je nachdem, dass man sich kümmert darum, was mit der Serie dort passiert, dass es keinen Effekt drauf hat, dass man sich auf Mass Effect 4 oder das kommende Mass Effect freuen kann, was ja storytechnisch auf andere Charaktere hingehen soll und andere Ideen da sind. Ich finde, das Universum hat so viel Potenzial, da coole Sci-Fi-Geschichten zu erzählen. Also was die geschaffen haben, wenn man sich einfach mal die Zeit nimmt und durch diese Datenbank blättert oder auch sich hört, einige Sachen werden ja auch fantastisch vorgelesen, andere Sachen sind nur als Schrift da, aber wenn man sich nur mal anguckt, wie viele Alien-Rassen es gibt, wie viele Planeten es gibt, was die sich für Hintergrundgeschichten zu einzelnen Alien-Rassen, die eigentlich gar keine Rolle spielen, so wirklich, die einfach nur da sind, um das Universum zu bevölkern und trotzdem haben die sich die Mühe gemacht, eine Geschichte sich zu überlegen zu diesen einzelnen Rassen, warum die drauf sind und aussehen, wie sie aussehen und so, das ist fantastisch und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Natürlich hat man Shepard und die ganze Crew alle lieb gewonnen, aber auf der anderen Seite finde ich es auch fantastisch, dass sie es ruhen lassen, weil ich echt zufrieden bin mit dem Ende und das, ich habe so eine richtige warme Melancholie, wenn ich daran zurückdenke. Und das dann nochmal anzufassen, kann auch ganz schlimm in die Hose gehen. Von daher finde ich es okay, dass sie einfach das Universum nehmen und an einen komplett anderen Platz gehen, so wie Star Trek das vielleicht gemacht hat mit seinen einzelnen Episoden mit Voyager und Next Generation und Deep Space Nine, dass es da dann auch immer so häppchenweise mal so Auftritte gab von Leuten aus dem anderen Universum, aber so prinzipiell war das seine eigene Geschichte und ich glaube, das wird in Mass Effect ganz ähnlich sein ich freue mich sehr drauf. Ja, ich sehe da wirklich sehr, sehr viel Potenzial. Ich muss noch, da fällt mir ein, da kam mir nach dem Ende nochmal ein letzter DLC, dieser Citadel, glaube ich, war das, ne? Wo dann so eine Abschiedsparty oder sowas geschmissen wird, wo sie dann, glaube ich, dann auch gesagt haben, jetzt machen wir mal vollkommen Spaß und lass mal richtig abgehen dort. Ja. Da habe ich viel Cooles drüber gehört, das habe ich aber noch nicht gespielt. Ich habe es gespielt, aber auch nicht zu Ende. Also ich will dann immer alles machen, ich werde mich da irgendwann nochmal wieder, wenn ich wieder Bock, Sehnsucht nach dem Universum habe, das ist bei Fallout auch so, manchmal habe ich so Sehnsucht nach dem Universum, nach der Erinnerung, die ich mit der Zeit, in der ich es gespielt habe, verbinde, dann schmeiße ich das einfach wieder rein. Ich habe zwar schon alles gemacht, aber ich laufe einfach so ein bisschen rum. Und dafür ist dieses Citadel-Add-on auch super. Ah ja, nee, das muss ich mir auf jeden Fall geben. Ich hoffe mal, dass ich das dann auf irgendeiner Version, die ich zu Hause habe, jetzt funktioniert mit meinem Save-Game. Ich habe Mass Effect, glaube ich, auf Xbox, auf PS3 und auf PC jetzt mittlerweile. Und alle Teile unterschiedlich gespielt. Großartig. Ich würde sonst mal das Thema wechseln. Mass Effect ist halt schon steinalt, Mann. Ja, Entschuldigung, es hat sich einfach. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich mich auf den vierten Teil freue. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der 2014 oder spätestens 2015. Ja, sicher. Da freuen sich jeder drauf. Aber wo ihr da so schön über den Weltraum sprecht, habe ich nochmal überlegt, was mir für 2014 so vorschwebt. Und da muss ich an Star Citizen denken. Das Projekt von Chris Roberts, der mit Wing Commander Bekanntheit erlangt hat. Das wird wahrscheinlich erstmal, also zumindest ist Stand der Dinge aktuell. Das ist 17, 18 Millionen über Crowdfunding zusammengekommen, ne? Genau, Crowdfunding insgesamt weiß ich nicht, aber es gibt ja mehrere Plattformen außer Kickstarter, gibt es ja noch einige andere Einnahmequellen und die hat Chris Roberts alle genutzt, hat jetzt einen Riesenberg Geld, auf dem er sitzt und seine Ambition ist, das krasseste Weltraumsimulationsspiel ever zu schaffen. Und alle seine Wünsche, die er in den letzten 20 Jahren seiner Arbeitsgeschichte irgendwie angesammelt hat, zu verwirklichen. Und ich mag den Mann. Man hat ja gesehen, was der für eine Vision hat mit Wing Commander. Und man sieht auch, was jetzt möglich ist, aber sich keiner traut. weil es einfach zu groß wird. Man sieht so ein EVE Online oder sowas. Mhm. Wir haben es alle wahrscheinlich ausprobiert, aber wurden erschlagen von dieser Komplexität. Das war aber übrigens auch vor den Lehren, die ein World of Warcraft etabliert hat, sage ich mal. Also diese Zugänglichkeit, easy to learn, hard to master und so. Das ist bei EVE, der Einstieg ist schon so unfassbar komplex, dass es einfach alle Leute abschreckt. Ne? Mhm. Und, aber das ist ja das Doofe, denn meistens sind die Spiele, die einen schwierigen Einstieg haben, trotzdem sehr geil, weil der schwierige Einstieg liegt ja nur daran, weil es so komplex und geil ist und man kann nicht einfach ein riesiges Universum in einem 5-Minuten-Tutorial erklären. Ich habe mal gelesen, dass der durchschnittliche Amerikaner ein Spiel nach 60 Sekunden begriffen haben muss, sonst schmeißt es weg. Und das nehme ich auch ernst, glaube ich. Und deswegen sind die Tutorials ja meistens auch so klein und kurz gehalten. Aber das, ne, das geht nicht um Tutorials, es geht einfach daran, dass man auch früh Spielspaß hat. Es geht gar nicht, glaube ich, nur ums Verstehen. Aber es geht darum, dass wenn ich ein Spiel anschmeiße und muss mich erstmal durch Text wühlen und durch die Regeln nach wühlen. Nach 12 Stunden wird's gut, muss dranbleiben. Ja, so, weißt du, das und da fehlt einem dann so, dafür ist man dann auch einfach mittlerweile zu kurzweilig, glaube ich, vom Gehirn. Man muss früher belohnt werden mit Spaß. World of Warcraft wirst du von Sekunde 1 belohnt. Ja, so. Das stimmt sicherlich, aber nicht bei jedem Spiel ist es gleich einfach, das zu verwirklichen. Absolut, nee, das meine ich. Je komplexer, umso schwieriger. Und das Roberts Ding wird unglaublich komplex werden. Ja. Und es gibt ja jetzt schon da diese Alpha-Version verschiedener Elemente, zum Beispiel den Hangar kann man jetzt schon begehen und sein vorher reserviertes Schiff schon jetzt entern, also betreten und sich schon mal da in die Koje legen oder sowas. Also es ist schon genial. Ich hoffe, dass das wirklich richtig schön wird. Meine größte Angst liegt darin, dass es Ziel des Spiels so ein bisschen schwammig ist, weil es wird so Open World werden, habe ich das Gefühl, dass du kein festes Ziel vor Augen hast, sondern in diesem Universum bist, irgendwo zwischen Alpha und Gamma Quadrant im Weltraum und ich weiß, okay, fliege ich jetzt nach da oder fliege ich jetzt nach da, sondern dass so ein bisschen die Story eventuell fehlt und dass es zu so einer viel zu offenen Simulation wird. Das hoffe ich, wird er vermeiden. Also es wird ja so Piraten geben und Händler geben und Soldaten geben, also so typisch auch so berufsmäßig, dass man ein anderes Ziel hat und ich bin auch sehr gespannt, wie die das lösen, aber wenn das irgendwie so, vielleicht ergeben sich da auch so Wirtschaftselemente, die dann so eine Automatik annehmen, irgendwie so einen Automatismus annehmen, wie es vielleicht auch in EVE der Fall ist oder so, dass es das automatisch ergibt, dass man sagt so, ey, ich muss jetzt an den Asteroiden ran und Metalle abbauen, um zurückzufliegen, die zu verkaufen und kann mir dann das und das kaufen, bessere Schiffe oder was. Ich bin auch total gespannt. Ja. Für mich steht Star Citizen irgendwie für diese Spiele, das ist das Gegenstück der Casual-Spiele. Wieder diese richtig fetten Kolosse, die man erst wochenlang lernen muss, bevor man sie tatsächlich verstanden hat. Sowas will ich wieder haben, weil das gab es einfach in letzter Zeit zu wenig. Das Geile finde ich an Kickstarter, weil alle Großprojekte, denen geht natürlich dann irgendeine Meinungs- und Marketingforschung voraus und dann wird geguckt, wie viel verkaufe ich davon. Aber die Finanzierung durch Kickstarter steht ja schon vorab. Das heißt, der Chris Roberts, der mit Sicherheit Visionär ist auf seine Art, der kann halt seine Ideen ohne Druck eines Publishers veröffentlichen, verwirklichen und muss sich jetzt nicht Gedanken machen, wie gut kommt irgendwas an, wie sehr muss ich das vereinfachen, damit das irgendwie sich verkauft. Und das Fehlen dieses Drucks, glaube ich, kann dazu führen, dass es was Gutes wird. Das ist der Grundgedanke auf jeden Fall dahinter, dass die Leute, die wirklich, die haben ja schon bezahlt dafür oder die bei dem Kickstarter den anderen Crowdfunding-Sachen investiert haben, die stehen also schon voll hinter der Idee, dass Chris Roberts sich endlich dann ausleben kann, was er mag. Und ja, ich sehe da auch noch ein bisschen, für mich steht Chris Roberts eigentlich immer ein bisschen für diese filmische Umsetzung, speziell weil ich mir Wing Commander und die Cutscenes und diese doch fest verzahnte, das Weltraum-Baller-Gameplay mit der Story dort angucke, ob er sowas, was in meinem Kopf, was da sind, denke ich, eher mehr so an Elite oder Frontier damals, was natürlich viel durch die Technik dann genommen hat an der Immersion dort. Wenn da die Sensibilität, die Chris Roberts bei dem Wing Commander ransetzt, mit diesem Handel, Freiheit, Herumfliegen, Gameplay vernünftig zusammenkommt und er dort wirklich seine Vision so ausleben kann mit dem Geld, was er hat, dass es stimmig dann wird. Ne? Und dann eben nicht wie bei EVE, wo ich immer das Gefühl habe, alle Leute, die ich kenne, die EVE-Spiele, sind studierte Informatiker. Und das sagt über Spiele auch einiges aus, weil dass du eben auch mit geringeren Level an dich dann da, damit du dich da reinarbeiten willst, dort rankommst. Ich habe jetzt nicht das so vor Augen, oh Gott, das wird das interessanteste Spiel, was es ist, aber ich werde es mir auf jeden Fall angucken, wenn es mal soweit ist. Zumindest. Absolut, da wird mein Frontier habe ich noch im Regal, ne? Auf dem Amiga. Ja? Ja. Sehr gut. Ich freue mich auch noch auf das Diablo-Addon, weil das sieht wirklich sehr gut aus. Ich habe gelesen, was drin sein soll, und es ist erstaunlich, wie gut Blizzard auf diese Kritikpunkte eingeht. Die arbeiten wirklich ihre Liste an diesen Hauptkritikpunkten, die zum einen sind das Loot-System, das Geldsystem und die Monotonie teilweise im Endgame. Das arbeiten die wirklich prioritätstechnisch ab. Die wichtigsten Dinge scheinen angegangen worden zu sein, und was sie da gemacht haben, klingt sehr, sehr gut. Ich habe es auch schon spielen können. Und ich freue mich drauf, denn irgendwie zeitnah endlich das dann auch auf der neuen Generation spielen zu können. Ne, hol mir das für die neue Xbox oder für die PlayStation. Aber würdest du dann, ich meine, du hast ja auch auf PC Level 60 gespielt, du hast auf 360 bis Level 60 gespielt, würdest du dann nochmal? Das ist ja der Punkt, was ich gerade sagte. Würdest du nochmal? Musst du gar nicht. Denn daran haben sie gedacht. Du kannst dir original direkt einen Level 60 Charakter irgendwie machen und kannst im Endgame einsteigen. Du musst das Spiel nicht wieder fünfmal durchspielen auf Nightmare, Hell und Dingsbums, was ja tatsächlich wirklich nervig ist, egal wie viel Spaß das macht. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob du gleich einen Level 60 Charakter hast, aber du musst nicht wieder dreimal von vorne spielen, sondern kannst einsteigen, wo du willst, weil es gibt einen neuen Modus, wo du nicht diese Story spielst, sondern eine zufällig generierte Questreihe, die dich an die verschiedenen Orte der Story immer wieder random transportiert. Und dadurch hast du nicht diesen monotonen Einstieg, musst das Spiel dreimal langweilig durchspielen, um Level 60 zu sein. Aber ich finde, also das mit dem von der Quest gelösten Loot-Gebieten und so, das wusste ich auch schon. Dass man sich jetzt direkt einen Level 60 Charakter machen kann, höre ich zum ersten Mal, bin ich jetzt vom ersten Gefühl her irgendwie zwiegespalten, weil es irgendwie, find ich, auch zu Diablo gehört, sich den Charakter ein Stück zu erarbeiten. Dass man weil wenn du sagst, ich bin Level 60, wow, weil das habe ich mir verdient. Hm. Und wenn man nicht einfach einen Level 60 Charakter machen kann, dann ist es so, oh nee, komm, Alter. Das ist, weiß ich nicht. Aber du hast absolut recht, ich sehe es genauso. Ich glaube, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ich das jetzt gerade verwechsel, aber ich finde diese Angst, die du, glaube ich, meintest, dass du wieder dieses monotone dreimal die Kampagne spielen, in denen sind drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden, so viel funktioniert Diablo ja leider, ja. Das fällt weg. Und ich finde das alleine, Das finde ich, also das habe ich auch immer so genervt, weil es ist ja doch sehr schlauchig, ja. Und man läuft da so durch und man... Das kann dann auch nicht irgendwas überspringen, weil du musst ja in jeder Schwierigkeitsstufe das durchspielen, um dann die nächste freizuschalten und so. Das hat mich dann auch genervt. Deswegen habe ich mich immer gefragt, wieso gibt es nicht einen freieren Modus? Warum gibt es nicht irgendwelche Bereiche, die nur für einen freien Modus auch erschaffen werden, wo es nicht um eine Story geht, sondern wo einfach irgendwelche infested Lands sind, wo du da rumleveln kannst. Und das machen die ja tatsächlich, und das finde ich auch schon mal gut. Ja, es wird auch irgendwie so einen Dungeon geben, der erinnert ein bisschen an diese Regelung, die sich Torchlight fürs Endgame ausgedacht hat. So ein zufällig generierter Dungeon mit unendlich vielen Leveln. Ich glaube, es werden nicht unendlich viele, aber es wird so einen zufallsgenerierten Dungeon geben, der tatsächlich da an diese Torchlight-Mechanik angelehnt ist. Und das ist eine super Idee am Ende. Na, kannst alles einstellen, den Schwierigkeitsgrad. Und also da freue ich mich wirklich tierisch drauf, wenn ich einfach daran zurückdenke, wie viel Spaß wir mit Diablo hatten. Ja. Auf der PC-Version alleine und dann nochmal mit der Konsolenversion. Ja. Und jetzt, man kann es tatsächlich noch auf der dritten Plattform noch. Ich finde, da ist bei Diablo, das finde ich auch ein bisschen schade, weil man die ganze Zeit wartet man darauf, dass man Level 60 ist, und dann ist man Level 60 und dann denkt man so, okay, was ist jetzt eigentlich? Ja. Und da fehlt es mir so ein bisschen auch an Endgame-Content. Man könnte auch so einfach ein paar Multiplayer-Spiele reinmachen. Sowas wie, du gehst in irgendeinen Bereich, in irgendeine Instanz, und dann bist du da mit deinen drei Kollegen und du tötest einfach Creeps. Und für jeden Creep, den du tötest, kriegst du die Seele von dem. Und die Seele kannst du dann in den Dungeon von den anderen schicken, gegen die du spielst. Und wer am längsten überlebt. Oder irgendwas, ja? Weißt du, was ich meine? Also einfach irgendwelche zeitlosen Multiplayer-Spielereien. Spielereien, Minigames. Die dich dann daran halten, so. Und das fehlt mir so ein bisschen an Diablo. Ja, das stimmt. Also man kann auf jeden Fall noch mehr machen, aber ich glaube, die sind auf einem guten Weg. Und das ist eine der Dinge, auf die ich mich auf jeden Fall für 2014 freue. Und endlich gibt es dann ein Spiel, was sich auf der PS4 dann auch lohnt. Aber das wollte ich dich nochmal fragen. Also würdest du lieber auf der PS4 nochmal neu anfangen mit Diablo, als das Add-on auf der Xbox 360 zu spielen? Sicher natürlich, weil ich möchte ja natürlich gerne meine neue Hardware, die PS4, nutzen. Aber ich möchte gerne meinen alten Charakter, meinen Liebgewonnenen nutzen. Ja, das muss man in Kauf nehmen, das ist schade. Aber ich habe schon meinen PC-Charakter verstoßen, indem ich auf der Xbox nochmal durchgespielt habe. Ja, eben. Von daher aber auch, man muss sich auch bei den Konsolenversionen irgendwie parallel ins Battle.net einloggen, oder ist das irgendwie davon getrennt? Battle.net gibt's nicht. Also, sonst hätte ich auch gedacht, dass, warum nicht die Charaktere Versions- oder konsolenübergreifend machen, weil das sind ja nur Werte, die ausgetauscht werden müssen. Also das Loot ist ein anderes auch, ne? Okay. Aber also jetzt, wo das Auction-Haus nicht mehr dabei ist, oder? Ja, das ist generell, die Konsolenversionen funktionieren ganz anders, also vom Loot-System her. Macht viel mehr Spaß, by the way. Zumindest Startpunkt dem, als ich aufgehört habe, Diablo auf dem PC zu spielen. Jetzt werden vielleicht Leute sagen, mittlerweile ist es aber anders, es mag alles sein, aber ich schöpfe halt nur aus den Erinnerungen, die ich habe. Ja, da können wir ja sehen, wenn es soweit ist, ob man da noch investieren sollte oder nicht. Habt ihr noch was, was ihr gerne loswerden möchtet? Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die fetten Indie-Spiele. Nils und ich haben eins im letzten Monat sehr lieb gewonnen. Das nennt sich RimWorld. So ein kleines Billo-Spiel, das nicht mal ansatzweise fertig ist. Mhm. Und ich habe schon wieder neue entdeckt, die ich auf jeden Fall anspielen will. Man kommt gar nicht hinterher, diese kleinen Indie-Dinger. Man hat es eigentlich auch schon vor längerer Zeit gesagt, dass Indie das neue Ding ist. Aber jetzt, glaube ich, so langsam geht es auch wirklich los. Ja, ist es nicht so, bei der Xbox One zumindest kannst du ja auch Self-Publishing mittlerweile machen, ne? Dass du jetzt nicht mehr über diese ganzen Stores und Indie-Game-Stores gehen musst, sondern auch wirklich selbst veröffentlicht kann, Spiele. Ja, die Regelungen sind da wohl irgendwie vereinfacht worden für Indie-Entwickler. Ich weiß jetzt nichts Konkretes, aber ganz ehrlich, ich warte erst mal ab, bis da tatsächlich die Indie-Spiele auch erscheinen. Und ja, bin mal gespannt. Also lieber erst mal abwarten. Mhm. Hast du noch was, Nils? Nö. Ach, ich mal abwarten, wie sich das alles entwickelt. Mal abwarten, wie sich entwickelt. Das ist die beste Aussicht. Ja, ich glaube tatsächlich, dass man jetzt, der Anfang ist ein bisschen enttäuschend einfach so, aber ich glaube, dass sich das dann erst so ein, zwei Jahren, wenn auch die fetten Titel, die brauchen auch einfach ewig eine Entwicklung, wenn die dann rauskommen und dann auch irgendwann mal so sich Sachen anhäufen und man dann Sachen wirklich, ich bin noch nicht dazu gekommen, das coole Spiel zu spielen, so, dann wird es, glaube ich, richtig interessant, wenn die Konsolen auch mal an ihre Auslastungsgrenze getrieben werden. So, der Anfang ist auch echt ein bisschen lame, aber das ist halt so. Ich finde es einfach, dass endlich mal wieder ein bisschen Aufbruchstimmung herrscht und selbst wenn man, wie wir, dann immer recht gut Bescheid weiß, was im Gaming los ist, weil wir einfach arbeitstechnisch auch dann wissen müssen, dass wir immer noch nicht so eine klare Aussicht haben, auch die Spielhersteller nicht genau wissen, wo es hingeht, und das ist für mich fast schon am spannendsten und interessantesten, weil das einfach, jetzt wurden die Karten neu gemischt, jetzt haben wir neue Hardware, jetzt haben wir neue Leute, die dazukommen, es werden anders Spiele produziert, der Markt sieht komplett anders aus und das wird nach vielen Jahren wieder auf jeden Fall mal eine spannende Periode werden. Jetzt. Und wir haben noch nicht mal Oculus Rift ansatzweise erwähnt. Nee, nicht mal das. Übrigens, ja. Oculus Rift wird von Chris Roberts unterstützt. Ja, was sehr schön ist, da gerade diese Weltraumspiele bzw. Spiele, in denen man stationär sitzt. Stimmt, ja. Da gab es auch eine Demo zu diesem EVE-Shooter. Da gibt es ja so einen EVE-Flugshooter auch. Da gab es auch so eine, du sitzt in dem Cockpit-Demo und das sah auch schon ziemlich geil aus, dass du drumherum dich dann in deinem Glas-Cockpit, in deinem X-Wing in Anführungsstrichen dann umschauen kannst. Das könnte für das Star Citizen ja fantastisch werden. Mhm. Das wäre richtig, das wäre toll. Okay, Leute, das ist, glaube ich, auch unser Stichwort, dass wir dann einmal den Schluss hier machen. Dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr jetzt noch ein Stündchen plus mit mir euch hingesetzt habt. Schmeißen wir an. Das war das Stichwort. Dann, ja, danke nochmal, Dennis, danke nochmal, Nils. Gerne. Dass ihr die Zeit gefunden habt. Wir können uns im nächsten Jahr auch dann nochmal zusammensetzen und gucken, was podcast-technisch denn so alles geht. Jetzt, wenn wir nach dem neuen Konsolenstress rausgekommen sind, dass wir wieder auch mal ein bisschen mehr Zeit haben, einfach so mal zu quatschen. Ja, danke, war ein Fest. Ich freue mich jetzt viel doller auf 2014. Ja, vorher hast du es gehasst. Jetzt habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber jetzt, wo man drüber nachdenkt und dass tatsächlich ja dieses Fallout 4 realistisch ist, wir haben Star Citizen und diese ganzen anderen Dinge, Indie-Games, neue Konsolen, Oculus Rift, Mann, das wird ein geiles Jahr. Das ist so wie, vorher war die Situation, wie bevor ihr in der Folge zur Xbox One hingegangen seid und jetzt seid ihr mit dem Grinsen auf dem Backen drauf. Ja, indoktriniert. Ja. Sehr schön. Dann sage ich Tschüss. Tschüss. Tschüss. I'm a one-track lover down a two-way lane, driving fast down the highway, must have been insane. 'Cause the temperature's too high, traveling way too fast, and I knew our loving was too hot to last. She's smooth. like ice, cold to the touch, and it isn't very nice when you left alone. Your lady treats you badly if you hang on the phone. Take off, shove your loving on the wheels, put the pedal to the floor, cause you're heading for the hills. Got to get away, can't take it no more. Man, you don't need this lever at the door. He's a one-track lover, down a two-way line, driving fast down the highway, must have been inside, cause the temperature's too high. Much too hot to last. Well, I'm a man who made love. Now he's knocking at the front on a hot summer night. Now he's knocking at the back in a town called love. Now he's knocking at both doors. She got her hands on my bodywork. She slammed me into fifth gear. Now she's sucking on my tailpipe. Too late, this cat's out of here. Cause I'm a one-track lover. Yes, I'm a one-track tailpipe. Cause I'm a one-track bodywork. Yes, I'm a one-track front lover. Door. Yes, I'm a one-track back lover. Door. Yes, I'm a one-track lover.